Und da geht der Ball von Abel rüber zu Opex. Und Opex nimmt ihn an, geht auf das Tor der Progressiven zu und will schießen, aber Sarkisien geht dazwischen. Ja, und damit willkommen zu den Weltraumaffen. Hallo. Guten Abend allerseits. Was ist da los? Guten Abend. So, jetzt. 1, 2, 3. Willkommen bei den Weltraumaffen, ja, check, hallo. Check, test. Nicht so laut. Okay. Gut. So. Also nochmal, was ist das hier? Ja, sind wir jetzt zu hören? Test, Ton. Ton oder nicht? Sagt jemand jetzt. Yes. Dann vielleicht noch kurz die Info. Waren wir die ganze Zeit tonlos? Ja, ich denke mal schon, wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, dann herzlich willkommen bei den Weltraumaffen. Abend. Sonntagabend, 18 Uhr. Einmal mit Profis. Die WM ist wieder da. So. Fuck, da habe ich mir so eine Mühe bei der Einleitung gegeben. Ja, jetzt wird sie niemand mehr hören, außer uns. Nie wieder. Ja, es ist vorbei, für immer. So, aber wir haben hier gerade eine Einsendung von Price bekommen, darüber, dass Wissenschaftler 100.000 eben Permutationen gemacht haben und hochgerechnet haben, wer die WM gewinnt. So. Genau, und wir benutzen einen anderen Ansatz, den Random Forest Approach gegenüber der linearstatistischen Methode. Und das ist nicht sehr prognosefähig, aber das hat so bestimmte Eigenschaften, dass die zum Beispiel alle Spielbegegnungen mehr oder weniger prognostizieren können und durchrechnen können und dann halt eine statistische, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen können, was passiert. Das seht ihr hier eingeblendet in der Grafik, ab dem Viertelfinale eben. Ja, weil vor dem Viertelfinale ist es schwierig, das einzuschätzen. Und im Endeffekt, die Buchmacher sagen ja, Brasilien hat eine höhere Gewinnchance als Deutschland. Und die haben hier mit ihren statistischen Modellen festgestellt, Deutschland hat die besten Gewinnchancen, es sei denn, Deutschland kommt nicht ins Viertelfinale, dann hat Spanien die besten Gewinnchancen. Ja, nur Spanien hat gerade den Trainer verloren, ne? Könnte schwierig werden. Ja, also man kann gespannt sein, wie es weiter ausgeht. Ich verfolge das Spiel jetzt während des Streams nicht, aber ich denke mal, man wird mitbekommen, was passiert. Ja, ich meine, die machen ja auch schon die Gruppeneinteilung anhand irgendwelcher Koeffizienten oder sowas, dass sie schon vorher festlegen, sozusagen, welche Mannschaften am Gruppenkopf sind und so. Also gibt es eigentlich auch schon vorher eine Klassifizierung von den Stärken. Von Einstein wurden Tagebücher veröffentlicht und tatsächlich hat man ihnen entnehmen können, dass Einstein das ein oder andere rassistische Stereotyp hatte. Er war zum Beispiel in Ägypten und war recht angewidert von den Leuten, die ihm Sachen verkaufen wollten. Und, nein, du meinst jemand, der in den 30er und 40er Jahren sozialisiert worden ist, hatte rassistische Vorurteile. Ja, also das schockt gerade deswegen, weil er sich ja auch für hier Abolition in den Vereinigten Staaten eingesetzt hat und ja selber hier also ein Champion für Menschenrechte war und Antirassismus und in seinem Tagebüchern kam dann halt auch raus, dass er gegenüber den Chinesen dann auch jetzt nicht unbedingt gute Einstellungen besessen hat. Er meinte, das sind automatische Erscheinungen wie Menschen und dass es eine Herdennation ist. Und also Einstein, der üble Rassist. Da rechts finde ich noch ein schönes, in der untersten Schlagzeile war noch ein schönes Zwischenthema. Habt ihr das mitgekriegt, dass Boris Becker jetzt diplomatische Immunität beantragt hat, weil er Sportattaché von irgendeinem Drittweltstaat ist? Köstlich. Hey, aber sein Insolvenzverfahren aufzuhalten. Ne? Aber Abel, Doppelmoral ist auch eine Moral, okay? So, komm. Doppelt so gut wie nur eine Moral zu haben. Ja, du hast nämlich zwei davon, so für verschiedene Situationen, je nach Kontext, ja. Ja, Prinzipien sind überbewertet, braucht man nicht. Das ist auch schwierig, dann zu entscheiden und sich dran zu halten, weißt du. Ja. Ist das dieser BBC-Artikel gerade, oder was ist das? Nee, das ist irgendwas mit Star Wars Episode 1, hat irgendwie Trump vorher gesagt oder so. Nö, also im Artikel geht es im Endeffekt darum, dass Ja, also Trump ist mehr oder weniger eigentlich nur eine Clickbait-Headline für diesen Artikel. Also ich gehe den Artikel mal aus zwei Perspektiven an. Einmal aus der Star-Wars-Perspektive und einmal aus der Real-Life-Perspektive. So, der Herr sagt, von der Star-Wars-Perspektive ist es halt so gewesen, dass Episode 1, dass es in Episode 1 ja im Endeffekt nur um einen Trade-War ging, halt um Tarifstreitigkeiten und dass ja alle Fans irgendwie nur so gelangweilt waren, weil das ja so langweilig war. Gut, ich glaube, an Episode 1 haben sich viele Fans gestört, aber nicht, weil es um einen Handelskonflikt ging. Und dann, dass es um einen Handelskonflikt ging, war ja irgendwie sowieso Teil der Story. Ja. Es gab doch gar keinen Handelskonflikt im Endeffekt. Tja, genau. Da, aus der Star-Wars-Perspektive ist es nämlich so, dass halt der Palpatine das Ganze ja nur heraufbeschwört hat, um quasi alle zu verwirren und dann irgendwann die Macht ergreifen zu können. Ja, deswegen ist sowieso das, was er hier sagt, total blödsinnig, was die Star-Wars-Perspektive angeht. Aber die Real-Life-Perspektive, da zieht er halt Parallelen zu den 30er-Jahren, dass es da halt auch Handelsstreite gegeben hätte und dass das alles ganz schlimm gewesen wäre. Und ja, also ich finde das einfach blödsinnig, hier Star Wars jetzt schon heranzuziehen, nur für random Trump-Bashing. Also wirklich, ja. Der Artikel wurde mir von sehr vielen Leuten zugeschickt. Danke dafür. Ja, nicht in die Falle tappen. Aus der Falle rollen. Aus der Rolle, ja, in die Falle rollen, so rum war es. Da ist ein Horrorclown. Ja. Oh ja. Gott, ich habe Angst. Es sind immer mehr jetzt hier in Deutschland unterwegs. Der Vergleich von Ostdeutschen und Migranten ist beliebt, doch er beruht auf einem groben Denkfehler. Eine Replik auf Naika Forutan, wobei ich jetzt zugeben muss, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, nachzuschauen, auf was das eine Replik ist. Aber, toll, mein Acker funktioniert nicht. Ich wollte draus vorlesen. Super. Die Taz kann das echt gut. Scroll mal ein bisschen runter. Also, es geht so ein bisschen drum, dass halt die Ostdeutschen und die Migranten jetzt aus der Migrantenwelle miteinander zu vergleichen. Und Kahane sieht es halt anders. Und seitdem Pegida, AfD und Neurechte direkt und indirekt Ton und Inhalt der Debatten bestimmen, werden auch die Stimmen Leute, die über Diskriminierung von Ossis klagen. Immer wieder melden sich in letzter Zeit Prominente zu Wort, die sich mehr Ostdeutsche in Politik, Medien und Wirtschaft wünschen. Hatten wir da nicht mal auch die Studie, dass selbst innerhalb von Ostdeutschland größtenteils Wessis die Politik bestimmen und die oberen Ämter in den Bürokratien? Also, aber ja. Einer der großen Fehler der Nachwende zeigt hier seine Wirkung. Statt wie nach dem Krieg in der Bundesrepublik das Aufbauprogramm inklusive der NS-belasteten Menschen voranzutreiben, wurde das Aufbauprogramm Ost ohne die DDR-Sozialisierten vorgenommen. Der gesamte Mittelbau der DDR erlebte Warteschleifen, Abwicklung, ABM-Maßnahmen. Vor allem NS-belastete Menschen und die Stasi wird mit keinem Wort hier, also es geht nur um den Mittelbau der DDR. Und ja, die Leute, die Kahane ist recht eingeblendet, das muss reichen als Stasi-Hinweis. Hm? Hm. Also das ist ja auch geschrieben. Kann man ja nicht erwarten, dass es sich selber so Blöße gibt. Diese Generation ist bedingt durch den Wendeschock und DDR-Erziehung bis in die Knochen passiv-aggressiv. Bei ihren Kindern löste ihr dumpfes Leiden vor allem Wut aus. Diese Wut war symbiotisch mit den Eltern, kein Aufbegehren gegen sie, nur gegen das System. Diese Wut war einer der Auslöser für die rechtsextreme Dominanz unter Jugendlichen in Ostdeutschland. Jetzt habt das, ja. Weil die Ossis nicht gut genug integriert worden sind, haben die ihre Kinder zu Nazis gezüchtet. Geh noch mal ein bisschen weiter runter, da kommt noch ein Satz, den ich unbedingt noch irgendwie abarbeiten muss. Noch ein bisschen. Na, wo ist es denn? Hier. Wie können nicht rassistische Ossis wie Jana Hensel sich solchen Vergleichen hingeben, während jeden Tag Schwarze und Migranten durch die Straßen gehetzt werden? Ich hätte gerne den Faktenfinder darauf angesetzt, aber das brauchen wir eigentlich auch gar nicht machen, weil das wären Schlagzeilen, wenn jeden Tag irgendwo in Ostdeutschland Schwarze und Migranten durch die Straßen gehetzt würden. Und da in Westdeutschland ist scheißegal. Aber das zu behaupten in der Taz, hier mal eben so in einem Nebensatz, dass es hier jeden Tag in diesem Land Hetzjagden auf Schwarze und Migranten gibt, das wird mit keiner Silbe von den großen Fake-News-Bekämpfern erwähnt. Das darf nämlich die Frau Kahane, die darf alles schlimmer darstellen, als es ist. Genauso wie die Frau Göring-Eckardt, die irgendwie gesagt hat, jetzt entscheidet sich an der Asylfrage, ob Rechtsstaat und Demokratie in Deutschland noch eine Chance haben. Das ist alles völlig kindisch. Ja, also diese solche Fälle, wenn die auftreten würden, würden die auf jeden Fall Schlagzeilen machen. Da, auf jeden Fall. Ich habe mich auch schon mit Leuten darüber unterhalten, die meinen würden, so ja, diese Fälle kommen zwar vor, aber es wird nicht darüber berichtet, weil ja die Presse so nur über Ausländer berichten will. Und das halte ich auch für eine Verschwörungstheorie. Ich glaube, wenn da was passieren würde, wird aber auch darüber berichtet werden. Ja, aber hallo. Also ich meine, wir wissen ja so ein bisschen die vorrangige politische Gesinnung in unseren journalistischen Ebenen und das ist, glaube ich, nicht eher die, die solche Dinge unter den Teppich kehren würde, sondern eher die, die solche Dinge besonders hervorhebt. Wie der Böller vor der Moschee da, wo war das, in Niedersachsen? Ist doch auch mega durch die Presse gegangen. Also. Ja, und die einzige Jagd, an die ich mich erinnern kann, war dieses Hin und Her in Bautzen, aber da waren doch beide Gruppen dran beteiligt, sich auf die Fresse zu hauen. Oh. Pest und Cholera. Von wem war das? Von OPEX. Ist er da eingeschlafen? Einmal mit Profis. Echt. Nein, ich bin nicht eingeschlafen, ich habe mich nur gemutet, okay? So. Einmal. Ja, ich bin nicht gepennt, okay? So, also hier, Meta-Analyse hat ergeben, jeder vierte Migrant hat antibiotikaresistente Bakterien. Also das, sprich, von 1 Million Leute sind es 250.000 Leute, die das Zeug so haben. Und es ist halt dann eine, schon auch eine weitere Auslastung, die man nicht wirklich bekämpfen kann. Und es ist ein ziemlich schwieriges Ding. So. Und inwiefern haben die antibiotikaresistente Keime? Ich meine, es gibt ja diese Krankenhauskeime, die ja haben. Ist ja das eine andere Art oder wie haben die die dann bekommen? Naja, also ich nehme mal an, dass das hat schon damit zu tun. Ich habe den Artikel jetzt auch nicht gerade so im Kopf. Ich habe den einfach schon länger mal irgendwie beiseite gelegt gehabt. Aber ja, diese antibiotikaresistenten Keime entstehen teilweise eben durch Krankenhäuser, teilweise aber auch sonst so als Mutation. So, und ja, also das ist halt schon ein echt interessantes Ding. Ja, viele Flüchtlinge haben Länder durchquert, in denen Antibiotikaresistenz häufig ist. So sind in Griechenland 39% aller Staphylococcus aureus Isolate, die in Laboren untersucht werden, auf Methicillin resistent. Ja. In Italien liegt der Anteil bei 34%, in Spanien bei 25%. Auch E. coli und Carp pneumonea weisen häufig kombinierte Resistenzen auf. So 10% Griechenland, 18% Italien, 5% in Spanien. Bei Transit unter hygienisch prekären Verhältnissen können sich die körperlich geschwächten Flüchtlinge leicht infizieren. Das Problem ist bekannt und in den letzten Jahren wurden in verschiedenen Ländern Untersuchungen zur Verbreitung von resistenten Keimen bei Flüchtlingen durchgeführt. Laura Nellums von Imperial College London und Mitarbeiterinnen haben jetzt die Ergebnisse aus 23 Beobachtungsstudien, darunter 7 aus Deutschland, zusammengefasst. Die gepoolte Prävalenz einer Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Keimen betrug in der Gesamtgruppe der Migranten 25%, bei Flüchtlingen oder Asylsuchenden sogar 33%. Die Migranten waren zu 3% mit den resistenten Erregern infiziert und bei den anderen 23 lag eine asymptomatische Besiedlung vor. Das heißt, so, du querst halt ein Land durch, du läufst da so durch, greifst was mit auf und ja, dann trägst du es so weiter und hast es dann. Das ist ich hab so vor einem halben Jahr mit einer Krankenschwester darüber geredet und die meinte, das wäre bei uns auch relativ üblich mittlerweile. Das ist zwar nicht jeder Vierte bei uns oder so, aber ja, jeder Zehnte oder so, das bei uns auch schon. Ja. Und wenn da eben keine Infektion entsteht, dann macht das wohl auch nichts. Ja, genau. Deswegen, weißt du, so lasst euch impfen, Jungs und Mädels. Ja, so. Dagegen kann man sich nicht impfen lassen. Ja, okay, ja, aber halt irgendwie versuchen, ja, trotzdem was zu machen. Ja, also nur weil es jetzt antibiotikaresistente Keime gibt, so heißt es nicht, dass man sich nicht impfen lassen braucht, weil es gibt noch. Obex wird von der Pharma-Lobby gesponsert. Auf jeden Fall, ja, Abel hat's durchschaut, meine Fresse, Kultur. So. Autsch. 4 linken Politiker wegen Wahlfälschung verurteilt. Die Leute sind im Migrantenviertel zu den Leuten nach Hause gegangen, haben ihnen geholfen, die Papierwahlformulare auszufüllen und haben zum Teil ihnen auch die Wahlunterlagen selber ausgefüllt und haben jetzt dafür Haftstrafen bekommen. Und darf man das nicht machen? Ist das hier nicht irgendwie in Russland? Nein. Okay. Also, und die Linke hat in der Region auch relativ gut abgeschnitten. Überraschend. Und ja, jetzt weiß man warum. Also, dass denen nicht auffallen würde, dass sie in einer Region, wo sie sonst nicht so gut abschneiden würden, jetzt auf einmal richtig gut abschneiden, dass das keinem auffällt. Weißt du, das ist wie das Kind, was weiß, dass man nicht aus der Keksdose einen Keks klauen darf, weil die Mama das mitbekommen wird. Ne? Und dann macht es trotzdem. Und dann ist er aber voll überrascht und sagt so, nee, war ich nicht. Ups, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ja, stehen in dem Artikel auch die Namen der Leute? Das würde mich jetzt mal interessieren. Nö. Nee? Also ich finde das gut, dass da mal so ein Fall geahndet wird, weil meiner Meinung nach passiert da sehr viel, gerade mit Briefwahlunterlagen, was halt hart an der Grenze des Illegalen ist. Ja, man muss, wenn man sich auch überlegt, es gibt ja auch Vereine oder Gewerkschaften oder andere Leute, die halt auch irgendwelche Wahlveranstaltungen organisieren. Einerseits ist das natürlich begrüßenswert, weil dann die Wahlbeteiligung gesteigert wird, aber die Beeinflussungsmöglichkeiten sind da natürlich offensichtlich. Deswegen meine ich, es ist halt gerade bei Briefwahlsachen, ja, wenn man sagt so, ja, wir helfen den armen alten Leuten im Altersheim, die Briefwahlunterlagen auszufüllen. Ja, ob das halt alle wirklich dann so ernsthaft ehrlich machen oder halt doch vielleicht mit einer politischen Vorfärbung da in welcher Art auch immer Einfluss ausüben. Ja, deswegen Briefwahl ist generell immer ein sehr, sehr Bauchschmerzthema, was das angeht. Ich kann dazu kurz noch was aus der FAZ nachtragen. Ein Familienangehöriger des Haupttäters Bayram Chasim wurde zudem wegen Beihilfe zu einer Geldstrafe von 2.000 Euro verurteilt. Bis auf Andreas Maurer, einen Deutschen, handelt es sich bei den Verurteilten um Staatsangehörige Griechenlands, die der dortigen türkischen Minderheit entstammen. Interessant. Nur so. Ist das Kopftuch deutsch? Es kommt auf die Marke an. Ist das Kopftuch deutsch? Es kommt auf die Marke an. Guckst du mal. Dialektik. Am Puls von Deutschland. Ich liebe das ZDF. So ein tolles Format. Kommt auf die Marke an. Ja. Lacht. Das ist ein, auch jeder die Kopftuchhersteller mit Namen Müller oder so. Oder Schulze. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, was ist denn das bitte? Ey, kommt auf die Marke drauf an. Lacht. Die Frage schon alleine, ist das Kruzifix französisch? Auch nicht, Emi, ne? Das postmeritokratische Manifest. Meritokratie ist ein grundlegendes Prinzip der Open-Source-Bewegung und das meritokratische Ideal wird im Bereich der Informationstechnologie durch die Art und Weise, in der Menschen angeworben, eingestellt und in Unternehmen gehalten, befördert und wertgeschätzt werden, fortwährend aufrechterhalten. Es hat sich allerdings immer wieder gezeigt, dass Meritokratie hauptsächlich denjenigen, die privilegiert sind, zugutekommt und damit Menschen, die in der IT-Branche unterrepräsentiert sind, ausschließt. Das Privileg ist hoher IQ oder was, ja? Tatsächlich ist die Idee von anerkennenswerter Leistung niemals klar definiert. Stattdessen scheint sie eine Form der Bestätigung zu sein. Eine Anerkennung, dass diese Person insofern wertvoll sei, als dass sie so sei wie ich. Falls dir die Kritikpunkte von Meritokratie nicht bekannt sind, mache dich bitte auf dieser Seite mit ihnen vertraut. Scroll doch mal ein Stück runter, bitte. Nun, also wenn man Meritokratie so definiert, dass Leute anhand von ihren Kompetenzen quasi Verantwortung zugewiesen werden kann, ja, um es mal ganz allgemein zu formulieren, dann ist das doch wohl eindeutig, ja. Und da kann man doch nicht sagen, ja, es ist, also Meritokratie ist eigentlich verdammt wichtig. Die Auslese der Besten, ja, der besten Auswahl. Und wer die Kriterien festlegt, das kann man vielleicht kritisieren. Aber hier einfach so pauschal zu sagen, bestimmte Leute sind privilegiert, das ist nicht gut. Ja, ja, ich meine, also bei Open-Source-Software, da wählt das erstmal überhaupt gar keiner aus. Also. Aber ist auch tatsächlich ist die Idee von anerkennenswerter Leistung niemals klar definiert. Ja, ob der Code am Ende funktioniert oder nicht, ist kein eindeutiges Leistungsmerkmal. So. Meine Güte, Alter. Für uns als Industrie ist es an der Zeit, die Idee hinter uns zu lassen, dass das Verdienst und deren Anerkennung, etwas sei, das gemessen von jedem Individuum unter denselben Bedingungen angestrebt und jemals fair verteilt werden kann. Wie sieht eine postmeritokratische Welt aus? Sie beruht auf grundlegenden Werten und Prinzipien, einer Bejahung des Dazugehörens, die auf alle Menschen zutrifft, die in der Entwicklung von Software praktizieren. Die grundlegenden Werte und Prinzipien sind: Wir glauben nicht daran, dass unser Wert als Mensch intrinsisch an unseren Wert als WissensarbeiterInnen gebunden ist. Unsere Berufe definieren uns nicht. Wir sind mehr als die Arbeit, die wir ausüben. Ja, da kann ich sogar fast einen Haken dran machen, bis auf das Sternchen. Wir glauben daran, dass zwischenmenschliche Fähigkeiten mindestens genauso wichtig sind wie technische Fähigkeiten. Ja, Architekt Numerobis fällt mir dabei gleich ein. Die Häuser fallen zwar zusammen, aber es ist also auf Partys. Ist okay, ja, also ich meine, das mag ja alles sein, dass das die Menschen trotzdem okay sind, so, aber ich meine, das ist ja gerade der Grund, warum man das in diesem technischen Bereich halt eben sich darum kümmert, was die Leute technisch drauf haben, erstmal. Also, dass die trotzdem Probleme kriegen. Also, ich meine, ich arbeite ja auch in der IT und wenn du da irgendwelche Leute hast, die schlecht kommunizieren können, oder die schwierige Typen sind, dann kriegen die auch Probleme auf der Arbeit. Das ist dann egal, wie gut die im Endeffekt ihre Arbeit machen können, weil im Endeffekt gibt es dann eben trotzdem Probleme, so, weil man kann halt nicht immer nur alleine irgendwie machen. Und bei Open Source Kram weiß ich nicht, wie, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen weniger stark ausgeprägt, da, dass die Leute da irgendwie miteinander reden müssen. Also die Beschreibung erinnert mich schon ziemlich stark an diese Arbeitswerttheorie von Marx oder so. Wo dann eben so Sachen nicht reinfließen wie, soll man sagen, Seltenheit oder Seltenheitswert oder sowas. Ja, bei Marx war das doch so, dass es hieß, dass die repetitive Arbeit die Charakterentwicklung behindert und dass es keine echten, ordentlichen Menschen sind, wenn sie eben einen Job in der Industrie aufnehmen. Und dann ja, wie war das da wohl nämlich so gesagt, die Arbeit... ja, die würde irgendwie nicht objektiv bewertbar sein oder so. Und das stimmt ja auch ein bisschen, ne? Das ist schon schwierig. Ich bin eben mehr Faktoren eine Rolle, als nur, wie lange ich da jetzt für gebraucht habe und wie viele Handgriffe ich dafür gemacht habe oder so. Ja, und der nächste Punkt geht ja auch dann noch weiter drauf ein, ne? Wir können als professionelle EntwicklerInnen den größten Beitrag leisten, indem wir aus der Diversität unserer Identitäten, Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven schöpfen. Homogenität ist ein Anti-Pattern. Ja. Was haben die denn? Toll, Hintergründe. Was haben die für Homogenitätsphobie? Mann, was ist da los? Was macht jetzt den Code unterschiedlich, ob das jetzt jemand schreibt, der schizophren ist und arbeiten geht oder jemand, der gesund ist? Was ändert sich am Ende an dem Programm, an dem Code, wenn ich den Hintergrund von dem Entwickler kenne? So, was bringt das? So, Ende. Geht es doch nur darum, ob der Code am Ende funktioniert oder nicht. Also. Wir können erfolgreich sein und gleichzeitig vielfältige, erfüllende Leben führen. Unser Erfolg und unser Wert ist nicht davon abhängig, ob wir all unsere Energie in die Entwicklung von Software stecken. Aber eure Anerkennung in dieser Open-Source-Community ist sicherlich davon abhängig, wie viel Zeit ihr da reinsteckt. Ja, und das ist halt eine Facette von deiner Persönlichkeit. Und wenn du das ist wie mit Gamern. Wenn du halt eine Facette deiner Persönlichkeit stark verfolgst, dann wird die bestimmender als vielleicht eine andere. Das ist halt so. Eigentlich ist der Erfolg proportional von der Energie und der Effizienz dieser dann direkt abhängig. So, der Wert erschließt sich dann aus dem Erfolg. Und wenn du halt, ja, eine Software entwickelst und dann einfach 20 Minuten dran arbeitest die Woche oder irgendwie 7 Stunden dran arbeitest die Woche, selbst wenn da irgendwie mehr Müll bei rumkommt am Anfang, hast du den schon mal abgedeckt, eher als wenn du nur 20 Minuten am Tag arbeitest mit derselben Kompetenz. Also ich meine, ich vergleiche jetzt nicht professionelle Entwickler, die das schneller machen als andere. Ja. Ich meine, dieselbe Gruppe. Ja. So. das ist, unser Erfolg und unser Wert ist nicht davon abhängig, ob wir alle unsere Energie in die Entwicklung von Software stecken. Von was denn dann? Weißt du, so die streiten etwas Fundamentales ab, aber ergänzen nichts wirklich Klares, was halt stellvertretend wäre dafür. Und Erfolg und Wert, das sind ja erfolgmäßig daran, welches Ziel ich mir gesteckt habe und ob ich es erreiche. Und Wert kann ja eigentlich nicht viel anderes als Selbstwert sein. Ja. Also, was soll der Blödsinn? Ich muss mal ganz kurz unterbrechen und mal eine Frage stellen. Von wem ist dieses Manifest hier überhaupt verfasst worden? Das ja, kommt ganz unten, da können wir dann draufklicken. Ja, was? Aber Moment mal, ich habe das jetzt nämlich mal bei Google eingegeben und man findet keine Ergebnisse, aber man findet sehr viele Ergebnisse zu kommunistisches Manifest. Fand ich lustig. Ja, gut, okay, das ist halt das Urmanifest sozusagen. Und als weitere Anmerkung wollte ich noch hier geben, also ich kann es nicht beschwören, aber der ganze Text liest sich einfach so, als ob der aus dem Englischen übersetzt wurde. Ja, kann auch gut sein. Bestimmte Wort- und Satzkonstruktionen sind einfach irgendwie, als ob sie aus dem Englischen übersetzt wurden. Idiosynkratisch. Vor allem das Wort Ermächtigung zu nutzen, hallo? Ja. Empowerment, Empowerment. Und was ist das Wort auf Deutsch? Ich weiß es auch nicht spontan, aber Ermächtigung würde ich nicht nutzen. Was ist das denn? Die Empowerment-Gesetze. Damals. Entmännlichung. Wir haben die Verpflichtung, unsere wie auch immer subtil privilegierten Positionen zu nutzen, um das Leben anderer zu verbessern. Nein, haben wir nicht. Nein, nee, wir sind für uns verantwortlich. Guck mal, wenn du Gutes machst, dann profitieren alle, okay? So, wenn du davon profitierst, dann profitieren alle, weil du halt weniger abhängig bist von anderen. So, ne. Wir müssen Raum schaffen für Menschen, die nicht so sind wie wir, was die drei Arme haben oder keine Ahnung, zwei Körper oder was meinst du genau? Die so fett sind wie drei Leute, ja. Die sind nicht so wie wir, wir müssen für sie Raum schaffen. In unseren Bereich einsteigen und darin erfolgreich sind. Warum? Warum? Weil das nett ist, okay? Es ist nett und jetzt halt die Fresse. Ja, aber eine Firma schafft doch Bereiche nicht dafür, dass sie nett ist. Nein, das ist jetzt Bereiche, das Moderne. Das ist das Postmoderne, ja. Ja, ne. Dass sie darin, dann soll man auch sicherstellen, dass sie da auch Ermächtigung finden. Ich meine. Wir haben eine moralische Verantwortung, oh mein Gott, die Arbeit an Software zu verweigern, die das Wohl anderer Menschen negativ beeinträchtigt. Okay? Ja, okay, ein Stück weit kann ich das nachvollziehen, ein Stück weit kann ich das schon verstehen, ja, aber die werden mir nicht widersprechen, beziehungsweise die werden mir nicht zustimmen, wenn ich irgendwie sage, hier, diese ganzen Hate-Speech-Initiativen und Upload-Filter sind alle Gülle und sollen nicht sein, das ist so verwerflich, da würden die dann bestimmt sagen, nee, Moment, halt, privilegierte Menschen können da nichts mitsagen und wir müssen den Leuten, die unterdrückt werden, helfen. So. Wir erkennen den Wert von Mitwirkenden, die nicht technische Beiträge leisten, als gleichwürdig zu dem Wert Mitwirkender an die technische Beiträge liefern. Das heißt, wenn Randy Harper einen neuen Code of Conduct schreibt, ist die genauso wichtig für FreeBSD wie Leute, die am Kernel arbeiten. Genau. Ja. Also die Leute, die dann die Steine schleppen, sind genauso viel wert wie die Leute, die dann die Mauer anmalen. Ja. Okay, cool. Natürlich sind die gleich viel wert, aber die sollen nicht gleich viel verdienen, wa? Ja, naja, gut, bei Open Source verdienen die auch gleich viel, also ja, nämlich nix. Wir verstehen, dass die Arbeit in unserem Feld kein Recht, sondern ein Privileg ist. Oh mein Gott! Oh. Der negative Einfluss toxischer Menschen am Arbeitsplatz und in der darüber hinausgehenden Gemeinschaft würde nicht durch deren technische Beiträge wieder wettgemacht. Das heißt, wenn du Krebs heilst, aber du magst keine Schwarzen, wird deine Krebsmedizin niemals gut sein. Weil Gründe. Ich muss da immer an Steve Jobs denken, der immer seine Leute angeschrien hat. Das Ding ist halt, du wirst besser bezahlt wie in anderen Firmen. Du kannst an einem großartigen Produkt mitarbeiten und wenn es dir nicht passt, kannst du ja auch in eine andere Firma gehen. So, du musst es ja nicht aushalten wollen. Also und generell ist ja der Anreiz an sowas nicht, dass du irgendwie eine tolle Zeit hast, sondern dass du die Zukunft buchstäblich machst mit deinen Händen und Beinen und Gedanken, okay? So, dass du die Zukunft aktiv formst, das für übertrieben viele Leute, die einen Beitrag geleistet haben zur Geschichte, zur Weltgeschichte, ja, eben der entscheidende Faktor, der sie alle verbindet, okay? So, das Interesse daran, über seine eigenen Fähigkeiten hinauszuschreiten, ist auf jeden Fall damit zusammenhängend, dass man aus der Komfortzone rauskommt. Ich meine, der IT-Bereich begrüßt technischen Wandel und wird bereichert, indem auch sozialer Wandel akzeptiert wird. Ich für meinen Teil benutze unsere SJW-Overlords. Was ist das für ein Satz? Der IT-Bereich begrüßt technischen Wandel. Es wäre nicht der IT-Bereich, wenn er den nicht begrüßen würde. Das ist so. Ja, weil das, was sie damit meinen, ist ja, weil du technischen Wandel begrüßt, musst du doch auch den sozialen Wandel begrüßen. Das ist doch nur ein Update, Abel. Das ist doch nur modern. Gott. Und jetzt ist es postmodern. Mach mit. Guck mal, jetzt überlege ich mir gerade, okay, wenn wir in einer Zeit leben würden, wo sich das alles zu irgendwie einem Massenmord an Menschen bestimmter Ethnie dann wandeln würde. Und das heißt so, ja, sozialer Wandel ist jetzt da. Ab geht's, technischer Wandel, los geht's hier. Ja. Ja, du hast einen Punkt übrigens überlesen. Wir widmen uns der Ausübung von Mitgefühl anstelle von Verachtung. Wir weigern uns jedoch, andere Menschen aufgrund der Wahl ihrer Werkzeuge, Methoden oder Programmiersprachen herunterzumachen. Also jetzt aber mal halb. Programmiersprachen! Dreckiger C++-User. Die Leute, die die ersten Websites entwickelt haben, hatten einen übertriebenen Hass auf Plebs, die sich mit Software nicht auskennen und haben deswegen serverseitige Programme entwickelt, die nur von anderen technisch versierten Leuten eingesetzt werden. Das heißt, dass das Internet, dass es das so gibt, wie es gibt, also es hat einen Grund darin, dass die Leute nicht für Plebs Support geben wollen. Also ist die Verachtung gegenüber Plebs, die sich technisch nicht auskennen, eigentlich so ein Hauptbestandteil des Internets. Also ja, guck mal, und hier Mitgefühl anstelle von Verachtung. So, wie soll das funktionieren? Wie willst du, das ist doch viel sadistischer, jemanden mit Mitgefühl das rüberzubringen, was eigentlich Verachtung machen würde. So, wenn du jemanden nicht magst, aber du sagst ihm das mit Mitgefühl, dann ist es noch weiter von oben herab. So, was soll ich der Scheiß? Ich glaube, das ist auch wieder so aus dem Englischen, dieses Wort Compassion wird das wahrscheinlich mal gehießen, ja, haben, als nur Englischer. Ja, aber auch hier dann die anderen Punkte. Wir weigern uns jedoch, andere Menschen aufgrund der Wahl ihrer Werkzeuge, Methoden und Programmiersprachen herunterzumachen. Woran sollst du sie sonst runtermachen? Weißt du, so wenn jemand keine Ahnung hat, wie man eine Programmiersprache benutzt, die ihr fürs Projekt braucht, ja, so dann kann er die doch einfach lernen gehen, oder nicht? So, ich was? Würde niemals jemanden wegen seiner Programmiersprache runtermachen. Höchstens wegen dem fetten Arsch oder dem bunten Haaren oder also, wenn, die Werkzeuge, Nasenringen oder Methoden so. Oder Programmiersprachen. Ja, tut mir leid, okay, wenn du bestimmte Methoden nicht befolgst, wenn du bestimmte Prinzipien der Programmierung nicht drauf hast und ihnen nicht folgst, dann ist es kein Teil deiner Persönlichkeit, okay, da braucht man gar nicht so defensiv zu sein, dann heißt es einfach nur, mach einfach so, wie wir das machen, damit das besser funktioniert für alle, okay? Also ein Projekt ist eigentlich genau das Gegenteil von individueller Arbeit. So, tut mir leid, wenn das jetzt neu ist, ja, aber so. Also die kritisieren doch immer die Methoden von sehr vielen verschiedenen Personen. Das ist doch auch der Grund, warum die Coraline überhaupt dieses Manifesto hier geschrieben hat. Irgendwie ist das widersprüchlich. Ja. Ja, wir streben danach, unsere Werte in allem, was wir tun, widerspiegeln zu lassen. Außen ist Politik. Ja, genau. Wir sind uns darüber im Klaren, dass Werte, die angepriesen, aber nicht in die Tat umgesetzt werden, in erster Linie gar keine Werte sind. Das ist eigentlich ein ganz guter Satz, nur ist der halt im Kontext dann ein bisschen kacke. Aber der Satz selbst ist eigentlich ganz gut. Dass wenn, so, wie gut sind bitte deine Werte, wenn du sie nicht aktiv auslebst und konsistent damit umgehst, weißt du? So, aber dieses, wir streben danach, unsere Werte in allem, was wir tun, widerspiegeln zu lassen. Ja, eure Werte sind halt irgendwie wackelig und kacke. So, tut mir leid, es gibt Verbesserungsmöglichkeiten. Ja, also ich meine, das ist ja wirklich im Endeffekt nur ein Euphemismus für das Private ist politisch. Ja. Mikromarxismus in Reinform. Ja. Und zum Ende der Geisterbahnfahrt kannst du jetzt nochmal auf den Link hier von der Coraline, wenn du, ich glaube, auf den Namen kannst du da klicken oder irgendwas? Nee, gar nicht. Ja, irgendwo war auch hier ein Link. Das ist ganz unten. Ach, ganz unten. Seite, runter scrolls, Ende der Seite. Ja, okay. Guck mal, und so viele Leute können sich nicht irren. Nee, das ist wie mit den Fliegen. Guck mal, so viele zufriedene Kunden haben wir schon. Das sagt doch was über unsere Qualität aus. Und die meisten von denen werden ja wahrscheinlich auch nicht so ganz verstehen, wie bestimmte Begriffe hier definiert sind. Ja, weil an sich hörte sich das ja alles relativ positiv an. Nur wenn man halt versteht, wie diese Begriffe ausgelegt werden von... Was bin ich sehend, okay? Weil, Coraline... Moment, nicht wegscrollen. Der Header ist sehr wichtig, finde ich. Bitte, ja. Der Coraline Header ist sehr wichtig. Notable Rubyist. Ja, Ruby ist eine Programmiersprache. So. Genau, also sie ist jemand, der im Bereich Ruby Notable, also bekannt oder wie auch immer. Wie hat sie das wohl geschafft? Entweder sie ist allen ganz schrecklich auf den Sack gegangen oder sie hat wirklich was drauf, was Programmieren angeht. Was halt echt hart unwahrscheinlich wäre, weil man sich damit nicht wirklich profilieren würde. So, das aber warum schreibe ich das? Warum schreibe ich ein meritokratiefeindliches Manifest? Und meine erste Definition von mir selber, die ich in mein Profil schreibe, ist Notable Rubyist. Das verstehe ich nicht. Ja, generell alles das sind eigentlich Merits, die sie an sich selbst sieht. Ob sie jetzt welche sind, ist eine andere Frage. Aber ja, ja, das ist schon recht. Code Witch and Notorious Social Justice Warrior, das ist bla bla, das ist Technobabble, das ist Blödsinn. Ja. Notable Rubyist ist halt was, wo sie sich wirklich anscheinend mit definiert. Und das finde ich halt ein bisschen lächerlich. Sie definiert sich mit allen dreien und das ist alles irgendwie lächerlich. Guck mal. Ein sehr schönes Bild. Ja, es ist einfach nur, damit ihr die Person zu dem Manifest dann mal gesehen habt. Das war's schon. Leute, hört auf die Person einzugehen, okay? Das ist ein Ad hominem, okay? Lasst es sein, ja? Also, es ist schon wichtig. Nee, Moment mal, ich habe sie jetzt hier nur als wiederkehrendes Pattern von ja, einfach der Sorte Mensch, die solche Manifeste schreibt. Ich erinnere da mal an Samantha Allen und ihren Brief an die Games-Industrie. Also diese ganzen Leute, die so aussehen einfach, es tut mir leid. Das Erkennen von Mustern ist rassistisch, sexistisch, xenophob und transphob, okay? Alles ist sexistisch, alles ist rassistisch. Das Erkennen von Mustern ist grundmenschlich. Wenn du dich auf die Wiese legst und in den Himmel starrst, siehst du Figuren in den Wolken. Ja. Das ist dein mustersuchender Instinkt, den ja, du in deinem ja, Kopf hast. Ja, und deswegen musst du, okay, zu diesen Umschulungen von Starbucks gehen, damit du dann 4 Stunden lang die ganze Zeit irgendwas über das Leid von schwarzen Menschen gezeigt bekommst, dann bist du ein besserer Mensch und hast weniger Muster im Kopf. Oh mein Gott. D-O-W oder was? Doppel-D-O-W-Attack. Distributed Denial of Women. Ich bin sehr interessiert an den Doppel-Ds der Frauen, keine Frage. Ja, aber das ist doch das Ding für alle Incels, hallo? Übrigens, die Coraline ist nicht nur halt hier Ruby und keine Ahnung, sondern sie ist auch offen trans und ist Transaktivistin. Nicht, dass ich da was dagegen habe, aber ich finde es halt ziemlich frech, wenn man im Tech-Field arbeitet und irgendwie sich als Notable Code stilisiert, den Namen Ada zu geben. Da unten, ganz unten der Teil. How you can participate, okay, wie du mitmachen kannst. Bleib zu Hause und geh nicht zur Arbeit am 2. Dezember. Geh nicht auf soziale Medien für den ganzen Tag, okay? Folge @denialofwomen on Twitter, ja, und tweete über dein Mitmachen, ja, mit dem Hashtag DDOWOmen, also DDOWomen Hashtag und verteile das Wort, so verbreite das Wort. Ja, Moment mal, soll ich jetzt darüber twittern oder auf Public Social Media bleiben? Du sollst das Wort spreaden. Ja, aber das kann ich ja nur, wenn ich auf Social Media bin. Ich habe eine Schleife. Ja, da bleibst du weg, okay? Trotzdem kannst du das Wort sprechen. Ich muss doch twittern über Denial of Woman. Nein, gib einfach Geld für Patreon, dann ist alles gut. Ach so, oh, Glück gehabt. Boah, Alter, nee, Mann, was soll der Scheiß? Ey, Mann. Oh. Naja, schon okay. Weiter geht's. Nein, zurück geht's. Nicht weiter geht's, ich will nicht. Das hier ist ein interessanter Artikel, der sich verschiedene Denker der postmodernen Schule auf der Linken anguckt und die Möglichkeiten, wie man in eine postmoderne Phase eintreten könnte oder nicht. Das ist ein ganz interessanter Artikel, den solltet ihr euch ja bei Gelegenheit durchlesen. Und dieser Podcast, der da rechts im Bild eingeblendet ist, dieses Wrong Speak, ist eigentlich auch ganz schick. So, das ist ein neues Ding, das ist auch so um Diskussionen von verschiedenen Ideen, die halt eben hart am Rand sind von der Gesellschaft, von der Norm. Also wenn das innerhalb von irgendwie einem Jahr nicht weg ist, dann würde ich mich da echt wundern. Naja, oh, das habe ich auch mitbekommen hier. Ja, hier gibt es eine Einweisung, wie man am besten den Tricks der Nazis widersteht, die einen irgendwo reinziehen wollen, wenn du da mal runterscrollen würdest. Warte, meint er hier mit Traps, die fallen, oder meint er mit Traps, die Männer, nee, die aussehen wie Frauen? Oh, das wollen wir ganz schnell wegscrollen, das wollen wir hier nicht sehen. Was denn? Der ist einfach nur stolz auf seine Ideologie. Hallo, dasselbe ist doch auch im Islam. This is a guide for normie centrists and everyone else on how to spot the rhetoric in the wilds of the internet. Ja? Also wie man rausfindet, dass die Leute, die mit einem gerade über ein politisches Thema zum Beispiel sprechen, in Wirklichkeit Nazis sind. Ja? Yeah. There might maybe an outright Nazi that the other neo-Nazis point to in order to say, whoa, buddy, I'm not like that guy. What I say is reasonable and you should listen. Irre, oder? Was die für Tricks drauf haben, diese Neo-Nazis. Die sagen dann also, ich bin nicht so schlimm wie der. Ja. Das ist dann wieder die Brown Scare. Mir gefällt die Red Scare viel mehr wie die Brown Scare. Machen wir weiter runter, da sind auch mehr so lustige Punkte, die dich da am Laufen halten. Das ist auch ganz schön tricky von den Leuten. What the fuck? Man kann seine Ideologie zum Beispiel unter einer abgeschwächten Form seiner Ideologie praktisch verstecken. Ja. Hiding. Oh mein Gott, an Autopsy und Gamergate. Was ist da los? Ja, genau. Was ist da los? Was? Nein. What? Warte, ich will das lesen. Warte. Chris, da oben, dieses Bild da. Nein, zu weit. Da, hier. Ja, das ist dieses Video, das kennen die Gamergate-Leute, das ist diese Serie über den, warum ist er so böse und warum ist er so wütend und warum hat er was gegen Frauen? Von den Innuendo Studios oder wie der heißt. Ja, für einen Arsch, braucht kein Mensch. Hier, das Bild weiter drunter will ich lesen, Chris, bitte. I sometimes feel that people think that fascism arrives in fancy dress worn by grotesque. Fascism arrives at your friend. Oh God. Fascism arrives as your friend. It will restore your honor, make you feel proud, protect your house, give you a job, clean up the neighborhood, remind you of how great you once were, clear out the venal and the corrupt, remove anything you feel is unlike you. It doesn't walk in saying our program means malicious, mass imprisonment, transportation, war and persecution. Okay, ja, ist nicht cool, aber Gamergate hat damit was zu tun? Naja, das ist Proto, also aus Gamergate ist das ja... Ach so, natürlich! Das ist gewachsen. Ja? Klar doch, ja, natürlich. Wenn du einfach keinen Bock hast, irgendwie nicht informiert zu sein, wenn es um Videospiele geht, ist der nächste Schritt natürlich 1488, klar. Ja. Und Trump natürlich. Die Gamergater, die wollten ja eigentlich auch so einen Ethnostaat, aber nur für Leute, die guten Journalismus machen, ne? So. Ein Ethikstaat, vielleicht. Ein Ethikstaat, ja. Ja, dann kommen halt noch diese Vergleiche zwischen den Nazi-Karikaturen und den Anita Sarkeesian-Karikaturen weiter unten. Gischgelopp. Es werden die ganzen tollen Tactics for effective conservative blogging. Engage, entangle, demoralize. Oh nein, der ewige Jude. Ich hab den Dokumentarfilm übrigens gesehen. Ja. Also ich meine, ich finde es ja toll, dass sie auch hier wieder irgendwelche 4chan Screenshots posten. Ja, Ben Garrison. Und sowas. Ja, Ben Garrison. Hallo, Ben Garrison. Ach. Ganz unten gibt es dann auch noch eine Liste mit Common Rhetoric Tactics. Da wollen wir mal gucken, bei wie vielen die Weltraumaffen Bingo schreien müssen. SJW's Feminism. Bing. Appeal to the status quo. Appeal to law and order. Bing. Claiming the person is being appealed to is some form of risk and must defend. Join the neo-Nazi speaker for their self-defense from an enemy. Usually SJWs. Guck mal, Leute, okay, der Grund, warum 4chan die Nazis eigentlich verwendet, so als ihr eigenes kleines, so hier, als Nährboden für die Memes und so und die Referenzen auf eigentlich alles, ne, der Grund, warum sie das mit den Juden und so verwenden, ist eben, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo das sofort irgendwie verpönt ist und ein schlechter Ton, okay, wie 4chan im kommunistischen Russland, okay, könnte auch irgendwie existieren, ja, wenn man sich das mal so überlegt. Ja, versteht ihr, wie ich das meine? Nein. So, weil der gesellschaftliche Buhmann, ja, der gesellschaftliche Buhmann, das, was man nicht kritisieren darf zum Beispiel, ist dann auch so, hat genau dieselben Eigenschaften, ja. Du kannst dich dann drüber lustig machen und das wird dann verbreitet, weil sich Leute drüber aufregen. So. Und da kommen doch viele schöne Sachen. Also man darf nicht darauf hinweisen, dass der Kommunismus 100 Millionen Leute umgebracht hat oder dass die Antifa irgendwas gemacht hat, weil das ist Derailment. Man baut natürlich als Rechter die mal ganze Zeit nur Strohmänner. Antifa and opposing Fascism wird als böse dargestellt. Antifa ist auch gewalttätig. Natürlich benutzen Rechte auch fehlleitende Statistiken, meistens 80 Jahre alt oder Kriminalitätsstatistiken, aus denen sie sich die Sachen rauspicken. Merkwürdige so wissenschaftliche Argumente mit echter Wissenschaft gemischt, Darwinism, Biological Determinism, Race Realism, Phrenology and Racially Based IQ. Also jetzt mal ernsthaft, wer argumentiert denn heutzutage für Phrenologie? Also dass die verschiedenen, also dass so wie sich dein Schädel aufgebaut ist, dass du hier und da einen Hubbel hast, dass das sich auf deinen Charakter auswirkt. Auch irgendwelche Bekloppten, die das noch glauben. Warte, stimmt es nicht? Schulz oder so. Warte, stimmt es nicht? Ist es nicht? Aber das sind doch mindestens weniger Leute wie die an die Echsenmenschen glauben. Also, Immigration Fearmongering, Islamophobia, Race Baiting. Oder hier dieses Fallacy of Refication, National Socialist. Socialist means they were left wing. Naja, also nicht zwangsläufig so, aber zu dem Zeitpunkt war es halt schon so, dass man so großteils eigentlich immer nur sozialistische Gruppierungen so hatte und die haben sich dann darüber gestritten, welche Art von Sozialismus jetzt besser wäre. Nationalsozialisten haben halt gesagt, okay, wir müssen die Interessen der Nation mit im Blick behalten und dadurch Sozialismus aufbauen. So. Ich meine, angefangen hat es ja damit, aber dann ja, wurde es halt eine nicht. Eine Ablehnung des Kapitalismus ist ja inhärent in weit links, weit rechts. Also ja. Da verstehen sie sich ja wieder. Ja, also. Ja. Und dann bringen dann die Leute ja hier, aber Hitler hat dann irgendwie auch hier für Kapitalisten Werbung gemacht, wenn es ihm gepasst hat, und dann für die Arbeiter, wenn es ihm so gepasst hat. Ja, so, ja, das stimmt auch, aber das ändert nichts daran, dass man sich trotzdem darauf geeinigt hat, dass der Weg nach vorne eben dieses Kollektivistische ist und der Weg nach vorne in Unterschied ist dann das Nationale oder das Nicht-Nationale oder dann das Kommunistische. Politische Korrektheit, Gedankenpolizei. Freier Marktplatz der Ideen. Das sind schreckliche, schreckliche Worte, die nur Nazis nutzen. Und dann kommen meine Lieblinge. Postmodernismus und kultureller Marxismus. Populäre Boogeymen, die keine Substanz oder klare Bedeutung haben. Diversity Quotas und natürlich Frankfurt School. Ja. Ja, wenn man so eine Hülle hat für so ein Argument, dann braucht man das auch nicht mehr, irgendwie den Inhalt auch nicht mehr beachten oder so. Ne? Das ist ja. Ist irgendwie ironisch, dass die Frankfurter Schule die einzige Schule ist, an der man nichts lernt. Ja, traurig. Und dann kommen noch viele, viele blöde Twitter-Dinger, wo Leute geredpillt werden, angeblich von. Ja, und hier werden die sogenannten Zentristen angesprochen, was ja eigentlich auch ein Meme ist. Und es wird halt gesagt, die würden nicht genug Virtual Signaling betreiben, ja, weil sie halt nicht oft genug White Supremacy beklagen und so, solche Sachen. Ja, und was ist das jetzt? Soll das jetzt? Ja, wie gesagt, da geht's drum. Da wird klar gezeigt, dass die Nazis sich im Internet verabreden, um Leute halt zu konvertieren zu ihrer Religion. Anscheinend hat es mit Paul Joseph Watson zu tun. Ja gut, mit dem hat es angefangen. Tweets, 5 Likes und solche Sachen, ne? Mhm. Ja, tolle Beispiele. Wenn es überhaupt dabei ist. Teilweise sind die Quoten, wie viel Tweets und Likes es gab, ja sogar rausgeschnitten. Aber hier 4, 2, 37. Ja, das ist keine massive Internetbewegung, würde ich mal sagen. War das unser aller Held? Like what you freed, give DEO a round of applause. Ja. Nee. Aus. Ja, ja, Gender Gap und Gender Sternchen in der gesprochenen Sprache von Anatol Stefanovic. Wir machen uns ja immer sehr lustig über diese Sternchen und machen halt verschiedene komische gutturale Laute, um das zu machen. Und es stellt sich heraus, das ist gar nicht mal so falsch. wenn man mal hier etwas runterscrollt, ich muss mal selber gucken, wo das ist, bei 10% ungefähr. Ja, da wird im Endeffekt gesagt, ich lese einfach mal vor, innerhalb von Wörtern kommt der stimmlose, glottale Verschlusslaut im Deutschen selten vor, nämlich in Komposita, die ja aus zwei Wörtern bestehen, an der internen Wortgrenze und bei manchen Präfixen, Vorsilben, zum Beispiel ver. In den meisten Dialekten sagen wir beispielsweise für Verein und nicht Verein. Also ich kann diese Lautsprache nicht wirklich auslesen, da müssen wir jetzt nachsehen. Aber ich fand es mal interessant. Hier wird im Endeffekt tatsächlich einmal besprochen, wie es richtig auszusprechen wird. Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr mit anfangen, Opex. Also ja, dieser glottale Verschluss ist eigentlich immer etwas, was man macht, bevor man ein Vokal ausspricht. Das ist so ein ganz kurzer Laut, der eigentlich nicht wirklich zu hören ist, aber da ist. Das ist so eine kleine spannungserzeugendes Verschlussding. Also wenn du zum Beispiel Ei aussprichst, ja, dann die Möglichkeit, also der Grund, warum du Ei sagen kannst, ist, weil du kurz vor dem E in Ei, also kurz vor dem A laut geschrieben, so, nochmal da so erstmal kurz zumachst und dann das A rausplärst sozusagen. Weißt du, wie ich meine? So, und deswegen ist da eben dieses stimmlos und glottal und ein Verschlusslaut, genau. So, ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Das ist, wenn du noch ein bisschen weiter runter scrollst, wird das auch noch ein bisschen weiter beschrieben und da kommt dann auch irgendwann ein Beispiel. Also, ich bleib dabei, ich mache weiterhin ein, für ein Sternchen mache ich ein. Weil das einfach. Ne? Es wird ja auch beschrieben, der einzige Sinn dahinter ist ja, dass man halt, man muss quasi einen Stolperstein einbauen, ja, dass die Leute darauf aufmerksam werden, dass es halt mehr als zwei Geschlechter gibt. Das wird ja im Vorfeld halt nochmal gemacht. Aber ich finde es halt sehr interessant, dass sie sich da wirklich Gedanken drüber gemacht haben und ja, das halt auch heute intellektuell begründen können, alles, ne? Ja, aber man würde einen glottalen Verschluss eigentlich nur vor Vokale schreiben und nur am Anfang vom Wort und nicht, also ich meine teilweise auch eventuell mittendrin so, aber die ganzen neuen Geschlechter sind halt Vokale. Na, bitte. Das sind doch also glottale Verschlusslaute. So ein glottaler Verschlusslaut ist halt schon relevant, aber warum hängen die sich jetzt so drauf auf? Ich meine, ja, du willst, dass ich eine Pause mache, wenn ich sage AutorInnen. Opex, so, wir brauchen was? Gleichstellung für glottale Verschlusslaute, bitte, ja? Chris, ich arbeite doch dran, so schnell ich kann, Mann. Glottale Verschlusslaute wurden in diesem Vokaliachat unterdrückt. Mhm. Damit ist klar, dass vor dem Suffix keine Wortgrenze ist. Die Gap-Sternchen-Version des Suffixes bleibt trotzdem des glottalen Verschlusses ein Suffix. Ja, cool. Ja, aber dann heißt es was? Kritiker. Warum soll ich denn das so aussprechen? Warum kann ich nicht einfach sagen, Kritiker, Leute, die kritisieren? Was ist da los? Genau, kritisieren, das sind das doch. Ich meine, es ist doch eigentlich wirklich dieses generische Maskulinum, okay? Das ist doch eigentlich nur das Ding, dass wenn jemand eine Handlung macht, okay, und es ein Mensch ist, okay, dann ist halt einfach aus dem Verb ein Nomen gebildet für die Gruppe von Leuten, die diese Handlung ausführen. Wenn du arbeitest, bist du Arbeiter. Wenn du denkst, bist du Denker. Wenn du redest, bist du Redner. So, was soll das? Was soll das? Okay. Germanische Maskulinum, was? Nicht germanische, generische. So. Germanisch, generisch? Genetisch, genetisches Maskulinum. Hast du das Beispiel noch? Hier, da kommt es sogar, hier. Ich habe das schon mal gehört, ich kenne den Artikel, glaube ich. Mhm. Warte. Wir sehen mit dem stimmlosen glottalen Verschlusslaut am Anfang eines Suffixes betreten die VerwenderInnen dieser Form phonologisches Neuland. Neuland, Alter, schon wieder. Da der Laut an dieser Stelle bisher nicht stehen konnte. Der brauchte da bis jetzt nicht stehen. Was heißt, der konnte da nicht stehen? Da schon die orthografischen Formen mit Gender Gap oder Sternchen bei manchen Kollegen kein generisches Maskulinum Ängste von einer... Ja, lustig. Bei manchen Kollegen kein generisches Maskulinum. Also meint sie wirklich nur Männer. Geil. Toll. Klasse. Das ist fucking dumm. Nee, kein Bock. Kein Bock. Das ist doch echt kacke, Mann. Was ist eigentlich aus der Ökonomie der Sprache passiert, davon, dass man sie verkürzt? Was ist eigentlich daraus passiert, dass man aufhören will, unnötig die Umwelt zu belasten? Weißt du, so alle schreien von Plastik, aber keiner schreit davon, dass da Tinte und Papier verschwendet wird für diese Sternchen-Innen. Ja. So, was soll der Mist? Warum? Genau, das wollte ich nämlich nur sagen, das muss man nicht machen, ne? Preiswert, das ist, glaube ich, so gesagt. Ja, so. Ja, man muss es nicht machen, aber man soll es machen und es soll absichtlich ein Stolperstein sein. Ja. Ja, cool, danke. Weil wir müssen ja alle erzogen werden. Ja, dringend. Ja, weil dann manche Leute ohne das keinen Job haben, weil sie sich falsch entschieden haben. Wer könnte die Erziehung besser leisten als das Demokratiezentrum Baden-Württemberg? Stell dir vor, dein Sportlehrer stellt dir irgendwie so Dinger hin, wo er drüber fällt, so Stolperfallen. Und das machen sie bei einer Sprache, machen sie das aber beim Sport nicht, ne? Noch nicht. Ja, hier kann man in Baden-Württemberg laut Reconquista Internet, ist das die einzige Möglichkeit in Deutschland, anonym Internethetze zu melden beim Demokratiezentrum Baden-Württemberg. Ich wollte nur mal, also ich finde es faszinierend hier, wie sehr das Ganze auf Rechtsextremismus im Endeffekt ausgelegt ist. Da steht zwar religiös begründete Radikalisierung melden, so als Feigenblatt, aber es geht eigentlich, das ganze Ding geht um vor allem darum, dass man Rechte irgendwie meldet oder Leute, die man für Rechte hält. Aber das wird doch vor allem auf den Plattformen auch gemacht. Also wenn ich was bei Facebook zu meckern habe, dann beschwere ich mich bei denen oder mache eine Community-Beschwerde bei denen oder so. Dann bei denen aber. Und wenn Sie betroffen von rechter Gewalt sind, von rechter Gewalt, erhalten Sie Unterstützung. Was ist mit den Leuten, die von den anderen Sachen betroffen sind? Warum steht da nirgendwo was von Linksradikalismus, um hier mal einen Whataboutismus reinzubringen? Und warum? Also wie viele Ebenen der Rechtsprechung oder Verfolgung brauchen wir? Es kam jetzt die Tage ein Ding, dass es letztes Jahr 2207, glaube ich, waren es, Tweets gab, wo was gemacht werden musste. Das sind 6,2 Tweets pro Tag. Warum haben wir Tausende von Projekten und sowas wie hier dem Demokratiezentrum, was soll das überhaupt sein? Warum geben wir so viel Geld für diesen Mist aus, wenn es am Ende darum geht, 6,2 Tweets pro Tag aus dem Internet zu entfernen? Warum muss es dann ein Doppel-Einhorn geben und No Hate Speech und ja, Amadeo Antonio? Doppel-Einhorn gibt es doch gar nicht mehr. Ja, oder musste es das Doppel-Einhorn geben? Ja, aber ich find's auch interessant. Die haben einfach die Kohle abkassiert und ja, tschüss, ne? 6 Tweets pro Tag oder halt 6 Hassbotschaften in sozialen Medien. 6. Das ist fett, jo. Bei 80 Millionen Menschen. Buttert mal 100 Millionen, über 100 Millionen Euro raus. Das sind aber trotzdem 2000 nicht näher definierte Opfer. Wie ist das eigentlich? Hat das Einhorn überhaupt das Recht gehabt, seinen ganzen Account zu löschen? Weil wir haben doch die Scheiße bezahlt, die es da geschrieben hat. Müssten wir denn nicht bis an unser Lebensende zu unserer Belustigung nachschauen können? Ist doch abgelaufen wahrscheinlich, das Konzept. Demokratie ist doch gerettet. Ja, aber warum wird dann der gesamte Verlauf gelöscht? Ich möchte doch gerne wissen, was für mein Geld gemacht worden ist. Da wird das von Rechten noch instrumentalisiert. Das könnte einen schon verunsichern. Ja, apropos instrumentalisieren. Hat ein Mitglied dieses Hauses, nachdem ihm von der amtierenden Präsidentin das Wort erteilt worden war, versucht, aus Anlass des fürchterlichen Mordes an einem 14-jährigen Mädchen durch demonstratives Schweigen eine Art Schweigeminute herbeizuführen. Nach unserer Geschäftsordnung wird Abgeordneten das Wort erteilt, damit sie zur Sache sprechen können. Die Worterteilung bedeutet nicht, dass der Abgeordnete, dem das Wort erteilt wurde, über seine Redezeit frei verfügen darf. Er ist auf Wortbeiträge beschränkt. Unabhängig davon liegt es in der Kompetenz des Präsidenten, über Schweigeminuten und Gedenkworte im Plenum zu entscheiden, denn er vertritt nach § 7 Absatz 1 der Geschäftsordnung den Deutschen Bundestag. Präsidium oder Ältestenrat sind Gremien für entsprechende Anregungen von Seiten der Fraktionen. Ein einzelner Abgeordneter darf den Bundestag nicht durch einen eigenmächtigen Aufruf zu einer Schweigeminute für seine Zwecke vereinnahmen wollen, auch nicht eine einzelne Fraktion. Entsprechend hat die amtierende Präsidentin, die Kollegin Claudia Roth, am vergangenen Freitag den Abgeordneten wiederholt zur Sache gerufen und nachdem er dem nicht gefolgt ist, ihn aufgefordert, das Rednerpult zu verlassen. Unmittelbar nach dem Vorfall im Plenarsaal wurde auf den Seiten der AfD-Fraktion in einem sozialen Netzwerk, in deren Impressum die Kollegin Dr. Weidel und der Kollege Dr. Gauland aufgeführt werden, ein Video des Vorgangs veröffentlicht und mit folgenden Worten kommentiert. Ich zitiere: Ansehen und Teilen, entlarvende Reaktionen seitens Claudia Roth und der anderen Fraktionen. Soeben nutzte die AfD-Fraktion die Gelegenheit, der in Wiesbaden von einem abgelehnten Asylbewerber getöteten Susanna 14 im Bundestag zu gedenken. Lediglich die AfD-Fraktion beteiligte sich hieran. Sitzungspräsident Claudia Roth ignorierte die Schweigeminute und verwies Thomas Seitz, AfD, vom Rednerpult. Soweit das Zitat. In der Folge wurde Frau Vizepräsidentin Roth in dem sozialen Netzwerk in zahllosen Kommentaren, in E-Mails und telefonischen Anrufen verleumdet, beleidigt und bedroht, zum Teil auf eine Weise, die mich veranlasst hat, polizeiliche Schutzmaßnahmen für sie prüfen zu lassen. Die Inszenierung vom vergangenen Freitag hatte nicht nur die beschriebenen Persönlichkeitsverletzungen zur Folge. Sie betrifft auch das Verfassungsorgan Deutscher Bundestag. Mit dessen Würde ist es nicht vereinbar, wenn auch nur der Anschein der Instrumentalisierung der Opfer von Verbrechen entsteht. In meiner Rede zur konstituierenden Sitzung des Bundestags habe ich gesagt, dass wir als Abgeordnete des ganzen Volkes im Sinne von Artikel 38 Grundgesetz eine Vielzahl von Interessen, Meinungen und Befindlichkeiten mit den Begrenztheiten und der Endlichkeit der Realität zusammenbringen müssen. Da ist Streit nicht nur erlaubt, es geht nur über Streit. Den müssen wir führen und den müssen wir aushalten, ertragen. Demokratischer Streit ist notwendig. Auch leidenschaftlicher und auch polemischer Streit. Wenn Sie mich weiter unterbrechen, rufe ich Sie zur Ordnung. Aber dieser Streit ist ein Streit nach Regeln. Und er ist mit der Bereitschaft verbunden, die demokratischen Verfahren zu achten. Es gehört zu unserer Verantwortung, dass wir aus der Erfahrung unserer Geschichte lernen, wie leicht verantwortungsloser Streit zu Hass und einer Eskalation von Gewalt führen kann. Was wir hier sagen und wie wir uns verhalten, hat Folgen auch für die öffentliche Debatte in unserer Gesellschaft. Es kann vorbildlich sein für eine zivilisierte Auseinandersetzung. Es kann aber auch Anlass sein für Hass und Hetze, für Verrohung bis hin zu schlimmsten Formen von Gewalt. Wir müssen Maß halten, um unser politisches und gesellschaftliches Klima nicht zu vergiften. Zum Wohle des deutschen Volkes, das zu vertreten wir beauftragt sind. Ja, soviel zu dem Thema nochmal. Wir haben hier einen Maulkorb für euch, aber keine Sorge, der tut euch gut. Vergiftet die Umwelt nicht. Ja, ich habe irgendwie den Eindruck, der scheint das so zu sehen, dass die ganzen politischen Regeln nur dafür da sind, um den politischen Gegnern zu maßregeln. Aber für sich selber gelten sie nicht. Ja, ich meine, den Stunt der AfD mit der Schweigeminute fand ich auch nicht toll. Die Reaktion darauf fand ich auch nicht toll. Aber ich meine, gerade er kennt jeden Trick im Bundestag und nutzt die dauernd. Also es wäre ein bisschen glaubwürdiger, wenn nicht er das vorgetragen hätte, sondern jemand anders. Ich glaube, das ist irgendwie so Virtue Signaling, das Video. Es fühlt sich gut an und das, was er sagt, macht auch durchaus teilweise eher so Sinn, würde man so unterschreiben, ja. Aber im Endeffekt wird da weiter alles so laufen, wie es davor gelaufen ist. Da wird sich nichts ändern und jede Partei weiß das und wird sich da auch mit dran beteiligen und nicht wirklich rühren. Also. Außerdem, eine Sprachform ist mir noch aufgefallen. Und zwar hat er von unzähligen Hassbotschaften oder unzähligen irgendwas gesprochen, die online passiert sind. Nun, gerade online ist es doch so, dass man das relativ einfach zählen kann. Vielleicht sollte man sich langsam mal angewöhnen, Zahlen zu nennen. Und zwar nicht von unzähligen zu sprechen, sondern, ja, wie viele Tausend waren es denn? Oder wie viele Hundert? Oder wie viele, ne? So. Ja, aber menschliches Leid kann man nicht mit Zahlen fassen. Also ich fand es teilweise auch ein bisschen krass, wie die Leute dann sich immer so auf eine Seite schlagen können, so massiv. Ja. Und vor allem einfach dieser Teil, vor allem dieses Argument mit hier der deutschen Geschichte. So. Ja, das eskaliert dann halt immer wieder so, ne? Aber das muss man immer gleich so abgehen, das habe ich mich gefragt, ne? Ja, genau, ja. Das ist auf jeden Fall, also klar, also so den Anfang von dem, was er sagt, das ist absolut richtig, so, das gehört sich einfach nicht, dass man da irgendwie sonst was macht. Und wir regen uns ja auch alle Nase lang darüber auf, über den Kram, der da teilweise im Bundestag gemacht wird, irgendwelche theologischen Abhandlungen oder was der Teufel nicht was, Wettstreit darüber, wer der größere Christ ist oder so ein Zeug. Ja. Und ja, also ich meine, gut, ne, aber klar, das, was danach kommt, das ist dann wieder so diese Binsenweisheiten heutzutage irgendwie, was alle Leute da irgendwie meinen. Es wurde zwar alles nie bewiesen und so, aber man nimmt das jetzt einfach so als Grundannahme an, vor allem auch, dass da alle Leute drauf warten, irgendwie was im Bundestag geredet wird. Also das hätten die vielleicht gerne, dass das so eine Verbindlichkeit hat für die ganzen Leute im Land irgendwie, was wieder irgendwie die Redekultur irgendwie in diesem Plenum da ist. Also wenn ich auf der Arbeit ankomme und sage, hast du die letzte Bundestagsdebatte angeguckt, dann guckt mich mein Kollege an und sagt, trinkst du wieder morgen? Ja. Ja, also ja. Das ist so ein bisschen... Ja. Und das Argument von wegen hier und der Geschichte so irgendwie verpflichtet fühlen und ja hier, warum nicht einfach sich an allen Situationen in der Geschichte orientieren und dann die Sachen, die nicht funktioniert haben, einfach vehement ablehnen? So, warum schaut man nicht dahin, was jetzt so in der Sowjetischen Union passiert ist so und was da schiefgelaufen ist? Warum sagt man dann nicht, guck mal, wir lassen das mal jetzt mit diesen Linken mal sein, so? Warum nicht? Ja, ist das nicht deutsche Geschichte? Wenn ihr deutsche Geschichte wollt, ja okay, dann Ostdeutschland. So DDR. Argumentum et Sovieticus, da hast du es. Ja, genau. Ganze, ne? Wenn du von mir auch noch eine Fallacy haben willst, das ist ja alles auch so ein Slippery Slope-Ding. Ne? Also man braucht ja nicht bei jedem immer sagen so, nee, stopp, halt, wir reden jetzt nicht mehr weiter, weil das führt zu diesem und jenes und so. Ja, toll. Persönliche Erklärung zur inszenierten Schweigeminute der AfD im Deutschen Bundestag. Ja, das ist hier von der Webseite von Claudia Roth jedenfalls. Und was ich hier vor allen Dingen bemerkenswert fand, war dieser Punkt, wo sie dann hier schreibt, wo war das hier? Reconquista Internet oder ich bin hier, beide großartig mitmachen. Bin ich bei beiden mit dabei. Hat sie zu dem Zeitpunkt gewusst, was Reconquista Internet ja, und das ich ist von letzter Woche. Das ist von letzter Woche. Ist das ein Klospruch? Ja, okay, aber das heißt nicht, dass sie wusste, was da abgeht. Okay. Okay. Deutsch, Türkisch oder Deutsch-Türkisch? Also das zeigt einfach mal wieder das Problem mit der Claudia Roth auf. Die kann es einfach nicht lassen. Sie geht ja zu Recht darauf ein, dass es eine gewisse Geschäftsordnung gibt und dass die Schweigeminute nicht beantragt wurde und dass es da einen Prozess für gibt und dass er halt beim Ältestenrat hätte beantragt werden müssen und dann hätte er stattfinden können. Ansonsten darf nur der Präsident spontane Redebeiträge zulassen. Und aber die endet dann halt mit sowas. Und das zeigt halt wirklich das Problem mit der Frau Roth. Ja, die kennt die Regeln sehr gut und weiß sie zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen. Sagen wir mal. Mein Gott. Der letzte Abschnitt. Hier, der letzte Abschnitt. Noch sind wir oft zu langsam, zu zerstreut, zu zurückhaltend, vor allem online. Das müssen wir ändern. Heute lieber als morgen. Mit Begeisterung, nicht Entmutigung. Mit Hashtag Liebe statt Hass. Nur so wird wieder deutlich, was weiterhin stimmt. Wir sind die Mehrheit und wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir sind die Guten. Ja. Ja, das ist das Ding halt, ne? Selber halt eben genau, was wir machen, ist alles prima, so schließt euch uns an und so weiter und so fort. Und so haben wir dann halt hier irgendwie diesen Grabenkampf in Deutschland irgendwie zwischen den einen, die alles blöd finden, was die anderen machen, und alles gut finden, was sie selber machen, und den anderen, bei denen es genauso läuft, nur halt eben auf der anderen Seite. Aber wir sind die Mehrheit, ist das nicht ein bisschen Augenwischerei auch? Ja, ich würde sagen schon, aber geschenkt. Also, dass sie sich das irgendwie einredet, würde ich jetzt nicht als Charakterschwäche irgendwie unterstellen. Und generell die Argumentation hier, wir müssen gemeinsam aufstehen gegen den Hass, vor allem aber für ein vielfältiges und gerechtes Miteinander. Ist so ein Ding von, so, da ist schon irgendwo ein Widerspruch teilweise zwischen den beiden so Sätzen und Nebensatz so und auch im Hauptsatz selbst. Wir müssen gemeinsam aufstehen gegen Hass. Ich erinnere mich auch noch an diese eine Liste von den Sachen, woran man Hate Speech erkennt, die wir uns über die ganze Zeit. Aufbau eines Handlungszwangs. Das war ja das, wo hier von der AA-Stiftung diese Checkliste, Aufbau eines Handlungszwangs. Genau. Oder das Satzstrukturen wir und die. Ja. Mhm. Wir müssen gemeinsam aufstehen gegen den Hass da drüben, gegen die da, die hassen. Wir gegen die. Ja. Gutes Zitat dazu aus dem Chat vom Oscar Wilde-Fan. Weich gegen sich und streng gegen andere ist der verächtlichste Charakter, Friedrich Schiller. Vor allem aber für ein vielfältiges und gerechtes Miteinander. Ja, ein vielfältiges Miteinander wäre vielfältiger, wenn ihr Leute hättet, die ihr mal irgendwie doch leben lasst, aber vielleicht mal so zurechtweist und nicht gleich irgendwie über alle Grenzen hinweg mundtot macht. So, was soll das? Ja, wenn dann ein Verbrechen passiert, dann macht das, okay? Dann arbeitet das ab. Aber so, da hat jemand einen Gedanken geäußert, das mag ich nicht, weg damit. Oh, meine Fresse, ey. Jetzt neu. Magnum Chocolate. Werbung. Nein, das ist richtig und richtig. Das ist eigentlich der Beitrag. Das ist der Beitrag für heute. Jetzt neu. Die tödliche Messerattacke auf eine 15-Jährige in Viersen wurde nun aufgeklärt. Der mutmaßliche Mörder war der Ex-Freund des Opfers, gaben Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Viersen bekannt. Diese begann ungewöhnlich. In den sozialen Netzwerken und auch auf der Social-Media-Seite der Kreispolizeibehörde Viersen haben sich Vorverurteilungen und Hasskommentare seit Montag breit gemacht. Polizeiarbeit wurde herabgewürdigt, Ausländer allgemein angegriffen, Flüchtlinge insbesondere, die Bundeskanzlerin verunglimpft, Selbstjustiz als legitimes Mittel in den Raum gestellt, zur Selbstbewaffnung aufgerufen. All das waren einzelne Kommentare, die aber in einem Social-Media-Umfeld, das von vielen gelesen wird und von vielen geteilt wird und von vielen wahrgenommen wird, Wirkung entfaltet. Und deswegen in meinen Augen ein Alarmsignal ist. Auch in diesem Zusammenhang werden noch kriminalpolizeiliche Ermittlungen notwendig sein, und genau sowas brauchen wir eigentlich nicht. Gesellschaftliche Entwicklungen zu thematisieren, das ist richtig, das geht aber nicht mit dem Schwert der Vorverurteilung und Hetze. Ich verstehe, dass wir in aufgewühlten Zeiten leben, dass viele Menschen verunsichert sind. Mein Appell an alle Bürgerinnen und Bürger ist, vertrauen Sie der Arbeit der Sicherheitsbehörden. Wir ermitteln unvoreingenommen in jede Richtung. Wir wollen die Wahrheit herausfinden. Wir wollen die Täter stellen. Wir wollen, dass die Täter der gerechten Strafe zugeführt werden. Vorverurteilungen in der Öffentlichkeit helfen uns dabei nicht. Aus ermittlungstaktischen Gründen kann nicht immer sofort alles gesagt werden. Aber wir sagen alles so früh wie möglich. Und wenn wir das Ding rund gemacht haben, wenn die Ermittlungen rund sind, informieren wir so wie heute die Öffentlichkeit. Es ist vielleicht ungewöhnlich, in einer Pressekonferenz zu einem aufgeklärten Tötungsdelikt diese Worte voranzustellen. Aber es ist in meinen Augen in diesen Zeiten geboten. Erinnern wir uns alle daran, wir sind der objektiven Wahrheit verpflichtet. Wir als Sicherheitsbehörden, Sie in den Medien und wir machen da alle unsere Arbeit. Fake News in sozialen Medien, das braucht kein Mensch. Hasskommentare sind geeignet, in der Öffentlichkeit bemerkt zu werden und letztendlich unser gesellschaftliches Miteinander dann zu unterhöhlen. Wirken wir dem entgegen. Das Mädchen. Naja, die Schlussfolgerungen sind so ein bisschen so lala, aber er schlägt ja in dieselbe Kerbe, ne? Also, dass da eben Leute rauskommen und sich ihren Aussagen machen, die irgendwie nicht mehr feierlich sind, ne? Worte töten keine Menschen. Ja, da habe ich auch nichts gegen, das stimmt ja auch. Aber muss man, wie gesagt, immer so abgehen? Ich töte Menschen, klick, klack, mit Worten. So, dass da halt wirklich das passiert ist, ist halt schon richtig hart. Okay, jetzt mal Spaß beiseite. Aber Bekämpfung von Hassworten im Internet wird die Sache nicht besser machen. Denn selbst wenn wir kein Internet hätten, okay, hätten wir unabhängig davon Kriminalität, die so aussehen würde. Also du bindest halt einfach zwei unabhängige Sachen aneinander und sagst, guck mal, das eine führt zum anderen, wobei das andere kannst du dann wegnehmen und trotzdem passiert das eine. So. Ja, das stimmt ja. Die Schlussfolgerungen, glaube ich, sind auch nicht ganz richtig. Also ja. Das, da jetzt irgendwie dann auch Gewalt draus entstehen würde, wenn die Leute sich sowas im Ohr hauen. Ja. Ja, glaube ich auch nicht. Ich finde das auch nicht überzeugend. Vor allem ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall, denn erst durch die Entwicklung von Sprache als solches, durch das Interesse von Kommunikation gesellschaftlich gesehen, haben wir Kriminalität und Gewaltdelikte so aufs Minimum reduziert. So, jetzt klären wir unsere Probleme eher mit Worten, anstatt mit Waffen. So, das ist so das Wunderwerkzeug Worte, ja. Also, ja, so die ersten Menschen, die anstatt einen Keul zu nehmen, ein Schimpfwort gebraucht haben, die haben eigentlich die Zivilisation begründet. Wie bei Monkey Island, ne? Ja, also. Du Hurensohn! Ja, Sprache ist nur eine von vielen Baustellen. Oh, fick, nein! Was da genau. Was ist da los? Ich kenne den Artikel nicht, ich will nicht drüber urteilen, aber der Linguist Anatol Stefanovic forscht zur politischen korrekter Sprache und verteidigt sie vehement. Warum und wie kann man Rassismus von Sprache vorbeugen? Ja, indem man einfach akzeptiert, dass es vorkommt und dann einfach damit lebt. Ich meine, tut mir leid. Ich denke da immer an Bleifarbe im Kinderzimmer, aber das ist vielleicht auch nur eine Eigenheit. Guck mal, ja, in Russland wurde vor ein paar Jahren eine gesamte Sprachkategorie einfach verboten, okay? Es gibt da so die Sprachkategorie Matt, ja, und da fallen Worte drunter, die halt richtig hart, krass beleidigend sind, ja, so richtig krass schlimme Worte, will doch keiner hören, ja. Und da werden dann Musiker und Künstler dann damit verfolgt und was machen die? Die machen neue Lieder, in denen sie einfach diese Worte nicht verwenden, aber jedem ist klar, was damit gemeint ist. Bitte sehr. Ja, politisch korrekte Sprache ist einfach nur so ein Ding, das halt wirklich Symptome behandelt. Ja. Euphemistische Tretmühle. Du tust ein Wort abschaffen und dann hat das neue Wort bald eine ähnliche Konnotation, ja. Weil sich in der Gesellschaft nichts geändert hat. Das funktioniert halt echt einfach, weißt du, das ist so richtig ironisch, der Typ ist Linguist, ja, ich bin auch Linguist, aber ich habe gerade einfach jetzt meine Steck dir unter einer Decke! Ja, genau, ich bin eigentlich Anatol Stefanovic, ja, also es geht halt eigentlich eher darum, dass in Linguistik, in der ersten Vorlesung, so einfach generell das erste Ding, was man da macht, ne, ist Informationen sammeln darüber, was überhaupt Sprache ist, okay? Und bei Sprache gibt es halt eben so Zeichen, okay? Sprachliche Zeichen. Die haben immer vier Eigenschaften, okay? Das erste ist Assoziativität. Das heißt, du assoziierst ein Konzept in deinem Hirn mit einem Wort, okay? Das zweite ist Arbitrarität. Das heißt, Sprache ist halt wirklich nicht wirklich an Sachen gebunden. Es gibt jetzt keinen Grund, warum wir Baum zu Baum sagen, ja. Und das Wort Baum ist nicht unbedingt besser als Tree im Englischen für Baum, ja. So, das ist das zweite Ding. Das dritte Ding habe ich vergessen, das vierte auch, ja. Aber das ist scheißegal. Das Wichtige ist, dass nämlich Sprache im Gehirn interpretiert wird. Und dort genau muss sie dann auch zersetzt werden. Und wenn man das machen will, dann ist das aber echt ein ziemlich moralisch grenzwertiges Ding, ja. Genauso wie Zigeunerschnitzel. Ja. Zigeunerschnitzel auf jeden Fall. Ja, Zigeunerschnitzel kommt auf jeden Fall auch drin vor, das ist auch ein Punkt. Und das ist ja auch so eine Sache, weil also überhaupt bei Sprache so ein bisschen schwierig, ob das jetzt aus der Sache gemacht ist oder für die Sache oder nach Art der Leute oder so. Ja, das ist ja, das muss man ja eh lernen, sozusagen. Ja, ja. Gibt es ja in jeder Sprache, glaube ich. Aber er hatte zwei, drei so Sachen drin, vor allen Dingen, ich habe die Kommentare auch gelesen und einer meinte schon, das geht schon am Anfang los, wenn es irgendwie heißt, er würde behaupten, Rassismus ordnet unser Denken und unser Zusammenleben. Und das stimmt, das ist irgendwie ein bisschen krass, ne? Rassismus ordnet ein bisschen unser Denken und unser Zusammenleben. Wie war das immer mal? Misogyny is the air that we breathe. In der Anfangszeit von Gamergate, irgendwie hat das doch mal irgendwer gemeint. Ja, das geht auf jeden Fall zu weit, finde ich. Ja. Ja, das geht auch viel zu weit. Also, das ist totaler Wahnsinn. Also, Verschwörungstheorie hoch 30. Vor allem diese Fragestellung, wie kann man Rassismus sprachlich vorbeugen? Hier ist halt mal die Frage, okay, das impliziert nämlich, dass es überhaupt wichtig ist, dass man das macht, so, beziehungsweise hier, dass man es überhaupt kann. Und jetzt ist halt die Frage, wie kann man es erreichen, ja? Ja, toll, Rassismus sprachlich vorbeugen. Wo sind da erstmal die Beweise, dass es überhaupt möglich ist? Ja, er sagt zum Beispiel an einer Stelle, dass das Wort selber, also jetzt weiß ich nicht, im Neger meinetwegen, das Wort selber wäre rassistisch, auch wenn man es wenn man es nicht so meint. Ja, okay, gut, toll. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Was Süßes, Leckeres hat denn die Konnotation Neger? Das ist jetzt auch nicht so negativ oder so. Negativ, ja. Ist das negativ? Oder ist das Schokotief? Aber das ist halt schon krass. Also Rassismus ordnet unser Denken und Zusammenlegen. Ja. Mit dem Schwerpunkt Alltagsrassismus. Sei paranoid in deinem alltäglichen Umfeld und versuche überall böse Absichten zu sehen, wo die Menschen nur ganz normal sind. Ja, er sagt, es ist nicht unbedingt Absicht, sondern das wäre nur das Wort, das dann rassistisch wäre. Aber, weiß ich nicht, ja. Ach so, ist das so, hasse nicht den Sünder, sondern die Sünde, oder wie? So in der Art. Ich meine, er kommt dann auch nochmal auf seine intersektionale Geschichte da, dass man eben als Frau nicht sexistisch sein kann. Ich kann genau sagen, wie man Rassismus sprachlich vorbeugt, okay? Ich kann es genau sagen, okay? Indem man einen Ethnostaat gründet, in dem niemals irgendeine andere Ethnie auftaucht und somit Rassismus überhaupt nicht existiert als Konzept. Ja, ich glaube, wenn der Anatol das hört, dann wird er garantiert seine politische Gesinnung ändern. Dann wird er sagen, ja. Anatol wants an Ethnostate. Kann ja wirklich keiner wollen. Und das ist ja auch immer das, die beschwören ja immer diese Szenarien mit ihren, also wenn man halt die Gedanken, die manche Ideologien propagieren, zu Ende denkt, dann führt das genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Und das kann doch keiner wollen. Ja, aber das ist genau das Ding. Es geht nicht darum, dass sie es wollen. Es geht darum, dass sie sich bewegen wollen, okay? So, es geht nicht darum, dass sie es erreichen wollen. So, das ist genau dieselbe Taktik, die irgendwie Social Justice Warrior haben, wenn sie irgendwie mal sagen, wir brauchen mehr irgendwie trans-schwule Leute in Filmen und Spielen und dann bekommen sie das und sagen, das ist nicht genug oder das ist die falsche Art. Ja, ja, so, ist genau dasselbe Ding. Hämoglobinwerte. Ist genau dasselbe Ding, weil sie so, die wollen diese Arten von Sachen haben und die Gesellschaft soll sie umsetzen. Und wenn du dich weigerst oder wenn du einfach mal Fragen stellst, dann heißt es hier, ach, wie blöd bist du denn eigentlich? Ja, ja, und diesem Ansatz folgen gibt es ja jetzt auch schon in Amerika erste Wiedereinführung von Segregation, allerdings gefordert diesmal von der anderen Seite. Ja. Ja. Halt Classes oder University Groups halt nur anhand von ethnischen Linien subdividiert, damit halt sowas vermieden wird. Ich meine, das ist absolut schlimm. Ja, und die Leute, die feiern das so richtig und denken, das ist progressiv. Also ich finde auch schlimm irgendwie, dass man den Leuten praktisch keine Chance lässt, irgendwie da rauszukommen aus der Rassistennummer. Weißt du, weil sie keine Nachteile haben oder so. Diese ganze Sache mit Rassismus und Sexismus ist eigentlich nichts weiter als Identitätspolitik incarnate, okay? So, wenn du halt schwarz bist, dann bist du schwarz, okay? Wie man dich dabei nennt, ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn man dich dann irgendwie misshandelt, okay? Ich meine, so das Problem mit die sagen ja, das Problem fing da an, dass du irgendwie als Weißer eine Wohnung besser kriegen würdest oder sowas. Ja, es gibt Affirmative Action, ja, und das da heißt es dann, das ist okay, das ist okay, das ist gut. Ja, das wäre dann wieder das Gegenteil, ja. Ja, genau, ja. Aber weißt du, so, das sind dann wahrscheinlich dieselben Leute, die dann sagen würden, ja, guck mal, wenn da irgendwie hier steht Colored Only, ja, dass das Problem dann damit wäre, dass da Farbige steht und nicht People of Color. Ja, oder das heißt hier, das ist für Schwarze und nicht für Weiße. So, das sind diese zwei Arten von Social Justice Warrior. Wollen tun sie dasselbe. So, sind genauso behindert und identitär, aber was weiß ich, okay? Was weiß ich? Ich bin ja nur ein anderer Linguist. Keine Ahnung. Boah, Sprache kann verletzen, dafür hat sich ein Bewusstsein gebildet. Sprache kann auch nicht verletzen. Dieselben Worte, die jetzt einen verletzen, können irgendwo anders überhaupt keine Assoziation hervorrufen. Also wie soll das verletzen? Wir bemühen uns um politisch korrekte Wortwahl. Doch das, was gestern akzeptiert war, kann morgen schon als beleidigend gelten. Ja, Overton-Fenster, ich höre dir trapsen, ja? Ja, nicht ja. Nur das ist, denn du kannst ja auch ganz freundliche Sachen sagen und die aber irgendwie so süffisant daher sagen, dass sie dann doch wieder so fies kommen, ja, wie alle anderen Worte auch oder so, egal wie fies sie dann sind. Ja, weißt du, so, du hast halt schon irgendwie so zusätzlich so Sachen wie paraverbale und nonverbale Kommunikation. So paraverbal heißt so wie Lautstärke und so und die Art, wie du es aussprichst, und nonverbal ist halt, was du mit deinen Armen und Beinen machst, ja. So, mittlerweile sind wir auch schon bei politischer Korrektheit, was nonverbale Kommunikation angeht, wie bei Netflix, wo wenn du halt irgendwie eine Frau für 5 Sekunden anstarrst, ist es schon sexuelle Belästigung. Ja? So, also wohin kommen wir überhaupt mit unserer Gesellschaft dahin? Was soll das? Ja? So, wir haben einen Linguisten, wir haben einen Linguisten befragt. Wir haben einen Linguisten befragt. Also OPEX, das ist jetzt schon wieder ein Linguist, der sich hier also nicht, also der die Zunft hier nicht im besten dastehen lässt. Also langsam wird es dünn. Dash meine ich nicht. Dash meine ich nicht. Ich meine damit, dass die hier über Linguisten reden, über Sprache als solches, aber dann einfach Grammatik einfach total Fehler machen. Wir haben einen Linguisten befragt. Einem Linguisten befragt, wie man sensibel kommuniziert und die Dinge trotzdem bei Namen nennt. Ja, tut mir leid. Dann musst du dich mit Leuten zusammensetzen, die halt eher die Dinge beim Namen nennen wollen und nicht Leute, die eher priorisieren, sensibel zu kommunizieren. Das eine, dieses sensibel kommunizieren, kann und aus dem beim Namen nennen entstehen, aber nur, wenn da halt ein bisschen Platz gemacht wird für mal irgendwie Worte, die mal nicht in den Kragen passen und das Gespräch nicht gleich abgebrochen wird. Wieso wird denn von mir erwartet, dass ich irgendwie sensibel kommuniziere oder mich an den Sachen der anderen, für die Sachen der anderen interessiere, für deren Nachteile meinetwegen, wenn ich doch das gar nicht verstehe? Weil ja, ich doch privilegiert bin. Ja, weil weißt du, so, was ist beschäftigen. Ja, und was ist mit mir? Ich komme ja aus Russland so, und in Russland ist es vollkommen normal, dass man Schwarze als Neger bezeichnet. Das ist so das Wort, was man für sie verwendet. Und wenn ich da jetzt nicht irgendwie hier gelernt hätte, was geht, wenn ich jetzt nicht irgendwie kulturelle Aneignung betrieben hätte hier in Deutschland, mich angepasst hätte, ne, dann könnte ich ja eigentlich immer noch drauf bestehen und sagen, nein, ich nenne Schwarze Neger, weil das ist meine Kultur, das ist meine Aussprache und die sind ja schwarz und Neger, also passt es. Ja, aber dann kommt so hier Hakim, ne, der dann meint, es gibt öfter Situationen, in denen ein Mitschüler im Streit Schimpfwörter über Ausländer raushaut, meistens Nigger. Ich habe den Mitschüler dann gefragt, weißt du überhaupt, was das bedeutet? Das heißt, du Scheißsklave. So, und dann Tim darauf, ich habe das mitbekommen und fand das erst nicht so schlimm. Ich habe das Wort selbst schon mal verwendet, aber in mir nichts dabei gedacht. Als es immer öfter fiel, hat es mich dann auch genervt. Wenn ich dunkelhäutig wäre, würde mich das auch verletzen. Warum? Was ist das? Ich meine, man muss da sowieso nicht immer auf dem Negerwort rumreiten, so, weil es gibt genug andere Beispiele, die dann nicht so eindeutig aussehen. Ich meine, beim Neger ist es dann relativ eindeutig. Es gibt auch Beispiele, die auf Schwarze gerichtet sind und eindeutig rassistischer sind. Ich meine, was ist mit so Sachen wie Scheißhaut oder Buschmensch? Keine Ahnung, Speerstoßer oder so, keine Ahnung. Das ist auch schlimmer. Logo. Ja, ist es. Das ist alles nur OPEX. Ja, es gibt auch andere Beispiele von politischer Korrektheit, meine ich. Also OPEX. Ja, ich hau hier raus, ja, weil ich kann doch nicht mit Leuten, die mir erzählen wollen, wie man Fahrrad fährt und ihr ganzes Leben nur mit einem Dreirad fahren, ja? So, was ist das denn, ja? Ihr wollt mir sagen, wie ich richtig zerschmettert werden. Ja, weg mit Dreirädern. Weil sich die Leute gar nicht richtig beleidigen. Ja, so, ja, das ist genau mein Ding, okay? Wenn ich eine Partei aufmachen würde, würde ich sagen, so einfach lernt euch mal gegenseitig zu beleidigen, so kreativ wie möglich, ja? Und dann drüber zu lachen. So, weil was soll der Scheiß? Dieses, wenn ich dunkelhäutig wäre, würde mich das auch verletzen. Kommt eben daher, dass man dann sagt, hier, nein, das darf man nicht sagen. Dadurch entsteht dann so eine Lücke in der Bildung von Leuten. Ja, so. Ja, und es gibt, werden hier ja sogar einige Lösungsansätze präsentiert. Wenn du mal ein bisschen runterscrollst, da wird dann gesagt, was man denn überhaupt sagen darf. Das ist quasi Zuschauerservice. Hier erfahrt ihr, was man sagen darf. Also, Neger ist ein Schimpfwort, ja, ja, Arschloch, Wichser ist auch ein Schimpfwort, ja, und trotzdem ist es eigentlich nicht so, dass wir dann Leute ausstoßen aus der Gesellschaft, wenn sie Wichser zu jemandem sagen oder es in einem Lied verwenden, es ist so, was ist das, ja, wir geben Worten Macht über uns und das Lustige ist, dass die Leute, die am meisten irgendwas mit Macht in Anführungszeichen studieren, ja, dann diejenigen sind, die ihre Macht missbrauchen, um dir dann zu sagen, du hast intrinsischen Bias, ja. So, in den USA hießen die Menschen dunkler Haut Colored People, farbige Leute. Dann Negroes, Neger ist gleich schwarz. Dann Blacks, Schwarze. Jetzt heißen sie African Americans, afrikanische Amerikaner. Oder wie Person oder wieder Persons of Color. Eigentlich People also, of ja, Color. Also Ignoranz gegenüber dem Kontext ist schon so ein bisschen. Ja. Wie Zero-Tolerance oder so, ne? Ja, also ja. Da muss man halt auch mal zu sagen, dieses mit, hießen sie erst, ja, in der schlimmsten Zeit für die, da hießen die Colored People und jetzt heißen sie People of Color, Riesenunterschied. In der schlimmsten Zeit hatten sie nicht einmal großen Namen, okay? Sie hatten nicht mal eine große Bezeichnung. Es ging da einfach nur um Nigger, es ging da einfach nur um Sklaven, es ging da einfach nur um Hoodlums, es ging da einfach nur um Jigaboos, okay? Es ging da einfach nur um Leute, denen ja, du sagen kannst, gut. Jetzt geh auf mein Feld und arbeite da und ich komm vorbei und hau dich, ja? So, was ist das für ein Scheiß? Das Problem mit Rassismus ist nicht das Wort. Das Problem ist die Handlung, die unmenschlich war. Was ist das? In Deutschland sieht es so aus, Afrodeutscher gilt als politisch korrekt. Farbiger stammt aus der Kolonialzeit und sollte deshalb vermieden werden. Schwarzer ist umstritten. Ja. Moment. Weil, die nehmen sich hier in dem Artikel auch, die nehmen Bezug auf den Duden, dass man im Duden nachlesen kann, was da steht. Und im Duden steht was anderes. Und zwar, im Duden steht, als alternative Bezeichnungen fungieren Farbiger, Farbige, sowie Schwarzer, Schwarze. Letztere Bezeichnung ist zum Beispiel in Berichten über Südafrika vermehrt anzutreffen, wohl um eindeutiger auf die schwarze Bevölkerung, in Klammern, etwa im Unterschied zu Indern, Klammer zu, Bezug nehmen zu können. In Deutschland lebende Menschen mit dunkler Hautfarbe wählen häufig die Eigenbezeichnung Afrodeutscher, Afrodeutsche, die zunehmend in Gebrauch kommt. Ja. Also, ich meine, es ist zunehmend in Gebrauch, aber Farbige ist laut Duden absolut korrekt. Also ich glaube, da haben die ihre eigene Quelle nicht gelesen. Das ist jetzt auch ein bisschen neuer, weil der Stefanovic hat was veröffentlicht, auch im Duden-Verlag. Also. Aber du kannst so viele Worte einführen, wie du willst, okay? Es ist fundamental ein emotionales Argument, wenn es rein auf der Ebene von dem Wort bleibt, okay? Weil du dann nämlich die Assoziation damit hast und die willst du loswerden. Aus irgendeinem Grund muss die Gesellschaft dafür sorgen, dass du nicht die Assoziation damit hast. Aber die wirst du immer haben, weil du nämlich dann weißt, was damit gemeint ist, was die Assoziation wieder in dein Gehirn bringt. Das heißt, das ist eigentlich wie diese Willkürlichkeit von sprachlichen Zeichen, die hier versucht wird, mit anderen sprachlichen Zeichen zu ersetzen und zu bekämpfen, aber es sich immer wieder auf Teufel komm raus auf dasselbe hinaus ergibt, weil das so verwendet wird, wie es verwendet wird. Ja, also keine Ahnung. Im Chat wird schon gefragt, warum OPEC so viele Schimpfwörter für Afrikaner kennt. Ich kenne also ganz viele Schimpfwörter für ganz viele Leute, ja? Das ist der Vorteil, wenn man ein Linguist ist. Und außerdem, vielleicht kannst du mir als Linguist folgende Frage beantworten. Ist Behinderter okay? Im Zweifel hilft direktes Nachfragen. Also soll ich fragen, ey, bist du behindert? Ob du behindert bist, habe ich gefragt. Also. Aber ein ganz guter Einwand, okay? Ich habe nämlich Heiko Maas mal auf Twitter, als er wieder mal sein NetzDG gefeiert hat, einfach mal gefragt, ob er behindert ist. Also ich hab geschrieben, ob du behindert bist, habe ich gefragt. Und seitdem hat er mich geblockt. So, was soll ich damit anfangen? Ich weiß es nicht, ja. Aber ja. Aber ich möchte nochmal zeitgeschichtlich eingreifen, nämlich der Begriff Moor war bis in die 1960er Jahre nicht anstößig. Wer hat den Scheiß geschrieben? Der Sarotti-Moor zum Beispiel war noch voll in Brot und Lohn in dem nächsten Kaff von da, wo ich groß geworden bin. Ja. Und da war auf jeder Schokolade drauf und ich bin nicht, also auch entgegen anderslautenden Gerüchten, die 60er habe ich nicht erlebt. Ja. Ich habe die 70er und dann so richtig wach die 80er erst erlebt und Mohr, Mohrenkopf und so Sachen wie der Sarotti-Mor waren da immer noch am Leben. Also warum hier jemand die 60er für Mor? Ich habe in letzter Zeit öfter mal so ein bisschen das Gefühl, dass bei so Artikeln versucht wird, dass diese bösen Sachen immer früher möglichst, also ja, dass die Deutschen immer woker, als sie eigentlich waren, erscheinen. Aber eigentlich führst du, umso mehr Worte du einführst, mehr Interpretationsmöglichkeiten für eben weg von Rassismus. Weißt du, so, wenn wir ein Wort hätten und das wäre immer nur beleidigend und wir würden keine anderen Worte zulassen, nur dieses eine oder keins, ja, so, dann okay, ja. Aber wir haben uns einfach schon dann so weit entwickelt, dass wir jetzt verschiedene Worte haben, die weniger rassistisch sind. Und das Einzige, was sich dann unterscheidet davon, ist, ja, was jetzt? Nur die Worte, ne? Nur die Worte und die Gefühle, die es dann bei Leuten auslöst, ne? So, das, ja, hilft das denn? Ist ja die Frage. Ich meine, gerade bei den Behinderten sieht man ja eigentlich, dass es nicht so geholfen hat. Die haben ja ziemlich viele Veränderungen in dieser Bezeichnung. Guck mal, was ist, wenn wir einfach schwarz definieren als nicht weiß? Und weiß definieren jetzt nicht schwarz. Ja, aber dann ist ja das Weiße normativ. Also, ja, wenn du nicht weiß sagst. Also, ich habe ja gesagt. Haram. Nein. Also. Hallo. Und dann kommt noch der Gauland dazu und dann ist vorbei. Dann ist der Gau da. Ja, wir nennen jetzt demnächst einfach alle Weißen einfach True und alle Schwarzen einfach False. Wir nennen die einen einfach durchgebacken und die anderen nicht gebacken. Also wenn du noch eine Analogie aus dem IT-Bereich nehmen wirst, da würde mir eher Master Slave fallen. Ja, oder Medium und Rare. Hallo, ich dachte, du definierst dich nicht über den Erfolg deiner Arbeit. Ja, Lynchversuch nach TV-Bericht über Pädophile. Mann lebensgefährlich verletzt. Warum habe ich das gerade so mit lustiger Stimme vorgelesen? Was ist da los? Weil du noch im Modus von eben warst. Ja, ne? Stimmt. Ja, muss ich wohl mehr abtrainieren, ne? In irgendeinem Modus zu sein. Die Täter glaubten, in der RTL-Beitrag die Adresse eines vermeintlich Pädophilen erkannt zu haben. Eine Gruppe von 7 bis 10 Menschen versammelte sich daraufhin am Dienstagmittag an der Wohnung des 50-Jährigen und schlug diesen zusammen. Die Bremer Polizei geht nicht davon aus, dass in dem betreffenden Haus tatsächlich Personen mit pädophilen Neigungen wohnen. Sie waren scharf vor jeglicher Form von Selbstjustiz. Tolle Zeit. Ja, im Endeffekt ist es so gewesen, dass halt in Punkt 12 eine Person verpixelt dargestellt wurde und die Kulisse war halt sichtbar. Die Leute haben gedacht, das wäre das Haus, sind hingegangen, haben den Typen zusammengeschlagen, der hatte überhaupt nichts damit zu tun. Aber hinterher hat sich rausgestellt, der Typ, den Punkt 12 bezichtigt hat, der hat auch nichts falsch gemacht. Also das ist halt, ja, Fake News ist hier der richtige Begriff und das sind Konsequenzen von Fake News. Lebensgefährlich verletzt haben sie, ne? Spitze. Die Wahrheit hinter der Trolling-Panik. In dem Artikel schaut sich Spike an, dass ja mittlerweile das generell als normal gilt, dass Frauen es im Internet schwer haben. Und geht halt darauf ein, dass halt das nicht so stark mit der Realität korreliert, wie uns das die Mainstream-Medien weismachen wollen. Und dass, wenn man sich dem Thema wissenschaftlich annähern, dass es halt Studien dazu gibt, dass halt Männer auch sehr viel abbekommen und dass halt Frauen zum guten Teil auch selber dafür verantwortlich sind, also Frauen als Klasse, die andere Frauen anpöbeln. Und ja, da habt ihr es. Ja, wir brauchen halt einfach eine Quote für Frauen fürs Internet, okay? Wir brauchen nur so 20 Frauen dürften das Internet zur selben Zeit benutzen, so, fertig. Dann haben wir's. Dann haben wir doch den Hass eigentlich gebannt, ne? So. Verfolgen statt nur löschen. Koordinierte polizeiliche Maßnahmen gegen Hashtag Hass im Hashtag Internet. BKA und Bundesländer starten bundesweiten 3. Hashtag Aktionstag gegen Hashtag Hasspostings. Pressemitteilung des Hashtag BKA. Und dann so ein fetter Hashtag im Hintergrund, alles so voll mit Hashtags. So, yeah, cool, Alter, hip im Neuland unterwegs. Ja, verfolgen statt nur löschen, Alter. Fick Meinungsfreiheit, weg damit. Braucht doch keiner. Zensur. Ja. 6 Tweets am Tag, ja. An der Stelle möchte ich anmerken, dass ich ein Projekt habe. That Safe Space und thatsafespace.net. That Safe Space. ach was. Kein Wort ist illegal. Wisst Bescheid. Ja, fand ich ganz schön krass. Also, vor allen Dingen auch diese Formulierung, das einen Aktionstag zu nennen. Ja, das ist halt einfach. Runter scrollen, da ist eine schöne Grafik von denen noch. Im Kommentar unter dem. Wir sind doch eigentlich schon so auf der Ebene von Hasstage, ne? Ja, vielleicht ist das nicht in dem Archivding. Ich sehe das hier. Aber versammeln wir uns doch einfach alle auf einem öffentlichen Platz und jubeln ganz laut der Hinrichtung von Hasspostern zu, ne? Das wäre doch was, oder? Habe ich da gerade Stapel gesehen? Ja, du hast da einen Stapel gesehen an Tweets. Ah, super. Den Rest hast du dir eingebildet, Able. 2270 registrierte Hasspostings. Also, das ist halt schon extrem viel und die Demokratie ist dadurch am Sterben, weil 2200 Hasspostings die Welt ruinieren. Ja. Ja, und vor allen Dingen, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Leute da, also ich halte es zumindest für möglich, dass die Leute irgendwelchen richtig krassen Scheiß irgendwie geschrieben haben. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich dann wiederum vorstellt, was jetzt quasi diese Maßnahme da ist, also dass irgendwie in die Wohnung von den Leuten da eingedrungen wird, stellt sich für mich dann wieder die Frage nach der Verhältnismäßigkeit, ne? Weißt du was? Wir sorgen einfach dafür, dass einfach die Polizei zu jedem ins Haus kommen kann. Wir lassen es einfach mit den Türen sein, okay? Wir lassen es einfach so, ne, es ist scheißegal, okay? Die Polizei braucht überhaupt keinen Grund, um dich anzuhalten, so gar nichts, ne? So, und man du bist einfach festgenommen. Weitere Polizei, von der keiner was weiß. Also nein, wir können schon die Polizei so lassen. Da kommt halt einfach jemand zu dir in die Wohnung, so ein Offizier, ne, mitten in der Nacht und sagt so, sie sind festgenommen. Und dann sagst du so, hier, was habe ich denn gemacht? Dann sagt er nichts zu und dann gibt er dir so einen Zettel von wegen, hier, dein Gerichtsverfahren, da muss der dahin sein. Und dann versuchst du den Raum zu finden, kommst zu spät und musst dann noch deine Unschuld beweisen, ne, Kafka-Falle. Wollte ich gerade sagen, du hast gerade Franz Kafkas Prozess wunderbar zusammengefasst, aber was bringt uns das? Naja, das bringt also dir halt ich schon will, ich wäre dafür, dass deren Motto dann aber auch lautet, Diversität ist Stärke. Also. Ja, also wenn, dann muss die Ästhetik schon stimmen, da stimme ich dir zu, Abel, ja. So schwarze Uniformen, oh. Ja. Das Motto heißt verfolgen. Ja. Konnte Post was nicht sein. Wenn ich mal ganz kurz aus der Pressemitteilung von denen was vorlesen darf. Den Tätern wird vorgeworfen, strafbare Hasskommentare im Internet gepostet zu haben. Etwa die öffentliche Aufforderung zu Straftaten, antisemitische Beschimpfungen oder fremdenfeindliche Volksverhetzung. Ja, und da würde ich mal sagen, beim ersten, das ist ja relativ eindeutig zuordnenbar. Das zweite, denke ich mal auch. Aber gerade beim dritten, da sind ja die Rahmenbedingungen sehr erweitert worden, was da alles drunter fällt. Die Kahane das beurteilt auf jeden Fall. Und wir wollen alle mal kurz denken an Deutschland geht klauen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da was gehört hätte, dass die Ermittlungen da irgendwie was ergeben hätten. Genau. Ich hoffe, dass die mal in der Statistik auf BK Links irgendwie erscheinen. Nee, ich nehme an, das sind in Wirklichkeit halt Nazis. Deswegen sind die auch unter Rechts registriert. Kontrollierte Opposition, meinst du? Mhm. Ganz abgesehen davon, dass 2270 Tweets im Jahr einer machen kann mit genug Sockenpuppen und Freizeit und Internetanschluss so ungefähr. Ja? Also das könnte eine Person sein, das könnten alles False Flags sein. Das könnte, ich sage nicht, dass es so ist oder dass ich mir einen Hut aufsetze und glaube, dass es so ist. Ich sage nur, es ist möglich, so eine kleine Anzahl an Tweets jederzeit zu fälschen, selber zu machen oder halt Sachen zu forcieren, um bestimmten Themen eine Richtung zu geben. Guck mal, das ist auch wirklich richtig seltsam. Wir legen als Gesellschaft ja, mehr... Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind das ja jetzt die Leute, die sie irgendwie dran gekriegt haben. Ne? Also es kann natürlich sein, dass darauf noch viel mehr jetzt irgendwie das Zehnfache kommt von Sachen, die nie ermittelt wurden. Registrierte Hasspostings. Die Frage ist, wie viele davon sind denn auch am Ende in irgendwelche Konsequenzen gemündet? Da steht jetzt erstmal nur registriert. Und der Aktionismus ist ja hier klar, weil die Grundsätze, die wollen, ist das ja Hassposting, folgendes. Hassposting kriegt dann so ein rotes Checkmark oder wie? Das ist, ja, das kann vielleicht auch bald kommen, ja. Also jetzt sind wir ja bei dem Status, dass alles irgendwie durch Algorithmen weggefiltert wird, was irgendwie kontrovers ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann so kommt, dass das nicht mehr gefiltert wird, sondern dass halt man so ein Label bekommt. Ja, wahrscheinlich ja, nicht in Sternform, wahrscheinlich einfach so einen roten Kreis oder so. Registrierter Hassposter. Also ein Label in einer Sternform hatten wir in Deutschland schon mal gehabt, okay. Die wurden auch verfolgt. Ich möchte nochmal die Kernmessage sagen, die diese Aktion durchbringen will. Und zwar, Der einfache Mausklick zur Verbreitung vom Hass im Netz kann für die Täter schwerwiegende Folgen haben. Volksverhetzung in sozialen Netzwerken oder Online-Foren wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft. Ja, das toll. Ist die Kernbotschaft, die ankommen soll. Ja, das ist richtig klasse. Das erinnert mich auch richtig hart an so sowjetische, kommunistische Propaganda-Poster davon, dass hier, heute hört er Jazz und morgen wird er das Vaterland verkaufen, ja. So, das ist richtig toll, ja. So. Vielleicht haben Gündogan und Dingensbummens ja Jazz gehört. Ja, genau, auf jeden Fall. Und was ich da noch anmerken wollte, ist, wir kümmern uns viel mehr über die irgendwie Seelsorge von Menschen, so weißt du, so die körperliche Gesundheit von Leuten, ne? Aber wenn es dann um Ideen geht, wenn es um Gedanken geht, ja, dann haben wir da irgendwie als Gesellschaft weniger Hemmungen aus irgendeinem Grund. Das ist total seltsam. So glauben die, dass Leute, die dann so eine Idee verbreiten, nicht auch irgendwie, keine Ahnung, Menschen sind und dass die auch Menschenwürde haben, oder ist Menschenwürde nur dann für die, die sich als Opfer profilieren? So, weil mit Worten wurde niemand umgebracht, niemals im Leben, okay, so, nein, es hat vielleicht dazu beigetragen, aber dann, weißt du, so, sind die Worte allein nicht das Problem. Vielleicht gibt es da keine größeren Effekte, wie, dass die Leute sich selbst was antun. Vielleicht sollte ich das muss machen. Man in Deutschland erstmal ein Intensivtäter werden, damit die Polizei dann sowieso nichts gegen mich macht. Also eigentlich sollte das doch easy sein mit der Volksverhetzung, oder? Also ja, wenn ich einfach. Auch, ob man als Intensivtäter nicht auch auf der Gefährderliste stehen sollte, die sie ja jetzt eingeführt haben. So, wenn ich irgendwie jemanden getötet habe, ja, dann werden Leute irgendwie vielleicht schon hingehen und sagen, hier, der Typ soll auch mal jetzt sterben, so, aber da wird jetzt irgendwie die Polizei nicht hingehen und sagen, weißt du was, hier weiter hier, Gleiches mit Gleichem, ne? So, aber das wäre doch eine coole Sache, für diesen ganzen Internetblödsinn. Okay, der Herr Meier hat gesagt, die Frau vom Herrn Müller zieht Traktoren auf DSF, jetzt darf das der Herr Müller auch über die Mutter vom Herrn Meier sagen. Und damit ist doch eigentlich alles gut, oder? Ja, nee, weil die Idee dahinter ist halt schon, dass du, also wenn es um Ideen geht und um Menschenleben so, dann ist die Alternative, also nee, nicht die Alternative, das Analoge dazu, zu Menschenleben wäre Mord, also so Hinrichtung, ja, so wegen Handlung, und bei Ideen wäre es eben die Zensur für die Äußerung davon, okay, dass du dann stumm geschaltet wirst und mundtot gemacht wirst, ja, also ist im Endeffekt Zensur der Mord von Ideen, ja, so auf der Ebene, wisst ihr, wie ich meine? Und wenn wir Mord an Menschen als Gesellschaft schon ablehnen, aber irgendwie Mord an Ideen, die halt einfach Ideen sind, okay, die bringen niemanden um, die geben dir vielleicht irgendwie mal was zu denken und daraus könntest du dir irgendwie was einbilden und dann rausgehen und Scheiße bauen, ja, okay. Ja. Wo man Tweets löscht man am Ende auch Menschen. Und für die, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben oder nicht auf Twitter sind, auch der Account der Weltraumaffen unterliegt auf Twitter dem sogenannten Quality Filter Discrimination, das heißt, Tweets der Weltraumaffen unter dem Hashtag Weltraumaffen tauchen für die meisten User in der Neues-Suche oder in der Besten-Suche nicht mehr auf. Ich habe heute auch mitbekommen und wurde darauf hingewiesen, dass mein Account, so der ist jetzt auch mit diesem QFD oder so Dings. Ja, mein persönlicher auch, also... Das Problem mit dieser Zensur ist ja nicht nur, wie wir das bis jetzt immer besprochen haben, so ein einmaliges Ding, weg ist es und weg ist es, ne? Sondern, dass wenn du dann gelöscht wurdest, du zusätzlich noch auf eine Liste gepackt werden könntest oder selbst ohne Löschung auf eine Liste kommst, ja? Und niemand kommt dann nochmal hin und macht sich die Mühe, dich wieder runterzunehmen. Weißt du, so, es wäre weitaus weniger schlimm, wenn du wüsstest, okay, ich bin jetzt so lange auf dieser Liste drauf und dann komme ich da auch wieder weg und bin wieder resozialisiert. Weißt du, wenn irgendjemand ein Verbrechen begangen hat, resozialisieren wir die Leute. Wenn jemand eine Idee verbrochen hat, ja, ein Gedankenverbrechen begangen hat, dann resozialisieren wir die Leute aus irgendeinem Grund nicht mehr. Und das verstehe ich nicht. So, warum? Sollte da nicht irgendwie die Argumentation sein, hier, okay, die Person ist irgendwie tief verstört, wir sollten diese Person in die Mitte der Gesellschaft aufnehmen und ihr zeigen, guck mal hier, wir nehmen dich ernst, wir sind für dich da, du hast hier eine Gesellschaft, kannst du dich gerne hier einbringen. Du darfst Open Source Software mit uns entwickeln. ja, genau. Dazu hast du ja gerade gehört, diesen Beitrag mit dem mit dem Nazi-Ding, dass alle irgendwie, das ist ja so ein Argument wieder. Ja, weißt du so, wenn ich klauen gehe, ja, werde ich resozialisiert. Wenn ich dazu aufrufe, klauen zu gehen, dann wird das, da wird es entfernt und dann gibt es keine Resozialisierung für mich, sondern ich werde dann einfach verfolgt. Geil, ja, ja, toll. Nee, du kriegst einen Grimme-Preis. Oh, ah ja, stimmt, ja, tut mir leid, ich habe das vollkommen vergessen. Deutschland geht klauen. War das ein Grimme-Preis? Ich glaube, das war irgendwas anderes. Eine Nominierung war das, glaube ich. Ja, eine Nominierung haben die bekommen. Die haben irgendwie so einen alternativen Friedenspreis bekommen. Irgendwie was abgedroschen ist da, ja, aber trotzdem. Ja, auf jeden Fall, dieses Video hier spiele ich jetzt mal nicht ab, aber das empfehle ich euch, wenn ihr des Englischen mächtig seid. Da geht es um dieses berühmte Zitat, was im amerikanischen Raum immer mit zur Meinungsfreiheit eigentlich kommt, was mal so ein Supreme Court Richter gesagt hat in so einem Fall, wo es um die Grenzen der Meinungsfreiheit ging, dass man ja nicht Feuer rufen darf irgendwo, wo viele Menschen sind. Und das wäre so ein Beispiel dafür, für Grenzen der Meinungsfreiheit. Und in diesem Video geht es halt eben darum, dass dieses Zitat total überbenutzt wird, quasi ja, boah, gar nicht beschreibt, was jetzt in einem konkreten Fall, worum es da jetzt überhaupt geht. Also es ist im Prinzip, lässt es halt die Frage offen, ob jetzt eine Meinung überhaupt von der Meinungsfreiheit gedeckt ist oder nicht. Also es ist halt so ein Pseudo-Argument, von wegen, es hat irgendwann mal einer gesagt und deswegen sind das ja die Grenzen der Meinungsfreiheit und das gibt es in Deutschland ja auch ständig, dass es irgendwie heißt, von wegen, die Meinungsfreiheit hat Grenzen, so als ob das alleine schon irgendwie ein Argument wäre gegen irgendwas oder für irgendwas, anstatt dass man sich dachte, halt dass das Zitat, also dass du nicht Feuer in einem Theater schreien darfst, dass es im Zusammenhang mit einem Urteil erfolgt ist, wo jemand Flugblätter im Ersten Weltkrieg in den USA gemacht hat, die gegen halt Mobilmachung, gegen den Einstieg von Amerika in den Ersten Weltkrieg waren das Flugblätter, ja. Genau. Ja, aber weißt du, diese Meinungsfreiheit hat auch Grenzen, würde ich dann so sagen, ja, okay, wenn du an deine Grenzen stößt, wenn es um Meinung geht, dann ist es eine Sache, okay? So, das heißt nicht, dass die Meinungsfreiheit Grenzen hat und Grenzen braucht. So, man kann schon irgendwie hingehen und sagen, ja, irgendwie, keine Ahnung, Doxing ist nicht cool, ja, aber so auch da, wie gesagt, Information, die identifizierbar ist, wenn die Person sich selbst rausstellt, ist sie selbst dafür verantwortlich. Und wenn jemand diese Information zusammenträgt, ohne dabei weiter nachzuhaken, okay, ohne dabei irgendwie IP-Adressen abzufangen, so ein Scheiß, ja, bitte sehr, ja, so, ist okay, ja, zu wissen, wie jemand heißt. Da aber dann Paranoia aufzubauen und zu sagen, guck mal, das schadet mir gerade voll hart, weil ich das Gefühl habe, es schadet mir, aber es ist noch nichts passiert und es wird auch nichts passieren. Und dann gleich zu sagen, Zensur ist die einzige Lösung, das finde ich echt nicht gut. Wir haben ein Mittel eigentlich, um mit Meinungen, die uns nicht passen, mit Realitäten, die uns nicht passen, klarzukommen. Und das nennt man Humor. Nur leider wird Humor jetzt gesellschaftlich auch mit abgebaut, weil es heißt, Humor ist voll schlimm und wie kann man Witze über Sachen machen? So, vielleicht ist da das Problem. Vielleicht sollten wir mal da den Leuten auf die Finger klopfen und sagen, wir sollten einfach mehr über Sachen lachen. So, anstatt Liebe einfach mehr lachen. Ich weiß nicht, vielleicht wäre das besser. Tja, und man kann da einfach auch nicht wissen, was für Konsequenzen bestimmte Sachen haben. Ihr habt es ja gerade angesprochen, diese Sache mit Shouting Fire in a Crowded Theater, das hatte eigentlich irgendwas mit Propagandaverleihern zu tun. Das war nur der Ausspruch von einem Richter. Aber weil der Richter das gemacht hat, das hat tatsächlich später Leute dazu animiert, aus Prankgründen das mehrmals zu machen und halt, ne, wenn sie im Theater waren, halt zu rufen, dass ein Feuer war. Und das hat halt teilweise zu Massenpaniken geführt, wo Leute bei gestorben sind. Und ja. Das höre ich ja, dann unintended consequences, ne? Ja, aber dann ist das Problem nicht das Feuerschreien, sondern die Massen, die Massen da, die Leute tottrampeln, ja? Ja, darauf wollte ich jetzt gar nicht eingehen. Das ja, ich weiß, ich weiß. Genug. Ich meine, nur hätte der Richter das nicht so formuliert, wäre das kein, in Anführungszeichen, Meme geworden. Ach so, in dem Sinne. Ja, okay, der Richter hat auch Verantwortung zu tragen, also er ist eigentlich der Mörder und der gehört verfolgt, genau. Ja, aber er konnte es ja nicht wissen. Unintended consequences und deswegen, ja. Aber hier, Judith Sivinch-Bassat spricht auf der Liberalismus-Konferenz 2018. Der Feminismus sollte endlich wieder anfangen, für die Interessen der Individuen zu kämpfen, anstatt das eigene Geschlecht zu einer Masse von hypersensiblen Opfern zu homogenisieren. Jo. Ja, ja, genau. Es gibt nächsten Monat diese Liberalismus-Konferenz und die meisten Leute, die da reden, sind Naja, also haben nicht so, also von denen gibt es auch Zitate, die eher nicht so gut sind wie dieses Zitat hier. Und ich habe das jetzt mal rausgepickt, also ja, das ist so das noch am ehesten Vernünftige, wobei ich halt auch sagen muss, wieder anfangen, also meines Erachtens hat der Feminismus noch nie für die Interessen von Individuen gekämpft. Also, ja, es war immer die Gruppe Frau. Ja, immer die Gruppe, und es mag ja auch sein, dass das mal seine Berechtigung hatte, für die Gruppe da irgendwie zu kämpfen, aber da sind wir halt nicht mehr da und das wird auch so nicht funktionieren. Also. Ja, aber der zweite Teil, anstatt das eigene Geschlecht zu einer Masse von hypersensiblen Opfern zu homogenisieren, ist eher so in die Richtung von hört auf, irgendwie hier Frauen zu bevormunden, so, was soll der Scheiß. Das ist eigentlich auch ganz gut so, ja. Ja, also das ist auf jeden Fall ja schon ein bisschen woke, ja. Sehr, sehr aufgewacht. Gerade weil dieser Kollektivismus in den Vordergrund gestellt wird, anstatt der ja, das Individuum, die einzelne Frau muss alles selber entscheiden dürfen, ja, die muss sich nicht einer Gruppe anschließen, ja, die muss sich nicht vorwerfen lassen, dass sie zu feministisch ist oder zu wenig feministisch. Alle dürfen alles machen, theoretisch, ja, aber das, ach, naja, Entschuldigung. Das muss ja nicht gut gehen. Also ich kann mir vorstellen, dass sie auch einen Shitstorm kriegt oder so irgendwann, keine Ahnung. Ein Scheißsturm heißt das auf Deutsch. Ach, und ja, nicht, weil sie zu viel Aktien hat. Was ich noch sagen wollte, ist, dadurch, dass sie sich dem Kollektivismus halt verschrieben haben, haben die jetzt ja auch sehr seltsame Partnerschaften mit anderen Gruppierungen, die nicht unbedingt, ja, die Frauenrechte vorantreiben wollen, ja. Ich meine, so wie manche feministischen Verbände mit islamischen Verbänden teilweise zusammenarbeiten, da fragt man sich doch, wo sind denn da die wirklichen Schnittmengen jenseits des Willens zur Macht? Ja, das ist auch richtig. Islamverband, da hat die Frau Severin Bassat auch ein bisschen was mit zu tun, aber da kommen wir gleich zu. Das ist nicht so schlimm, aber jetzt zufällig ist das so. Ich wollte nur noch mal kurz sagen, also bei dieser Veranstaltung ist unter anderem auch die Hauptfeministin, sage ich jetzt mal, in der FDP, Frau Ruths. Ein oder andere mag sich vielleicht erinnern, die hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Die ist da auch dabei, und jetzt Chefin von den jungen Liberalen wird da auch dabei sein. Und wer auch dabei sein wird, ist eine gewisse Frau Nimmerfroh. Das sagt wahrscheinlich den wenigsten jetzt was, aber die hatten wir ja auch schon mal bei den Weltraumaffen. Nämlich letztes Jahr bei der Liberalismuskonferenz, da hatte sie nämlich ein Panel mit dem Namen oder einen Talk mit dem Namen Meinungshoheit erhalten und verteidigen oder irgendwie so. Also auf jeden Fall mit diesem Begriff Meinungshoheit drin, wo ich mich damals tierisch drüber aufgeregt habe, was das überhaupt soll, Meinungshoheit. Sondern ihr Handeln mal an der objektiven Welt ausrichten und nicht versuchen, Meinungshoheit zu erreichen. Also. Ja, aber das kann die Dame gut, da kennt sie sich mit aus, und das wird sie jetzt, also es, der ganze Titel von dem Kram ist übrigens, weil es 2018 ist. Freut mich auch total. Current Year. Ja, Current Year, genau. Ist ganz, ganz super toll. Also, ja. Genau, also auf jeden Fall die Frau Bassat, laut ihrem Facebook-Profil arbeitet die nämlich hier bei der Frau Artes in dieser Ibn Rushd Goethe-Moschee. Also in der liberalen Moschee von Frau Artes. Ibbens 1 Moschee. Ja, und das ist hier ein neuer Artikel diese Woche rausgekommen, hier bei tagesschau.de, wo die Frau Artes unter anderem sagt, dass die Grünen mit ihrem Kopftuch an der Schule ist doch prima und so quasi keine gute Idee haben. Also gegen liberalen Islam anarbeiten. Ohne das zu wollen. Es wäre doch eigentlich so eine tolle Welt, wenn einfach alle Leute von realitätsfernen Ideologien ablassen würden. Wenn sie einfach alle sagen würden, weißt du was? Das, woran gehen ich wir glaub, in den Wald. Ist voll doof. Und es hat überhaupt keine Begründung in der Realität, wenn ich einfach mal so allein für mich selbst nachts unter der Bettdecke drüber nachdenke. So, es gibt keinen Grund, warum ich daran glauben sollte, dass es einen Schöpfer gibt. Ich tue das nur, weil das in meinem Büchlein steht. Aber der gibt den, keine Ahnung, ich sehe den nicht, ich fühle den nicht, der ist nicht da. So, der tut nichts. Und wenn ich, bevor ich irgendwie irgendwie um die Gesundheit für mein Kind bete, gehe ich lieber zum Arzt. Also ist das doch irgendwie ein besserer Gott als jemand, der nichts macht. So, ich weiß ja nicht. So, und dann könnte man sich dann reinentwickeln in so eine Gruppe von Leuten, die dann gesamtgesellschaftlich zusammenkommen und nicht mehr auf ihre Differenzen schauen. Einfach weil sie nicht mehr darauf bestehen, Jude, Weißer, Schwarzer, Moslem, Christ zu sein. Einfach Leute, die sich über die Gemeinsamkeiten zusammentreffen. Weißt du, und verstehen, dass die Freiheit von ihnen selbst definiert ist, wie viel Freiheit andere Gruppen haben. So. Ich finde es auch wichtig zu erwähnen, dass sie halt auch am Rande hat fallen lassen, dass sie es merkwürdig findet, dass sie keine Einladung zur Integrationskonferenz erhalten hat. Da gibt es dann mal eine Moschee in Deutschland, die sagt, wir glauben daran, dass der Islam reformierbar ist, während die anderen mit den Schultern zucken und die werden nicht eingeladen oder was. Ja. Oder vielleicht hat da halt auch der Herr Meisek gesagt, wenn die da sind, komme ich nicht. Oder ja, so. Dann mit Sicherheit wird das so gewesen sein. Genauso wie er auch sie schon mehrfach gesagt hat, dass diese Verbände, mit denen man da jetzt versucht, irgendwie Religionsunterricht zu gestalten oder Lehrstühle, theologische an den Universitäten zu etablieren, dass das auch alles keine Leute sind, mit denen man in der Demokratie zusammenarbeiten sollte. Aber das Problem bei der Sache ist halt eben, und ich denke mal, die Frau Ades wird das auch wissen, also ich hoffe es zumindest, dass es da halt eben um die Zahlen geht. Und wenn sie halt ihren Ding da hat mit, was ich nicht, 100 Leuten, 50 Leuten oder so in ihrer Gemeinde oder was, und andere Leute haben halt etliche tausend Mitglieder, dann läuft das halt mit denen. So ist das System halt konzipiert. Ja. Also. Ja. Ja, und ich meine, selbst wenn das dann kippt und sie hat dann in ihrer Gemeinde eben so 100.000 Leute da, ne, und die anderen haben gar nichts, dann ist trotzdem das Scharia-Ding eigentlich ganz klar eben auf der Seite von den Leuten, die jetzt gerade die Mehrheit haben, so mit der negativen Message, von der dann da umgedeutet werden soll, ne. Aber naja, aber Fraktion der Freien Demokraten auf Facebook schreibt, willkommen zu unserer WM der Ideen. Statt der besten Fußballer lassen wir die besten Ideen der Länder gegeneinander antreten und ihr entscheidet, wer gewinnt. Heute konkurriert Portugal mit seiner sehr liberalen Drogenpolitik gegen Spanien, wo das erste Mal in einem Land der EU mehr Frauen als dem Kabinett angehören als Männer. Was überzeugt euch mehr? Stimmt ab. Ja, vor allen Dingen Ideen, ne? Ja. Also, dass da irgendwie mehr Frauen im Kabinett sind, ist eine Idee, scheinbar jetzt. Ja, das ist. So, war hier, das der Tweet, der dich inspiriert hat zu der Geschichte, dass wahrscheinlich der Facebook-Account der FDP einer von mit vier. Einem Handy. Ja, genau. Fand ich sehr gut, dass der FDP-Social-Media-Account wahrscheinlich ein Handy ist, das auf dem Klo liegt und wer nicht irgendwie eine Gebühr zahlen will, muss was tweeten. Auf der Damentoilette vor allen Dingen, weil, also es kommt mir mittlerweile echt so vor, weil mittlerweile hat nämlich die Fraktion der Freien Demokraten bei Instagram den Frauenmittwoch irgendwie ausgerufen, wo jetzt irgendwie jeden Mittwoch irgendwelcher Scheiß mit Frauen irgendwie da gepostet wird. Also wenn ich jetzt ein Arzt wäre, würde ich sagen, das sieht nicht gut aus. Nee, ja. Würde ich auch sagen. Sie haben sich da eine fiese, progressive Plattform eingefangen. Ja, ich erinnere da noch daran, wir hatten das Ding ja, ne, diesen Beitrag, den sich da die Fraktion der Freien Demokraten damals bei Edition F gekauft hat, ne, also quasi Werbung als Beitrag getarnt. War natürlich offengelegt, aber da ging es halt eben darum, dass man zwei Leute gesucht hat, nämlich eine Mediengestalterin und eine Social-Media-Redakteurin. Und die hat man gesucht halt über Edition F. Und ich denke mal, die wird man auch gefunden haben, weil wenn ich mir das hier so durchlese und jeden Kram von denen durchlese, dann scheint das auf jeden Fall ziemlich stark da durch bei denen. Also aber hier, ich will da auf dieses Portugal-Ding nochmal kurz eingehen. Portugal setzt auf Aufklärung und Prävention statt zu verurteilen. Die liberale Drogenpolitik führt zu einem Rückgang von Drogenproblemen. So, dieser Teil, die liberale Drogenpolitik führt zu einem Rückgang von Drogenproblemen. Da kam bei mir gleich im Kopf so eine Assoziation mit, das auch anzuwenden auf Meinungsfreiheit und auf Hass im Netz. Ja? Mhm. Die liberale Meinungsfreiheitpolitik oder Meinungspolitik führte zu einem Rückgang von Hassproblemen. Ja. So, du hast halt einfach, oder wenn wir Droge halt so konsistent ersetzen wollen mit Hass, okay? So, die liberale Hasspolitik führte zu einem Rückgang von Hassproblemen. wenn du einfach freier damit bist und aufgeklärt bist und irgendwie hier, ja, so Leuten bessere Systeme gibt. Liberalere Waffenrecht in Amerika führte zu einem Rückgang von Waffenproblemen. Ja, der liberalere Alkoholpolitik führte zu einem Rückgang von Alkoholproblemen. So, also Alkoholkriminalität. So. Aber tatsächlich ist ja Portugal ziemlicher Trendsetter in Sachen Drogenpolitik. Also wir haben einfach das, was sie an Verfolgung, an Geld investiert haben, also an Polizeiarbeit, haben sie genommen und in Prävention gesteckt und in Aufklärung und halt Therapie für Drogenabhängige und fahren damit eigentlich ziemlich gut, weil die hat ein ziemliches Heroinproblem. Also. Ja, und genau das passt dann ja auch viel besser, also ja. So zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ja, das passt vor allen Dingen überhaupt in diese Liste, weil das ist wenigstens eine Policy, eine Idee. Und ja, nicht... und dann Spanien, Hashtag Fempower Spanien, der fängt schon an. Spanien ist Spitzenreiter der Gleichberechtigung. Als erstes Land der EU sitzen im spanischen Kabinett mehr Frauen als Männer. Ja, was ist denn das bitte? Das ist schon mal ein blödsinniger Satz, weil man kann nicht Gleichberechtigungsspitzenreiter sein, wenn von einem mehr als vom anderen Macht haben. Ja, doch Gleichberechtigung kann man sowieso Spitzenreiter sein, auch wenn man, was weiß ich nicht, wie viele Unterschiede hat, solange wie halt die Berechtigung da ist. Mhm. Aber da geht es ja eigentlich wieder um Gleichstellung und gleiche Ergebnisse. Ja, und außerdem wird dieses Gleichberechtigung-Ding einfach nur als Randnotiz hier verwendet, weil der Hashtag ist Fempower Spanien. Also da ist wieder so eine viel krassere Diskrepanz und weniger konsistent als dieses liberale andere Ding da Land. Was war da? Keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht. Einmal mit Profis. Spain gender loves as country against men. So, also da Spanien und Gendergesetze. Jetzt geht's ab. Oh mein Gott, ja, Mann, komm, los, mach es. Mach es mir. Tu es mir hart. Ja, also das ist schon ein bisschen älter. Nämlich hier von 2016. Ich meine mich auch, eventuell hatten wir das sogar damals durchgenommen, denn der Verfasser, das ist hier von A Voice for Men und der Verfasser ist hier der Kukurio oder wie auch immer der sich ausspricht. Den GamerGate-Leuten sicherlich noch bekannt von diesen Cartoons mit der Vivian, die er immer gemacht hat. Und der ist ja Spanier und hier in diesem Artikel geht es halt eben um Spanien und die Gesetze, die es dazu gibt zu häuslicher Gewalt und so, weil die hatten ja nämlich damals irgendwie so ein Gesetz gemacht, das quasi ja, also wenn eine Frau einen Mann schlägt, dann ist es halt normal irgendwie. Häusliche Gewalt ist zwar immer noch verboten, aber es gibt halt noch einen extra Tatbestand für, wenn Männer Frauen schlagen. Und das ist dann irgendwie sexistische Gewalt und das ist dann nochmal eine ganz andere Kategorie. Und je nachdem, welches Geschlecht du halt eben hast, fällst du dann entweder in die eine Kategorie oder in die andere Kategorie. Und lauter so ein Zeug. Also das scheint da ziemlich krass zuzugehen in Spanien, was den Stand von diesen Gesetzen angeht. Das hatte mir nämlich einer von unseren Zuschauern geschickt, als ich mich über dieses FDP-Ding aufgeregt habe, was wir uns gerade angeguckt haben. Deswegen hatte ich das hier nochmal mit aufgenommen. Ja. Und also in dem Artikel geht es auch darum, dass da wirklich finanzielle Anreize auch geschaffen werden für Frauen, falsche Anschuldigungen zu machen, weil halt da bestimmt, also monatliche Zahlungen an solche Leute, die halt solche Anschuldigungen gegen ihre Partner vorbringen, gezahlt wird. Hier, in der Höhe von 400 Euro steht hier in dem Artikel. Also du meinst aus 2016. Darf ich mal kurz da einhaken? Das ist nämlich auch eine von den Sachen, die zum Beispiel in der wunderbaren Istanbul-Konvention gefordert wird, über die wir hier schon mehrfach gesprochen haben. Dass es da finanzielle Wiedergutmachung gibt. Ja, und das ist halt ein sehr schlechter Anreiz, weil halt die Hürde so gering ist. Für Falschanschuldigungen werden keine Strafen verhängt und man bekommt einen finanziellen Anreiz, das zu machen. Also das ist schon hart. Fempower Spanien, sage ich da nur. Das war von Mars. Jupp. Washington Examiner. Broken relationships are at the heart of the suicide epidemic. Also ist ein ziemlich biaster Artikel, kann man schon sagen, weil er ziemlich einseitig halt die Zahlen auslegt, aber liegt mir selber auch so ein bisschen am Herzen, weil ich das schon oft gesehen habe, einfach auch bei mir, bei Freunden, dass halt zerbrechende Beziehungen wirklich oft eine Bedrohung für die Männer sind, weil die halt kein so ein Netz haben, was sie fängt oder kein, ja, einfach nicht diese Art Frauen. Bei Frauen ist es ja oft so, die wissen schon, wo sie hingehen, wenn sie weggehen. Ja, und es geht halt um die Atomisierung der Gesellschaft, darum, dass halt familiäre Bindungen etc. sich immer weiter aufgelöst haben und dass Menschen dann halt wirklich allein sind und dass diese gerade nach Beziehungen halt Männer sehr extrem höhere Suizidgefahr haben als sonst, ja, als Männer in Beziehungen, als Frauen, als Männer, die irgendwie ohne Beziehung leben, wie auch immer. Und das ist halt in unserer heutigen Zeit im Zusammenhang damit, dass halt auch Partnerschaft sich komplett verändert hat in den letzten 50 Jahren, dass das ein Zusammenhang ist, der viel zu selten thematisiert oder gesehen wird. Ja. Was hat diese Veränderung, außer dem Positiven, was die Feministinnen halt immer rausstellen, Freiheit und Unabhängigkeit und Karriere und Kinder und so, was hat das gebracht? Und was bringt es mit sich? Und ja, wir wissen, wie die Zahlen sind. Wir wissen, wie viele Männer mehr sich umbringen als Frauen. Ja, einfach mal ein Denkanstoß. Interessanter Artikel. So. Arroganz spricht. Einer Professorin der NYU wird sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen. Geistesgrößen wie Judith Butler und Slavoj Žižek erklären sich solidarisch mit ihr. Vorschnell? Nein, wenn es die eigenen machen, dann brauchen wir Solidarität. This is it like in the book of Marx, where when he's asking, is this a sexual misconduct? And he says, no, because Schopenhauer already wrote it. And so and so on. Well, and so on. Und nochmal dreimal die Nase anfassen. Ja, ist halt so, wenn das unsere Leute machen, das haben wir ja schon öfter erlebt. This trash can is a trash can of ideology. Ah ja, Žižek ist süß. Was ist der eigentlich? Ist das einfach ein Clown? Nein, oder? Der ist kein Clown. Der ist halt schon ein Marxist, aber der... Ja, er identifiziert sich selbst als Marxist. Sehr schön. Er identifiziert sich selbst als Marxist, ist aber kritisch gegenüber Marxisten, weil er sagt, dass man eigentlich so machen soll, dass der Kapitalismus sich selbst zerstört und aus dem Müll, den dann der Kapitalismus hinterlässt, kann man dann besser eine Revolution aufbauen. Toll. Also Slavoj ist für mich das linke Gegenstück zu Jordan Peterson. Also wenn die Revolution ihre Kinder gefressen hat, dann kann man erst richtig Revolution machen, ja? Ja, das. Man kann davon ausgehen, dass bei ihm zu Hause nicht aufgeräumt ist. Also so. Ja. Aber der Typ ist voll süß, okay? Der Typ ist toll, okay? Bitte. So, Peterson, aber gut. Žižek ist echt niedlich. Ich glaube, der Artikel war eigentlich von Mammon, aber der ist gerade nicht da, oder? Erstmal Nase. Ja, hier, Arroganz spricht. Dann gehen wir erstmal weiter. Ja. Schade, dass Judith Butler sich nicht so leicht imitieren lässt. Informationsfreiheitsgesetz. Staat gibt 1,88 Millionen Euro aus, um unliebsame Pressefragen nicht zu beantworten. Ja, das ist ja relativ lustig, weil wir haben ja hier Recht auf Information und so, Informationsfreiheitsgesetz und es wird halt oft rum und her geklagt, dass man halt dann die Sachen doch nicht öffentlich machen muss. Okay, warte, hier die Unterüberschrift. Immer wieder müssen sich Politiker und ihre Pressestellen anhören, dass es ihnen weniger darum gehe, die eigene Arbeit transparent zu machen, als vielmehr um die Verhinderung kritischer Berichterstattung. Die Bild veröffentlicht nun Zahlen, die das zu belegen scheinen. So sollen Kanzleramts, Bundesinnenministerien und Bundesbehörden 1,88 Millionen Euro ausgegeben haben. Und jetzt kurz weiter runter, bitte. Krieg? Kurz runter, weiter scrollen, bitte. Dankeschön. Ausgegeben haben, um unliebsame Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz nicht beantworten zu müssen. Konkret geht es um Presseanfragen und Aktieneinsichten nach dem Informationsfreiheitsgesetz oder dem Bundesarchivgesetz. Grundsätzlich sollten die Gesetze jeder Person einen voraussetzungslosen Rechtsanspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen von Bundesbehörden ermöglichen. Gerade Journalisten nutzen dieses Mittel immer wieder, um so an Informationen zu gelangen, beziehungsweise um Behörden und Ministerien dazu zu zwingen, bestimmte Sachverhalte aufzuklären oder Dokumente freizugeben. Ja, also es geht eigentlich nur darum, dass jetzt mal der Staat transparent sein soll. Ja, und dann heißt es so, nee, wir zahlen lieber Geld und wollen nicht. So, kann das der normale Bürger auch machen? Kann der das? Darf er? Kann er? Ja, wenn du eine Million hast, dann mach mal. Nee, habe ich nicht. Aber brauche ich eine Million? Ist das so der Standard? Wahrscheinlich. Nee, okay, dann. Ja, gut, besser wäre es, wenn du Anwalt wärst. Dann könntest du vielleicht für die Bundesbehörden arbeiten und sie geben dir was von den 1,8 Millionen Euro, damit du halt möglichst viele Gründe suchst, warum der Tagesspiegel halt keine Dokumente kriegt. Aber guck mal, der Staat sagt mir doch ständig und flüstert mir ins Ohr, wer nichts zu verstecken hat, hat auch nichts zu befürchten. Und jetzt kommen da Politiker an und pumpen da so viel Geld drauf, dass es überhaupt nicht auffällt, ja, dass da vielleicht irgendwie doch was wäre, weißt du? Und das ist ja das Schlimme. Du weißt ja nicht, ob da was ist oder ob da nichts ist. Die Frage ist doch, wovor schützen die uns? Ja, und das meine ich ja. Du weißt ja jetzt gar nicht. Haben die doch Gründe. Das könnte irgendwie sein, dass da vielleicht die Nation verunsichert werden könnte, ja. Vielleicht doch was dran ist an Neuschwabenland oder an den Flugscheiben, weißt du? Ja, genau, und ja. Vielleicht ist es auch besser, wenn wir nicht wissen, dass es Chemtrails wirklich gibt. Sag mal, dass die sowas von uns fernhalten. Sag mal, hast du wieder Alufolie in den Weltraum mit dir gebracht? Was soll das? Ich habe die gesagt, ganze Rolle gegessen, warum? Und die Farbe geschnüffelt, ja. Ja. Nee, aber weißt du, so, das ist halt echt auffällig seltsam. 1,88 Millionen Euro für Sachen ausgeben, damit man nicht Fragen beantworten kann, ist irgendwie schon richtig harte Faulheit. Ne? So faul, dass man dass irgendwie 1,88 Millionen Euro wert ist. Ach, was ist das schon gegen jährlich 25 Millionen mehr für die Parteienfinanzierung? Warte, ich krieg 25 Millionen Euro mehr? Nee, ich. Ach so, okay, gut, ja. Die SPD, die CDU, die Grünen, ja, die Linken. Der Bundestag hat dem Entwurf zur Erhöhung der staatlichen Parteifinanzierung zugestimmt. Er soll ab 2019 in Kraft treten. Grüne und Linke wollen eine Klage prüfen. Okay. Angeführt werden erhöhte Kosten für Sicherheit und Internetkram. Also, ja, muss das nicht die Merkel zahlen, Sicherheit? Instagram-Profile sind halt total teuer zu erstellen, genauso wie Discord-Server oder ja, Twitter-Profile. Ja, das kostet Geld im sechsstelligen Bereich, dass du dir ein Twitter-Profil aneignen tust. Ich bin dafür, dass mein Vorschlag mit dem, also das, was die FDP quasi schon macht, meines Erachtens nach, mit dem Smartphone auf dem Klo, auf dem Damenklo, dass das einfach alle jetzt machen und die 25 Millionen könnt ihr mir überweisen. Guck mal, das der Schritt 1, okay, wenn du die Bevölkerung und das Vertrauen zum Staat, zu den Repräsentanten, ja, der Bevölkerung komplett untergraben willst, okay? Schritt 1, zerstöre einfach das Vertrauen von den Bürgern in den Staat, okay? So, sorg dafür, dass dann die Leute, die dann eigentlich verpflichtet sind und dem Bürger halt dienen, ja, so Politiker, ja, dass die einfach hier da sitzen können und sagen können, weißt du was, nee, ich will noch 25 Millionen Euro mehr, dankeschön. Ja, das ist überhaupt nicht dreist. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir haben überhaupt schon irgendwie keine riesengroßen Diskussionen darüber, dass irgendwie GEZ mal abgeschafft werden soll, weil was soll der Mist, ja? Und hier heißt es dann 25 Millionen Euro, das schaffen die auch, woher, Chris? Erzähl mir mal, woher haben die denn das Geld? Na, Leuten. Aber es wird niemandem weggenommen, garantiert. Es wird niemandem weggenommen. Es ist eigentlich einfach nur legaler Diebstahl. Das Köstlichste finde ich eigentlich, dass das in einer Periode passiert, wo gerade die ganze Regierung heftigst am Wackeln ist, ja. Sie sich streiten und die Frage ist, ob die Regierung überhaupt die nächsten 4 Wochen überlebt und aber sich die Säcke voll machen, das kann man schnell noch. Und da sind sich auch alle einig, außer den Kleinen. Ja, das ist ja. Aber hier das ist organisierter Diebstahl. Beim Selbstmord zuzusehen. Das ist ein toller Kontrast zu dem vorherigen Artikel. So. Also, ich musste bei diesem Artikel sagen, die Fake News Edit Epidemie ist natürlich grassierend. Also, wer da schreibt, dass es weh tut, also, da kann man nur den Kopf schütteln. Also, das ist ja auch vollkommen unbegreifbar. Das ist ein 25 Millionen Euro Selbstmord einfach. Fake Meinung. Sachsen-Wahlumfrage 9%. Guck mal einfach. Die Unterkategorie, so Meinung, Realitätsverlust. Nee, das war so schön. Der Artikel, der sagt halt nur, dass bei der SPD irgendwie halt alles nicht so gut läuft und dass nichts von dem, was sie machen, danach aussieht, als ob sie irgendwas begriffen hätten und irgendwas in der Zukunft wieder besser laufen wird. Ja, vor allem, ich finde es lustig, wenn man sich die Profile von Stegner und von Gabriel anguckt, die reden komplett konträres Zeug. Und schaffen es dabei, irgendwie in der gleichen Partei zu sein und Wähler zu verlieren. Ich finde es faszinierend. Am Ende bleibt die Frage nach dem Warum. Ja, ich glaube, die haben sich zu lange für unersetzbar gehalten. So, deutsche Politik ohne die SPD, das geht doch gar nicht. So, in der Richtung. Gab es da nicht auch mal eine Analyse, dass man herausgefunden hat, dass im Wählerprogramm, also dass halt die SPD oftmals ihre Wähler als minder bemittelt betrachtet, als man sich die Aussagen verschiedener Politiker angeschaut hat. Ja, dann guck dir doch bitte die Schranzen an, die da inzwischen in leitenden Positionen angekommen sind. Ja. Das kann ich mir lebhaft vorstellen, dass zum Beispiel die Frau Nahles den gemeinen Bürger auf der Straße führt. Ach, nicht halb so schlau wie sich selber hält. Das ist zwar gemutmaßt, aber so wie sie mit Leuten redet, dieses Schnippische, dieses von oben runter. Nun, auch wenn es die Salzpartei Deutschland ist, es ist ja nicht nur bei der Partei so. Ich will die jetzt gar nicht in Schutz nehmen, aber das ist generell ein verbreitetes Phänomen. Ja, außerdem Sonneborn, der ist meistens so down to earth, aber die Partei ist auch scheiße. Der ist down to earth. Ja, also der Sonneborn, ich weiß nicht. Früher habe ich gedacht, alles, was er sagt, ist Satire. Mittlerweile bin ich mir manchmal gar nicht mehr so ganz sicher. Doch. Also beim Sonneborn, wenn ich eins weiß, durch den fließen 100% Satire. Nimm bitte nichts ernst, was er sagt. Tja, trotzdem haben seine Aktionen teilweise Konsequenzen. Deswegen frage ich mich doch manchmal. Was ja, wie gesagt, ich finde die Partei falsch, aber ich finde die Person finde ich immer noch faszinierend, wie man so hardcore, ohne irgendwas ernst zu meinen, so viel durcheinander veranstalten kann. Tja, gut. Vielleicht müssen wir uns nochmal austauschen, was für Aktionen du meinst und was für Aktionen ich meine. Aber das ist ein Thema für einen anderen. Also die Rede, die er letztens auch wieder im Europaparlament, ich finde ihn, ich höre ihm gerne zu. Er ist ein guter Redner und er kann sehr gut Texte schreiben, keine Frage. Das also es geht mir bei ihm rein um Unterhaltung, nicht um irgendeine Kongruenz bei den Ideologien. Ich kann da trennen zwischen Kunst und Künstler. Ja, aber ob er das kann? Also, naja, das meine ich ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht das Thema. Verletzte und 26 Festnahmen bei Ausschreitungen in Cottbus. Oh je. Da haben sich Tschetschenen und Afghanen gegenseitig aufs Maul gehauen. Und es ging sogar im Krankenhaus weiter. Das sind diese Farbigen, die durch die Straßen geprügelt werden, nehme ich an. Genau. Und die Stadt Cottbus prüft jetzt, ob man eventuell nach Herkunft trennt im Flüchtlingsheim. Weil das zu Problemen führt, wenn man Tschetschenen und Afghanen miteinander halt unterbringt. Und das mit der Trennung ist halt sehr fraglich, weil du dadurch nur andere Probleme bekommst. So hast du jetzt einen Innergruppenkonflikt und wenn du die Leute nach Herkunft einteilst, dann ist es einfacher für Leute, die aus Afghanistan kommen und jetzt eher eine konservativ-islamische Schiene fahren, halt miteinander Kontakte zu knüpfen. Und es ist halt nicht wirklich besser, die Leute zu trennen. Also wird die Sache nicht besser machen. Aber ja, mal gucken. Willst du etwa sagen, hier gibt es keine guten Lösungen? Ja. Also. Könnten wir nicht einzelne Bundesländer irgendwie jeweils so ein Viertel freiräumen und dann kriegt ein Viertel die Tschetschenen von, sag ich mal, Brandenburg und die Syrer kriegen ein bisschen Baden-Württemberg oder so? Ja. Weil die räumlich von an der fernhält und die sich da ihre eigenen Städte bauen, wie es mal diese Bundestagsabgeordnete vorgeschlagen hat. Da wird es mal. Tja, da wird der ländliche Raum eine ganz neue Bedeutung bekommen. Aber gut, kommen wir mal zu einer anderen Meldung. Messeangriff auf Bürgermeister von Altena, Bewährungsstrafe für Täter. Das ist ein Fall, der war vor ein paar Monaten, vielleicht ist es noch im Hinterkopf. Der Täter wurde im Endeffekt dargestellt, dass er halt ein total verwirrter Nazi ist, der den Bürgermeister erstechen wollte, weil er meint, es sind zu viele Flüchtlinge da. Im Endeffekt ist es jetzt so, dass nicht mal das Gericht anerkannt hat, dass es eine Tötungsabsicht war, weil die Verletzung nicht so signifikant war und weil der Täter halt auch nicht von seinem Verhalten auffällig war in der Hinsicht, dass er den wirklich hätte töten wollen. Der hat auch keinerlei sozialen Kontakte zum rechtsradikalen Umfeld, was ihm auch nachgesagt wurde, presseseitenmäßig. Und natürlich wurde er verurteilt wegen Körperverletzung und allem. Aber die Dimension, die dieser, ich nehme mal das Bonmot auf des regionalen Einzelfalles, das Medienspektakel, das dieser Fall auf sich gezogen hat, ist einfach überproportional gewesen, vor dem Hintergrund, dass halt der Fall nur so groß hochgespielt wurde, weil es halt eine Tötungsabsicht unterstellt wurde und rechtsradikaler Umfeld. Und wenn diese beiden Sachen nicht von der Presse so hochgespielt worden, ja. Naja. Und ich habe da auch ist mir ein bisschen übel aufgestoßen, dass gerade dieser Fall so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil ja, natürlich ist das ein Verbrecher und gehört verurteilt, aber da wurde so viel reininterpretiert und da gab es ja Kolumnen über die neue Bundestagsdebatte. Wir hatten hier auch diese eine Bundestagsdebatte geguckt, wo sie die ganze Zeit in jeder Rede wurde dieses Ding erwähnt. Ja, also ja, genau. Also, und das Beschämende ist doch eigentlich, jetzt ist das Urteil gefallen und ich sehe in keiner großen Gazette dieses Jahr, da haben wir wohl Blödsinn geredet. Das müssten wir mal neu bewerten, ein Kommentar der Redaktion. Wie haben wir uns denn da verhalten? War das richtig? Nix sehe ich in der Richtung. Na gut, die Kritik ist ja generell angebracht, aber wie gesagt, dieser Fall ist mir halt besonders aufgestoßen, weil ich in letzter Zeit auch auf verschiedenen Veranstaltungen und Talks so Sachen gehört habe wie, wie ich es vorhin auch schon mal gesagt habe, ja, dass halt die Presse irgendwie einen Rechtsschlag hätte und halt nur bestimmte Sachen berichtet werden würden, wenn es halt irgendwas mit Ausländern zu tun hat und alles, was irgendwie von rechts kommt, würde totgeschwiegen. Ja, das ist das neue Narrativ. Das kommt aus diesem ganzen, guck mal die Talkshows, oh, so viele, so oft ist in den Talkshows irgendwas mit Flüchtlingen-Thema und irgendwas mit Islam, oh, die Medien wollen, dass das so ist und tralala. Die EZB hat 2 Billionen Euro in Staatsanleihen gesteckt, was eine relativ hohe Summe ist. Und ja. Mal ganz abgesehen davon, dass sie die eigentlich gar nicht hätte kaufen dürfen, ursprünglich, von der ursprünglichen Idee her. Aber ja, also ich finde einfach nur die Zahl klasse, so 2 Billionen jetzt so. Obwohl, nee, das sind ja die Staatsanleihen. Die Staatsanleihen hätten sie kaufen dürfen, aber nicht in dem Umfang. Ich meinte jetzt Unternehmensanleihen. Unternehmensanleihen kommen ja noch dazu. Ne? Ja, also die Zombifizierung der europäischen Wirtschaft schreitet damit voran. Mal gucken, wie lange sie die Politik noch fahren. Es zeichnet sich ja ab, dass sie das eventuell stoppen wollen, aber wenn du halt so viel Geld in den Markt reinpumpst, dann können sich halt Leute, die halt nicht ordentlich haushalten, weiterhin verschulden und führen halt keinen ordentlichen Haushalt und das funktioniert halt auf Dauer nicht. Also die Ankündigungen, die jetzt gemacht wurden, dass einerseits das OMT-Programm, was heißt das Offenmarktprogramm, die Unternehmensanleihen sollen halt ab Anfang nächsten Jahres wieder abgebaut werden, in einem stärkeren Maße, als es jetzt schon der Fall ist, was unrealistisch ist, weil das sind halt im Endeffekt Anleihen, die auf dem normalen Markt nicht so sehr attraktiv sind, weil sie relativ wenige Zinsen bringen und die Firmen nicht so finanziell stabil sind. Die amerikanische Bank hat ja jetzt den Leitzinssatz erhöht. Zwar nur insignifikant, aber das ist ja ein Zeichen, dass eine Zinswende droht. Ich glaube immer noch nicht so ganz daran, weil einfach eine Zinswende zum jetzigen Zeitpunkt wirklich das System an den Rand der Belastungsgrenze bringen würde. Alleine, wenn man sich diese Zahl mal anguckt, ja, 1% mehr pro Jahr auf diese Zahl, wie viel ist das? Ja, das ist einfach verdammt viel Geld. Mindestens 12 Euro. Ja, und da gibt es gerade ziemliche Unsicherheit auf dem Markt, weil ja Italien und Spanien, wie wir es jetzt auch schon angesagt haben, gesagt haben, sie werden ihre Anleihestrategie überdenken. Die amerikanischen Hedgefonds, wie wir es ja auch schon berichtet haben, haben auch gesagt, wir werden unsere Anleihestrategie, was europäische Märkte anbetrifft, überdenken. Jo, also ich weiß nicht, ich hatte auch noch eine andere Sache eingereicht, vielleicht kommt das noch. Da gibt es zurzeit wieder sehr viel Doom and Gloom Berichterstattung im Markt, was das Ganze angeht. Österreich möchte Aufnahmelager außerhalb der EU. Also die übernehmen jetzt den Vorsitz im EU-Rat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die wollen halt Migration auf die Tagesordnung stellen und mal gucken, was da so rumkommt. Also. Ja, das trifft sich doch. Die Merkel möchte doch auch mit der EU das regeln. Ja. In Delhi ist die Luftverschmutzung so hoch, dass man sie nicht mehr messen kann und man neue Geräte braucht, weil die Geräte so weit ausschlagen, dass es halt wortwörtlich off the charts ist. Also, I can't hear what you're saying, sir. The smog is so thick. Can you please repeat? Ja, es ist halt irgendwie so, keine Ahnung, brauchst neue Messgeräte, um den Level an Smog messen zu können. Das ist halt irgendwie nicht so gut. Ja, aber guck mal, es ist nur unsere Gesellschaft, die sagt, dass Smog nicht gut ist. Und hier in dem Artikel von der RAND Corporation geht man halt darauf ein, halt mit der Nordkorea-Situation, dass man erst schon dreimal an einem ähnlichen Punkt mit Nordkorea war und ob das jetzt dann diesmal eventuell klappt oder nicht. Und ja, der Artikel beschreibt das halt im Detail. Also. Chris? Chris? Ja. Wenn ich dir mal ein NDR-Reportage-Ding, was mir gerade zugeschickt wurde, zum Upload-Filter reinschicke, würden wir den kurz mal anschauen? Oder eher nicht so? Eher nicht so, okay. Dann würde ich ihn mal in den Chat packen. So. Oh Mensch, OPEX, du mit deinem Meta-Gelaber. Einmal mit Profis. Das ist kein Meta-Gelaber. Oh, Nein, es geht um Verhandlungen. Es geht um Verhandlungen. Wer was über Upload-Filter wissen will, kann das gerne in unserem hier Filterkaffee-Upload-Video, das letzte Woche auf dem Kanal hochgegangen ist, nachholen. Da sind unsere besten Momente zum Thema Upload-Filter vereint. Kulturmarxismus. A way forward with North Korea, the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Also den Artikel hatte ich, glaube ich, nicht eingereicht, aber willst du erst was dazu sagen oder soll ich anfangen? Gut, dann rede ich einfach mal über Nordkorea. Da hatten wir ja jetzt das Treffen mit Trump und Kim Jong-un. Die Medienberichterstattung dazu war sehr seltsam, weil alle versucht haben, das halt im Endeffekt zu zerreden. Im Endeffekt ist es ein weiterer Schritt vorwärts in einer Reihe von weiteren Verhandlungsschritten, die notwendig sind in den nächsten Jahren. Aber ich fand die Bilder sehr eindrucksvoll. Ich fand die Pressekonferenz von Trump auch sehr interessant. Sehr eindrucksvoll, obwohl der hat halt seine typische Stump-Speech. Das heißt, er hat halt seine 5-6 Talking Points, die der in jeder Rede, die der hat, unterbringt. Aber trotzdem fand ich das einfach sehr interessant, wie das alles dargestellt wurde. Aber es wurde ja alles ins kleinste Detail, wurde ja alles analysiert, um nur einfach mal ein Detail rauszupicken. Trump hat ja einem nordkoreanischen General einen militärischen Salut gegeben und ihm die Hand geschüttelt. So, das wurde sehr stark kritisiert, was ich interessant fand, also zumindest in amerikanischen Medien. Das hat mich sehr an diese Aktion mit dem Shinzo Abe erinnert, wo die Fische gefüttert haben. Und da wurde Trump kritisiert, dass er sein Futter einfach ausgeschüttet hat. Ja. So, was da tatsächlich der Fall war. Und das war jetzt auch der Fall, war der Shinzo Abe hat das Protokoll gebrochen, indem er halt selber das ausgeschüttet hat. Und der Trump hat halt ja das quasi so wieder ausgeglichen, so nach dem Motto, okay, du hast das Protokoll gebrochen, jetzt breche ich es auch. Ja, so um halt, dass er das Gesicht wahren kann, weil das in Asien sehr wichtig ist. Und in Nordkorea war es im Endeffekt so, dass der nordkoreanische General dem Trump einen Salut gegeben hat. So, und wenn man sich die Szene anguckt, dann sieht man, wie alle Koreaner im Hintergrund auf einmal total schockiert starren, weil das an sich ein totaler Bruch des Protokolls ist. Trump schüttelt ihm dann die Hand und gibt ihm dann auch einen Salut, um das dann quasi wieder auszugleichen. Das ist jetzt natürlich nur meine Interpretation. Das kann natürlich auch ganz anders sein, nur irgendwie erscheint mir das sehr logisch, wenn man sich diese Szene einfach mal anguckt. Vor allem, weil er das mit dem Shinzo Abe ja auch schon mal so gemacht hat. Ne? Der hat gesehen, oh, der hat Protokoll gebrochen, dann gleiche ich das jetzt irgendwie wieder aus. Ja, also ich habe auf jeden Fall gehört, dass Trump gesagt haben soll, dass hier Kim Jong-il-un, wie auch immer, seine Bevölkerung gut behandelt. Ja, ja, also gut, ich meine, auf solche Sprüche muss man wirklich nichts geben. Ich meine, ich will den Trump auch wirklich nicht in Schutz nehmen. Ich habe das jetzt halt schon rausgenommen, diesen einen Fall. Der hat genug Fettnäpfchen in genug andere Fettnäpfchen selber getreten in der ganzen Sache. Ja, aber der sieht die ganze Sache halt aus so einer Business-Perspektive. Ja, der hat ja beispielsweise auch so einen Trailer mitgebracht zu der Summit, ja, wo halt wie so ein Hollywood-Trailer für so einen Film. So, ja, wie könnte Nord- und Südkorea in der Zukunft aussehen? Ja, richtig Hollywood-mäßig. Das ist ja normalerweise absolutes No-Go in solchen diplomatischen Zirkeln. Und der Trump macht das einfach total anders, als alle anderen das bis jetzt gemacht haben. Aber es bringt Fortschritte. Den habe ich auch gesehen, also den Trailer. So, das ist echt lustig, ey. Das ist ich kann in dem Moment wirklich nur sagen, you can't argue with the results. Ja, also so der Typ hat irgendwie schon die Möglichkeit zu kommunizieren mit dem Kim. So, und das haben davor Politiker nicht hinbekommen. Und da sollten die sich mal hinstellen und wirklich sagen, hier, doch, der hat was geschafft. Dreimal war man an der Stelle schon. Ja. Und Kim. Natürlich, und ich möchte da auch noch mal eine Sache zu sagen, das liegt jetzt nicht an dem Genius vom Trump oder so, dass es alles so funktioniert. Es liegt auch an der Lage, in der Nordkorea ist. Ja. Weil Nordkorea, wie ich es ja schon mal gesagt habe, Nordkorea hat einfach ihr Atomwaffenprogramm so weit fortgeschritten, dass sie das jetzt mehr oder weniger replizieren könnten. Selbst wenn die alle ihre nuklearen Waffen zerstören könnten die innerhalb von 1-2 Jahren wieder neue herstellen, weil die einfach das technologische Wissen haben. Deswegen hat ja der Kim schon vor Monaten bei diesen ganzen Gesprächen gesagt, hier, wir sind mit unserem Programm jetzt an einem Punkt angelangt, wir müssen nicht weitermachen und deswegen, wenn ich darauf verzichte, ist das kein Zugeständnis in den diplomatischen Gesprächen. Und das ist ja auch die Grundlage, warum das jetzt überhaupt stattgefunden hat. Ja, und Trump hat halt irgendwie schon einen Draht zu Kim. Nein, an Trump. So. Ja, aber Trump hat schon einen Draht zu Kim und das muss man auch irgendwie sagen, weil die anderen Politiker, die haben das nicht geschafft. Ja, und das so, ja. Auch Clinton hatte das auch, nur haben sie dann da Reaktoren hingeliefert, mit denen sie dann Uran anreichern können. Ich habe mir nochmal einen besonderen Spaß erlaubt und habe mir nochmal eine Staffel von Apprentice angeguckt, wo der Dennis Rodman bei Apprentice war. Ach ja. Ich habe mich gerade für einen Moment angesprochen gefühlt. Aber hier, Afrikas drei tödlichsten Defizite sind Bildung, Elektrizität und Steuern. Ja, die afrikanischen Staaten schaffen es kaum, Steuern einzunehmen, haben dafür dann kein Geld, um es in Infrastruktur zu stecken. Und deswegen haben halt große Teile der Bevölkerung keine Bildung und keinen Strom. Und wenn große Teile der Bevölkerung keinen Strom haben, dann ist es mit dem Vorankommen, mit dem Wachstum der Wirtschaft nicht so gut bestellt. Und in den letzten Jahren war jetzt die Wirtschaft sich am Erholen. Und in diesen Jahren konnte Afrika nicht wirklich aufholen, trotz 40 Milliarden an Foreign Aid, die geflossen sind, was von den 48 Ökonomien in Afrika, also höher ist wie 41 davon. Also ja, ist relativ viel Geld im Verhältnis. Und ja, mal gucken, wenn es dann mit der Wirtschaft mal wieder runtergeht, also der Weltwirtschaft, wie es dann in Afrika bestellt ist, weil derzeit eher nicht so gut. Ich habe mir auch gerade überlegt, so dass wir haben ja einen Artikel gehabt zu diesen 25 Millionen Euro für Politiker, da soll ausgegeben werden, haben die sich selbst zugeschrieben, ne? So Zusatz, ne? Dann denke ich mir, okay, also die Parteien, die dann so für hier andere Länder und Infrastruktur dort aufbauen sind, die sollen da einfach mal ihr Geld darauf verzichten und darüber schicken. So. Einfach als eine großzügige Spende. Oder es dem Steuerzahler nicht wegnehmen und der kann dann entscheiden, wo er es hinschickt. Nein, Abel, das ist nicht genug. Also man sollte zumindest darauf hinarbeiten, dass in solchen Ländern, wenn der Bevölkerung von der Regierung das Geld gestohlen wird, dass es dann zumindest zum Teil in langfristige Infrastrukturprojekte fließt, die der Bevölkerung zumindest ein bisschen was bringen und auch dem Land einen Fortschritt bringen. Ich hatte ja letztens mal erzählt, dass es in Tansania gerade nach hinten losgeht, weil sie die Steuern alle eingeführt haben, aber die Infrastruktur zum Geldverdienen für die Leute nicht da ist, aber ihre ganzen kleinen Geschäfte, für die sie bisher halt, die sie bisher unter der Hand gemacht haben, werden jetzt mit Argusaugen überwacht. Ja, und ich habe auch einige Nachrichtenmeldungen dazu gelesen, dass es jetzt in Afrika teilweise auch so ist, dass die Chinesen, die ja die Infrastruktur vor einigen Jahren aufgebaut haben, sich halt aus den Märkten teilweise wieder zurückgezogen haben und jetzt halt keine Investitionen da sind, um die Infrastruktur am Laufen zu halten. Und der kleine wirtschaftliche Boost, den die Nationen dadurch bekommen haben, jetzt halt auch wieder gefährdet ist. Ja, weil wenn du eine Industrie hast und du hast eine Fabrik irgendwo stehen, mit den Maschinen und allem Möglichen und du produzierst Güter, aber die Straße zur Fabrik wird, du kannst halt keine Laster mehr zur Fabrik schicken, dann ist die Fabrik halt auch irgendwann nutzlos. Und ja, das ist wohl ein Problem, was in manchen Regionen von Afrika im Moment problematisch wird. Dazu auch zu empfehlen, Empire of Dusk, die Genau, Empire of Dokumentation. Dust, die Dokumentation, auf jeden Sehr Fall. gut, also sehr exemplarisch. Die US-gestützte Katastrophe in Jemen ist am Brodeln. Also die Saudi-Arabien will eine neue Offensive anpeilen. Es geht um eine Hafenstadt in Jemen, über die 70% der Nahrung und des Kraftstoffes nach Jemen kommt, und man will dorthin eine Offensive starten. Und wenn der Hafen zerstört ist, dann wird es eher schlecht mit Bevölkerung, mit Nahrung versorgen. Und Jemen ist stark auf Importe angewiesen, und weil sie sich selber schon länger nicht mehr füttern können, weil man zum Teil militärisch speziell auf Nahrungsmittelproduktion abgezielt hat. Und Jemen, es sind keine guten Zeichen am Horizont für Jemen. Also, Ja, das ist ja. hier schon sehr zurückhaltend ausgedrückt, wenn hier gesagt wird, dass eine Katastrophe sich am Anbrauen ist. Die Katastrophe besteht schon seit Jahren. Ja, Hungersnöte, alles, was du gerade gesagt hast und vor allem Medizinnotstand. Das ist teilweise noch schlimmer wohl als mit den Lebensmitteln. Und es gab ja auch schon Nachrichtenmeldungen, dass halt wirklich, ja, Schiffe, die halt nur Lebensmittel an Bord hatten, nachweislich halt auch bombardiert wurden, genau wie du es gesagt hast. Es wurde halt, ja, die Kriegsführung, die Strategie der Kriegsführung, die da geleitet wird von den Saudis, die ist schon, ja, ist etwas unter dem Radar, ja. Die sind noch rabiater als die Amerikaner, was das angeht. Ja, Flüchtlingsdrama an der kolumbianisch-venezolanischen Grenze. Das ist ein Deutschlandfunk-Hintergrund, glaube ich, ja. Hintergrund. Nochmal zu Venezuela. Es wird weniger auf die wirtschaftliche Situation im Land Venezuela eingegangen. Ich meine, ich denke mal, das weiß mittlerweile jeder, dass da einfach Hyperinflation herrscht, ja, dass die World of Warcraft-Währung mittlerweile mehr wert ist als der venezolanische Bolivar und solche Sachen, wo man ja da nur noch Witze machen kann, so Galgenwitze, die armen Ah, Leute. zu der World of Warcraft-Währung muss man sagen, das Gold spawnt jedes Mal, wenn man im Spiel Creeps tötet, also kleine Gegner, die am Seitenrand erscheinen, und die erscheinen unbegrenzt. Also es ist schon hart, unter den Wert von der Währung zu kommen. Also Ja, genau. Und die gilt ja auch nur als Referenzwert, weil es halt Börsen im Internet gibt, um diese Währung zu kaufen, dass man es überhaupt messen kann. Was ein Phänomen an sich ist. Aber ich hatte das ja auch schon mal angesprochen, gerade in Kolumbien, Verzeihung, ich hatte es mal angesprochen in Bezug auf Brasilien, dass es halt Brasilien an der Grenze zu Brasilien und Venezuela halt extreme Flüchtlingsdramen auch gibt. Und halt wirklich so Sachen wie irgendwelche bewaffneten Kommandos, die ja einfach Lebensmittel aus Brasilien klauen und wieder nach Venezuela bringen, um ihre Dörfer zu versorgen oder was auch immer. Das Gleiche passiert halt auch in Kolumbien. Kolumbien hat ja auch schon Gegenmaßnahmen eingeleitet, dass sie halt teilweise die venezolanischen Flüchtlinge in ihre Armee rekrutiert haben, beziehungsweise einen extra Söldnerheerarmee, wie man es auch mal bezeichnen will, aufgebaut haben, wo die Venezuelaner halt unter kolumbianischer Hoheit halt diese, ja, armeemäßig auch vorgehen können gegen irgendwelche Drogensachen und so, also quasi so kanonenfuttermäßig. Ja, und hier ein Deutschlandfunk-Hintergrund zu dem Thema. Das ist mal eine Nachrichtenquelle aus Deutschland. Dazu die Details, die ich jetzt genannt habe, die sind ein bisschen zu hart, dass sie in deutschen Medien genannt werden würden. Aber trotzdem werden die Tendenzen hier ein bisschen offengelegt. Also das kann man sich mal durchlesen oder anhören bei Gelegenheit, auf jeden Fall. Sehr schade, was mit Venezuela angeht, aber man muss halt auch bedenken, alle Nachbarländer haben immer auch Probleme damit. Inside Obama's Secret Meetings with 2020 Contenders. Der Artikel selber ist eigentlich gar nicht so interessant, aber ich wollte darauf hinweisen, dass Politico das als Strategie hat, ihre Artikel zu verkaufen. Den Wahlkampf immer und immer früher auszurufen, als Politico neu gegründet worden ist, haben sie auch von irgendeinem obskuren, unbekannten Typen die Wannabe-Tour schon also als Wahlkampf präsentiert, wo der Wahlkampf noch gar nicht begonnen hatte und damit den Zyklus der Wahlberichterstattung früher gestartet. Und ich habe das Gefühl, dass es diesmal wieder machen. Ja. Und an sich, Obama trifft irgendwelche Leute aus dem Demokratenlager und berät die. Hier hat das erste in der Dokumentation mal die Russland-Geschichte auch unter der Linse betrachtet, dass der Westen selber auch hier und da provoziert und im Tweet direkt darunter musste man sich entschuldigen, dass man nicht nur eine einseitige Berichterstattung hat, in der immer nur gesagt wird, wir sind die Guten. Ein ordentlicher Journalismus wäre in der Lage, beide Seiten abzubilden. So. Den Kremlin-Narrativ und den Brüssel- bzw. Berlin- oder Washington-Narrativ. Also, ja, aber man muss sich dafür entschuldigen, dass man mehrere Perspektiven zeigt in einem geopolitischen Konflikt. Das ist so bemitleidenswert von den Menschen, dass sie nicht dazu in der Lage sind, das zu sehen. Aber ja. China lässt sich das mehrere Milliarden kosten. Regierungstreue, regierungsnahe Nachrichtennetzwerke aufzubauen, die für die chinesische Seite in der Welt Nachrichten, in den Weltnachrichten stehen soll. Also der Westen hat ja sozusagen Monopol auf globale Nachrichtenagenturen und China hat jetzt über ihr CCTV, Chinese Central TV, jetzt auch ein Studio in London aufgebaut, hat ein Studio in Nairobi, wenn ich mich richtig erinnere, und generell sind sie dabei, halt so ähnlich wie Russia Today ein globales Ding aufzubauen. Und Al Jazeera süß-sauer. Genau, wortwörtlich. Also ja, wobei ihre YouTube-Clips halt nicht so oft geklickt werden. Mal gucken. Gibt dann Zeitungsenden süß-sauer oder wie? Ja. Das war von Price, aber ich denke mal, ich weiß auch, worum es geht. Es gab ja in der Süddeutschen Zeitung diesen Cartoon, den man hier sieht, nach dem Eurovisions-Contest, den Israel gewonnen hat, mit halt Netanyahu mit so einer Bombe in der Hand. Und da gab es wohl Beschwerden beim Presserat und der hat jetzt gesagt, das ist okay im Prinzip. Ja, der Presserat hat im Endeffekt gesagt, dass es den Rahmen der Meinungsfreiheit nicht sprengt, weil halt die Assoziationen nicht so klar sind. Ich wollte eigentlich einen anderen Artikel, glaube ich, einreichen. Das war dann generell gab es jetzt einige Entscheidungen des Deutschen Presserates, wo es unter anderem halt auch darum ging, wie die Trennung von Werbung und Berichterstattung aussieht. Oder dann gab es ja den einen Fall, wo ein Terroranschlag quasi angeteasert wurde in der Headline und um den Artikel zu lesen, muss man halt erstmal hinter eine Paywall gehen und dann gab es gar keinen Terroranschlag. Oh, ja. Ja, das wäre auch interessant gewesen, auf jeden Fall. Ja. So, für die nächste Sendung. Dann kann ich vielleicht noch ein paar mehr Fälle präsentieren. Das war halt ein Fall, der auch sehr gut durch die Nachrichten gegangen ist, weil es halt schon eine ziemlich krasse Karikatur war. Ich meine, der Herr hat seinen Job verloren, egal was der Presserat gesagt hat. Ne? Ja. Das aber ist immer ein schönes Beispiel für die Zensurform in Deutschland. Also diese Nachzensur ist ja im Prinzip erlaubt, schon immer. Aber was sie dann mit den Upload-Filtern machen wollen, die ist ja so eine Art Vorzensur und die ist explizit verboten eigentlich, ne? Ja, also was den letzten Fall angeht, ist jetzt halt die Frage, ob der Herr seinen Job wiederbekommt mit einer Entschuldigung, nachdem der Presserat den quasi gesagt hat, dass es nicht schlimm war, weil er ist gefeuert worden. Ich denke mal nicht, dass er seinen Job wiederkriegen wird. Aber nach allem, was ich gehört habe, war der auch mehrere Jahre bei der Süddeutschen. Also. Ja, die Karikatur war wohl halt auch, ich weiß nicht, außerhalb den Stil, den er normalerweise hatte. Aber ich will da jetzt nicht zu sehr reininterpretieren. Ja? Also ich hoffe mal, dass der woanders unterkommt, weil zumindest auf dem Papier hat er eine reine Weste jetzt. Ja? Und es wäre schon schade, dass jetzt die Berufschancen von dem irgendwie verbaut werden, nur weil halt ja ein paar Leute sich bemüßigt gefühlt haben, den zu denunzieren, sage ich jetzt mal. Das war von Ewel, glaube ich. Die Pressekonzentration wächst rasant an. Bei Kaufzeitung haben die Top 5 auflagestärksten Verlagsgruppen 99,6% Marktabdeckung und bei Abonnementzeitungen 38,6%. Und ja, letztens erst wieder gehört, dass es einen größeren Zusammenschluss demnächst geben soll, der wohl auch hier meine niedersächsische Matzak-Gruppe. Hatte ich ja letzte Woche eingereicht, den Artikel. Okay. Ja, vielleicht habe ich das auch da gelesen, weiß ich nicht mehr. Ja, das war es auch schon. Also, die Konzentration wächst. Ja. Ja, in den akademischen Kreisen gibt es dieses Theme, dass das halt Misogynie und Rassismus war und der Artikel geht halt im Detail darauf ein, dass wenn du das mit anderen Wahlen vergleichst, dass kein White Lash und keine Misogynie war, sondern viele Frauen Hillary Clinton nicht gewählt haben, sondern die Jill Stein und dass es dann nicht generell internalisierte Misogynie sein kann. Und er nimmt halt diesen ja White Lash und Misogynie-Narrativ auseinander. Und in akademischen Kreisen, es ist aber eine Erzählung, die sich generell weit verbreitet, weil weiß nicht warum, weil die Leute auf Intersektionalität geistig behindert sind, würde ich behaupten. Ja. Ja, dazu würde ich ganz gerne mal eine Sache erzählen. Ein Artikel, den ich gelesen habe, den ich sehr interessant fand, den verlinke ich später auch in den Kommentaren. Da geht es nämlich genau darum. Eine Professorin in Harvard, die ein Additional Course quasi, also wenn man Sachen studiert, dann hat man ja Majors und Minors, ja, und die hat halt leitet halt so Social Study Minors für Harvard-Studenten. So, und bevor man anfängt zu schreien, die hat einen sehr pragmatischen, guten Ansatz, dass die im Endeffekt sagt, ich paraphrasiere das jetzt mit meinen eigenen Worten, ja, ich packe mir diese privilegierten Harvard-Studenten, die noch nie das echte Leben gesehen haben, und fahre mit denen einfach mal in so ein paar Kleinstädte und dann machen wir da so Interviews mit so ein paar Kleinstädtern und wir fliegen quasi nicht über die Middle States rüber, Heartland, sondern wir sprechen mal mit den Leuten, wir gehen nicht in ein Hotel, sondern in ein Bed and Breakfast, wir gehen nicht zu Restaurant-Chains, sondern wir gehen halt zu alteingesessenen Restaurants und hören uns an, was die Leute vor Ort sagen. So, und die hat diese ganzen Trips geplant und ist halt mit ihren Studenten dahin gefahren und nach dem Trip, in dem Artikel steckt sehr viel drin, das ist auch ein sehr langer Artikel, aber im Endeffekt, der Punkt ist der, dass nach dem Trip hat die Leute konfrontiert und gesagt, okay, was denkt ihr jetzt, wenn ich euch sage, dass die Leute, die wir jetzt alle besucht haben, die haben alle für Trump gewählt. So, und dann war das halt ein totaler Kulturschock für die, weil die einfach, weil die einfach so ein Bild im Kopf haben von so richtigen, ja, Feindbildmenschen, ja, die, dass nur solche Leute für Trump wählen, irgendwelche Hater, irgendwelche solchen Leute, Basket of Deplorables. Und also es geht nicht nur explizit um Trump, das ist nur so ein Seitenaspekt. Es geht halt hauptsächlich darum, was es für einen Unterschied gerade in Amerika macht, ob man in einer großen Stadt wohnt, vor allem an den Küsten, oder ob man im Heartland wohnt, in einer kleineren Stadt, und wie die krassen Unterschiede da sind. Ja, also das ist ein sehr herzergreifender Artikel gewesen, der mir sogar sowas wie ein bisschen wie Hoffnung gemacht hat, weil ich nicht gedacht hätte, dass sowas in Harvard heutzutage noch stattfinden könnte. Den verlinke ich auf jeden Fall später. Absolute Leseempfehlung von mir. So, jetzt bin ich wieder ruhig. Wurzel des Nahostkonflikts. Das ist ein kleiner, aber feiner Artikel über geopolitische Unterströmungen, die den Nahen Osten betreffen. Im Ersten Weltkrieg ist ja das Osmanische Reich zerfallen, und daraufhin haben dann die Briten und die Franzosen den Nahen Osten aufgeteilt. Und es ist auch bekannt als Sykes-Picot, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Abkommen. Und der Artikel beleuchtet es halt zwar auch nur oberflächlich, aber ist mal ein ganz guter Ansatz, zumindest mal ein Narrativ oder eine Erzählung, warum der Nahe Osten ständig in Brand liegt, nachzuvollziehen. Ich würde zwar nicht sagen, dass es der Hauptgrund für die heutigen Konflikte sind. Das Abkommen wird aber gerne immer angeführt, dass das der Grund ist. Und der Artikel ist gut. Also jetzt hier schon KenFM-Stuff, Alter. KenFM. Ja, aber hart, Alter. Nein, das Ding ist ja, dass das vor 100 Jahren passiert, und die Auswirkungen davon sind, finde ich, nicht ganz so krass. Also, das ist ja auch die Zeit gewesen, wo die denen die Schwulenfeindlichkeit beigebracht haben, die Kolonialherren. Das habe ich nämlich gelesen, dass es ja im Nahen Osten keine homosexuellen Feindlichkeit gab, bevor die Kolonisten waren. Also ich habe das bei Professor Dr. Elliot Tender gehört. Ja, genau. Ja, genau. Oh, ja. Elliot Tender ist ein interessantes Magazin, war das, glaube ich. Tja, kommen wir nochmal, das ist so ein kleines Pet-Peeve von mir, das Problem mit San Francisco, weil San Francisco wird ja von allen Leuten irgendwie vergöttert und als irgendwie das neue Utopia dargestellt mit Silicon Valley und allem, und die haben da einfach total massive soziale Probleme, und ich habe ja schon über die Poop-Map beispielsweise gesprochen, ja, dass halt überall menschliche Exkremente auf der Straße rumliegen, und wenn ich sage überall, dann meine ich wirklich überall, weil es das Problem wirklich überhand genommen hat mit den Homeless People. Ja, und hier sieht man einfach mal im nationalen Vergleich einfach mal eine Statistik. Wie viele Homeless People gibt es? Nicht unbedingt überdurchschnittlich viele in San Francisco, aber die haben halt keinerlei, die haben kein Dach über dem Kopf. Ja, der Staat kümmert sich nicht um die Leute, ja, obwohl die ja alle so super progressiv sind in Kalifornien. Ja. Es gibt ein paar Erklärungen dafür. Also zum einen sind die Immobilienpreise in San Francisco halt die höchsten von ganz Amerika. Klar. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist ein klimatischer Grund. Weil du kannst nämlich im District of Columbia in Boston in New York City, da kannst du nicht das ganze Jahr über draußen schlafen. Aber in San Francisco kannst du das sehr wohl. Tatsächlich habe ich gerade das in einem anderen Artikel ein gutes Plädoyer dafür gelesen, dass das quasi, dass die Statistiken diesen Aspekt einfach nicht widerspiegeln, weil ob das jetzt in San Francisco oder in Los Angeles ist oder woanders, ist es ja relativ egal, und genau dieser Aspekt, dass man halt denken würde, ja, da ist es wärmer und deswegen schlafen die besser im Freien und so, also die Statistik gibt das wohl nicht wieder her, aber da muss ich die Quelle nochmal nachhalten. Aber es geht jedenfalls, also in Boston, New York City, da haben die auch manchmal irgendwelche Blizzards und so. Und das hast du in San Francisco auf jeden Fall nicht. Also, ja, hier, ich will dir nicht widersprechen. Ich hätte das ja auch gedacht. Ich habe das nur gelesen, es hat mich auch überrascht, aber es war plausibel. Also wie gesagt, ich reiche das nochmal nach. Und ich muss dazu sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, in Montreal habe ich so viele Homeless People gesehen. Ja, in Washington auch, aber in Montreal war es teilweise noch krasser. Und ich meine, ja, da hat Schnee gelegen zu dem Zeitpunkt, wo ich da war. Okay. Also, Naja. Also, aber hat nicht Mark Twain... Würde ich mir ja auch denken, aber Aber ist nicht San Francisco auch so eine Klimabubble? Es gibt doch da dieses Zitat, "The coldest winter I ever saw was the summer I spent in San Francisco" von Mark Twain. Ist hier. Das nicht metaphorisch gemeint? Nein, ich lieb. Da muss ich erstmal in den Wald gehen und drüber nachdenken. Nein, aber jetzt ernsthaft. Also ich dachte, dass es doch so ein klimatisches Bubble-Ding ist. Also, ich glaube, das war eher die Wortgewalt von Mark Twain. Die ist, ja, okay. Also, okay, da muss ich mal also in Wald ich weiß von einer, die in San Francisco ihr ganzes Leben lang in der Bay Area gelebt hat und die hat mir damals erzählt, als ich das erste Mal beim Lake Tahoe irgendwie Urlaub gemacht habe, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Schnee gesehen. Also ich denke mal nicht, dass es da so kalt wird. Also zumindest nicht so, dass es lebensgefährlich wird. Major study of drinking will be shut down. Aha, ist jetzt Alkohol auch Hate Speech oder was? Naja, es ging hier tatsächlich darum, dass die wissenschaftliche Neutralität nicht mehr gewahrt werden konnte von einer riesengroßen Studie, die man angesetzt hatte, um herauszufinden, ob milder Alkoholkonsum, so à la ich trinke ein, zwei Bier oder ein Glas Wein am Abend, ob das zu Nachteilen in der Gesundheit führt. Und teilweise hat halt die Alkoholindustrie das Geld dazu gesteckt und dann halt auch noch versucht, die Forscher zu beeinflussen. Und daraufhin hat man jetzt die ganze Studie gepullt. Und ich fand das sehr schade, weil Alkohol interessiert mich aus Wissenschaft. Ich hätte gedacht, dass sie alle zu besoffen waren und dann die Daten durcheinander gewürfelt haben oder so. Ich fand es halt schon krass. 100 Millionen für eine Studie über Alkohol. Also. Alkohol leben, Demokratie leben. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Das ist ja auf Demokratie-Leben-Niveau. Es gibt den Kreislauf der Gewalt aus der psychologischen Literatur, so nach dem Motto, dass wenn du als junger Mensch, dass dir Gewalt angetan wird, sodass du dann auch als älterer Mensch, also als Erwachsener, dann Gewalt anwendest. Und tatsächlich hat man diese Studie, auf der sozusagen diese Idee vom Kreislauf der Gewalt beruht, versucht zu reproduzieren und ist nicht dazu in der Lage gewesen, es ordentlich zu machen. Und man hat einen Link gefunden, bei dem sozusagen Neglect, also sich deine Eltern nicht ordentlich um dich kümmern, dass das ein viel, viel stärkerer Faktor ist wie Gewalt. Also Eltern, die sich um dich kümmern, und aber halt dich auch schlagen, machen jetzt nicht so viel aus, aber wenn sich deine Eltern dich nicht schlagen und sich aber überhaupt nicht um dich kümmern, ist das ein viel höherer Faktor dabei, später Gewalt anzuwenden. Und Psychologie hat ja die Reproduzierbarkeitskrise und selbst manche Meilensteine werden hier halt ausgehoben und halt überprüft und in dem Fall hat man halt gesagt, ist nichts. Da habt ihr's. Also kann ich mein Kind immer donnerstags schlagen. Aber du musst dich an den anderen Tagen gut um dein Kind kümmern. Also mich von ihm schlagen lassen. Okay. Ja, genau, das geht ja häufig gar nicht einher, beziehungsweise umgekehrt. Es geht dann eben so zusammen, dass die Kinder vernachlässigt und geschlagen werden, denke ich mal. Ich werde einfach meinem Kind sagen, es soll mich zurückschlagen, dann wird es die Gewalt schon gleich bündeln können und besser in Gewalt sein. Solange das die Allmann-Kinder und auch und vor allem die rassistischen Lehrer wegboxt, geht das schon alles. Ja, genau. Kognitive Flexibilität und religiöser Unglaube. Also in dieser Studie geht es darum, dass Menschen, die Atheisten geworden sind, am höchsten in der Lage sind, geistig andere Perspektiven einzunehmen und dass die religiös sind, sehr schwer damit tun, andere Perspektiven einzunehmen und kann Atheisten nicht sein, halt, nein, geistig das für da den Religionsfeminismus. Nein, kann nicht sein, okay, nein. Nein, tut mir leid, okay, kann nicht sein, okay. Wenn, nur weil man aus einer dogmatischen Ideologie, ja, mal irgendwie rausgekommen ist, ja, und da wirklich mal irgendwo gelandet ist, wo es besser ist, ja, heißt es nicht, dass man flexibel ist, okay. Es gibt sehr viele Christen, die können Spagat. Kannst du einen Spagat? Ich glaube nicht. Bitteschön. Die Logik ist aber doch auch andersrum hier, oder nicht? Flexibel bist du nicht. Nö, Abel, das glaube ich dir nicht. Ja, du kannst gar keinen mehr Flexibilität. Da habt ihr es. Atheisten sind die wahren Supermenschen. Die Übermenschen. Das sagt die Studie aus. Ja, sagt Abel nicht aus. Nee, Abel niemals. Das ist verdammte Wissenschaft. Wir sind einfach bessere Menschen. I'm fucking better than you, yes. Nein. Hier die nächste Studie, die macht deutlich, dass halt Videospiele kurze Zeit nach dem Beenden des Spiels zu etwas Aggression führt, wenn du verloren hast, so nach dem Motto, ah, scheiße, ich hab verloren. Dass aber halt kein Link zwischen Videospielen selber und halt gewalttätigem Verhalten festgestellt werden kann. Also vielleicht kurz aggressiv antwortest, wenn du auf die Fresse bekommen hast in einem Videospiel, ja, aber halt, du wirst dafür nicht gewalttätig. Und solche du zu dem Ärger, wenn ein Mensch ärgerlich nicht verloren hat, haben sie nicht rausgesucht, oder? Nein. Also was ich mache ist, wenn ich verloren habe, dann speichere ich mir die Wut ab, dann gehe ich raus und schlag Leute. Ich werf dann einfach den Tisch um, bevor ich verliere und zählt es nicht. Ja, ja, genau. OPEX lässt seine Spielfrust an. Die ganze Forschung in dem Bereich ist sehr kontrovers, weil je nachdem, was man halt untersucht, kommen unterschiedliche Sachen bei raus. Aber genau das, was du gesagt hast, ist richtig. Es geht darum, gibt es langfristige Nachwirkungen, nachdem man die Spiele gespielt hat? Direkt danach, frustriert, oh, ich schmeiß meinen Controller hin. Ja, wenn man das misst, ja, aber das hat ja keine langfristigen Auswirkungen auf die Persönlichkeit. Zumindest liegen dafür bisher keine Daten vor. Muss ja nicht immer negativ sein. Aber das ist ein bisschen Frusttoleranz oder so. Aber das Ding ist ja auch, es ist ja relativ logisch, wenn du zu Hause vor deinem Rechner hockst und zocken tust oder ob du in einer Bar rumsitzt und dort trinkst, wo wirst du wohl schneller in eine Schlägerei kommen? In der scheiß Bar oder bei dir zu Hause, wenn du alleine vor deinem Rechner gammelst? Also, aber was ist mit verbaler Gewalt, Abel? Stimmt. Ja, also es kommen immer mehr Studien jetzt zu dem Thema hoch, da kommt ja gleich jetzt auch noch eine, genau zu dem Thema, und das ist gut, weil bislang haben halt auch die Leute, die diese Studien betrieben haben, waren vielleicht einfach nicht in einem Alter, wo sie selber mit den Spielen konfrontiert wurden, und wenn die Gamer jetzt selber die Studien auch anfertigen, ja, vielleicht sehen die da, haben die da halt einen anderen, auch akademischen Einblick rein und können bestimmte Sachen viel besser interpretieren. Wie, nochmal genau, was du gesagt hast, du bist frustriert beim Spielen für einen kurzen Zeitraum, aber es beeinflusst dich halt nicht langfristig. Das ist der Knackpunkt. Ja, hier haben wir wieder genau das, was ich gerade meinte, das Paper. Im Endeffekt, ja, die Quintessenz des Papers ist, the present results provide strong evidence against the frequently proclaimed negative effects of playing violent video games, and will therefore help to communicate a more realistic and scientific perspective of the effect of violent video games in real life. Es geht genau darum, die Langzeiteffekte sind einfach nicht nachweisbar. Und darum geht es ja, und das ist eine schöne Studie, jetzt auch aus dem Jahr 2018, aus der Schweiz. Ja, ich meine, für Normies, schönes Überzeugungsmaterial. Ne? Und vor allem ist das auch eine Studie, die nicht hinter einer Paywall oder so ist. Ich würde das gerne mal sehen, wenn das untersucht wird, vielleicht in Abhängigkeit vom Alter oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass diese ultra-realistischen Darstellungen, wie sie heute üblich sind, auf die jungen Leute eher einen Einfluss machen, auf die Kiddies richtig sozusagen, dass wir eher einen Einfluss haben, als gut, auf Erwachsene, die die Sachen eh besser adaptieren können oder. Ja gut, aber eigentlich haben wir uns darauf geeinigt, dass halt Sachen mit Blut und Körperteilen abtrennen sowieso für Kinder sind. Also da haben wir wieder das alte Problem. Wir haben Alterskennzeichnung, aber wir haben offensichtlich auch eine ganze Menge Eltern, die zu doof sind. Ich muss meinem Kind kein GTA kaufen. Ja, und vor allen Dingen in dem Bereich möchte ich dann mal wieder das Beispiel Reality-TV anführen, ne? Also wo ich mich dann wirklich mit jedem streiten würde, der mir irgendwie sagt, ja, die Computerspiele, die Leute können da nicht Realität von Wirklichkeit unterscheiden. Wie viele Leute glauben, dass diese ganze Scripted-Reality-Scheiße, wo sich die Leute ja nur anpaulen und kacke miteinander sind und alle Leute irgendwie Sozialfälle sind und fremdschämen und so. Na, also ist meines Erachtens noch viel, viel schlechter für die Entwicklung von den Leuten. Ja, oder diese ganzen Castingshows, könntest du auch sagen, das ist halt, was Mobbing angeht, 1A-Vorlagen. Ja. Also in Computerspielen werden ganz andere Werte vermittelt als in so einem, also oftmals zumindest. werden ganz andere Sachen vermittelt als in so einem Sachen mit direktem Realitätsbezug. Guck mal, wenn ich habe mal, ich habe dazu mal eine ganz gute Argumentation gehört, so dass wir Schauspieler nicht wegen der Rollen, die sie spielen, ja, dafür verantwortlich machen, dass sie in ihrer Rolle in dem Film vielleicht irgendwie kriminell sind oder irgendwie Menschen verachten. Nimmst du jetzt die Rose Tico in Schutz oder was? Ja, tue ich ja. Also der hier, der Film mit Inglourious Basterds, ne, das sind die Schauspieler da, das sind keine Nazis. Gut bemerkt, OPEX. Dein muss man mal erwähnt haben. Geistige, hochfliegenden Anmerkungen, nein. Ja, es geht ja nur wegen der Computer. Früher bei Ben Hur, das waren alles echte Römer. Ja. Ja, aber genau das meine ich halt. Weißt du, so, wir haben irgendwie so eine Diskrepanz in der Gesellschaft, wo wenn da Schauspieler, wenn Leute sich buchstäblich wie Nazis anziehen und sich wie Nazis verhalten auf Film, ja, sind sie keine. Aber wenn du dich weder anziehst wie irgendwie einen Profikiller, noch irgendwie so verhältst wie einer, noch so tust, als seist du einer und einfach einen spielst, bist du einer und es ist voll gefährlich und wie kann man nur. Und das ist doch. Ja, und das mit den Filmen. Das mit den Filmen und der Gewalt, da konnte man auch keinen Link feststellen. Tatsächlich hat man sogar festgestellt, dass wenn die Leute Filme schauen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Gewalt kommt, niedriger ist, weil die Leute Filme schauen und nicht in der Bar oder irgendwo an der Bushaltestelle abhängen und dort rumgammeln. Und so, ja, wenn man anderthalb Stunden Gewalt hat, dann willst du vielleicht auch nicht mehr. Ja. Wollte ich auch gerade sagen. Ist es nicht vielleicht auch so, dass eine reale Gewaltdarstellung eher dazu beiträgt, dich von echter Gewalt abzuschrecken, weil du halt siehst, was die für Folgen hat? Ja, und ich habe auch so einen ähnlichen, ich habe auch so einen ähnlichen Effekt bei mir gehabt, als ich mich im Rahmen meines Studiums mal mit so einem Paper zu Hate Speech beschäftigt habe und da hunderte an Tweets gesehen habe, die alle als ganz böser Rassismus, Sexismus da bezeichnet worden waren, ja. So, und ich habe die halt untersucht, alle. So, ich habe mir so ein Skript geschrieben, wo ich einfach ganz schnell durchschauen kann, so. Und einfach um zu sehen, was da als an Inhalten drin ist, ne. Und umso mehr ich davon gesehen habe, desto weniger Angst hatte ich von Hate Speech, weil ich nämlich verstanden habe, worum es da ging. Ich hatte eigentlich eher wirklich dann einen Denkprozess angeregt bekommen. Also das war eigentlich diese Angst, die war nur da, weil man nicht wusste, was da auf einen zukommt. Aber als man das dann gesehen hat, hat man da schon irgendwie mit der Realität mal sich also OPEX, das heißt, seitdem du die Hate Speechler, also die Rassisten, besser verstehst, hast du weniger Angst vor Rassismus. Ja. So, das ist dann so, ich verstehe es besser, okay? Ich verstehe, woher die Leute kommen, ich verstehe, was sie damit sagen wollen. Ich finde teilweise die Sachen immer noch falsch, so. Aber trotzdem ist es so, dass ich weniger irgendwie schnell mit dem Finger zucke und sage, hier, das ist schlimm, das muss weg. Du weißt, wenn man glaubt, dass man von irgendwas beeinflusst wird, umso schlimmer ist es. Ne? Sarkisien 1972. Ja, data obtained by AP shows social media alters gang life von Michael Thorn. Ich möchte diesen Artikel wirklich mal loben, weil das ist wirklich schon fast ein Beispiel für schönen Journalismus. Der ist richtig, ich habe wirklich Spaß beim Lesen dieses Artikels gehabt, weil einfach keinerlei politische Kacke, Trump-Bashing oder sonst irgendwas da war, sondern es geht im Endeffekt um die Gang-Szene in Chicago. Die ist ja schon fast legendär. Es ist ein sehr krasses Problem. Es sterben da hunderte Leute jedes Jahr, weil sich gegenseitig erschossen wird. Und dieser Artikel, der bietet zwei Sachen. Einmal ein Einblick überhaupt in diese ganze Situation, diese Thematik. Also es wird die Atmosphäre, die dort herrscht, wird sehr gut beschrieben. Und andererseits halt der technologische Wandel, der da gerade vor sich geht. Unter anderem werden Sachen besprochen wie dass die kriminellen Gangs, wenn sie miteinander kommunizieren, weil sie halt wissen, dass alles abgehört wird, nur noch in Emojis miteinander kommunizieren. Ja, und dann heißen halt bestimmte Emoji-Kommunikationen, ja, hier, da und da werden wir jetzt unseren Deal irgendwie abziehen. Ja, und da muss die Polizei halt ihre Strategie anpassen, um das irgendwie unter den Griff zu bekommen. Wenn du ein bisschen runterscrollst, bitte, Chris, da sieht man auch eine Karte auf der rechten Seite, da kannst du mal draufklicken und vergrößern, einfach nur um zu zeigen, wo überall in Chicago überhaupt verstärkte Gangkriminalität ist, weil das ist einfach ein massives Problem in Chicago. Ja, alle eingefärbten Städten sind nachweislich polizeibekannte Zonen, wo halt bestimmte Gangs aktiv sind. Ja. Wo ist denn Grove Street? Einfach zum Einblick in das generelle Leben da in Chicago und halt, es wird anhand von einem Fall beschrieben, ein 19-Jähriger, der im Endeffekt erschossen wurde, 19 Mal oder so, von einer rivalisierenden Gang, weil er halt auf ein Posting von einem Typen aus der anderen Gang ein Smiley drunter gepostet hat und das wurde dann so verstanden, dass er quasi seine Mutter gedisst hätte. Und es war nur ein Smiley. Und es wurde halt interpretiert, dass er seine Mutter gedisst hätte und daraufhin wurde erschossen. Oh. Ja. Also interessanter Artikel, kann ich auch jedem nur lesen. Das ist ein schönes Beispiel, wie Journalismus sein kann. Wirklich. Also... Ja, und wieder hat die Tagesschau nicht berichtet über das Mutter-Dissing. Ja, das ist halt nur so ein Randaspekt, aber ich fand das halt schon, ja, ich meine, oder ein anderer Aspekt, der Vater von ihm hat quasi, seine Trauerbekundungen waren, dass halt er unter diesem ganzen Thread quasi 17 Mal weinende Smileys gepostet hat und das hat auch, ja, also es ist schon sehr interessante, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ja, aber wenn man den Artikel liest, das ist halt sehr interessant, wie sich das da halt so verändert hat, die ganze Gang-Kommunikation, ja, auch dieses Fronten und dieses Battle-Rap-Zeugs und so, das hat halt durch Videochat beispielsweise eine ganz andere Dimension da erreicht. Interessant, auf jeden Fall. Concept Creep, Psychology's Expanding Concepts of Harm and Pathology. Also es gibt im Englischen so ein Phänomen, Concept Creep. Es bedeutet, wenn ein bestehendes Konzept immer weiter ausgeweitet wird und zum Beispiel bei Trauma ist es immer öfter der Fall, dass halt nicht mehr so besondere Lebensereignisse zu einem Trauma führen, sondern halt eher banale Ereignisse. Und der Artikel beschäftigt sich halt damit, dass es ja verschiedene Strömungen gibt innerhalb in der psychologischen Zunft, die halt sich darum bemühen, dass Konzepte immer weiter aufgefächert werden. Zum Beispiel gibt es jetzt auch Selfieists, also Leute, die halt viele Selfies machen, die das dann psychologisch analysieren. Und der Artikel war mal als Witz gedacht. Und jetzt kommen Leute an mit einer Selfie-Skala, wo man das, ja, halt diagnostizieren kann. Und der Artikel beschäftigt sich halt ganz gut mit der, mit dem Konzept von Concept Creeps. Also, dass halt die Definitionen immer weiter ausgedehnt werden. Und das ist ein Problem und Schluss damit, ja. Da habt ihr es. Ist dann diese Selfie-Skala sowas wie eine Thought-Skala? Ja, so in etwa. Motto, du kriegst Punkt dafür, wenn du halt besonders offenbusig deine Videostreams machst und wenn du deine Amazon-Wunschliste auf deiner Webseite verlinkst und solche Sachen. Nicht unbedingt, aber zum Teil auch ja. Nein. Okay, Kryptominer nimmt Rücksicht auf Computerspieler. Ja, das ist nur eine kurze Meldung. Es gibt wieder eine neue Ransomware. Das ist ein Kryptominer, der im Endeffekt im Hintergrund, in der Regel ist es Monero, die da gemeint wird. Ja, halt, der nutzt die Systemressourcen des Computers aus, die nicht genutzt werden, um Krypto-Mining zu machen. In der Regel macht das den Computer halt sehr langsam und sowas wie Computerspiele zu spielen wird fast unmöglich. Und gibt es einen ganz neuen Kryptominer, über den ist auch noch nicht so viel bekannt. Die Verbreitungsmethoden ist auch nicht so ganz klar. Es wird darüber spekuliert, dass es vielleicht sogar auf irgendwelchen Gaming-Kanälen übertragen wird. Aber dieser Kryptominer schaltet sich im Endeffekt ab, wenn bestimmte Spiele gespielt werden. So, und einfach nur eine kleine interessante Randmeldung. Ob man das jetzt so interpretieren will, dass das weniger auffällig sein soll, dass halt der Kryptominer nicht auffällt, weil die Leute halt sagen, mein Spiel läuft nicht mehr, jetzt mache ich mal einen Antivirenscan. Oder ob das wirklich irgendwelche Leute sind, die sagen, hey, Gamer liegen uns am Herzen und die wollen wir nicht exploiten, die sollen zumindest spielen können. Da kann man nur drüber spekulieren. Du bist ja naiv. Ja. Naja. Also ich bin ziemlich sicher, dass das einfach, wenn es entdeckt wird, ist die Rechenkapazität weg. Und solange es nicht entdeckt wird, rechnet es weiter Geld für dich, ist doch super. Ja, yeah, companies have spent a stunning 2 trillion on mergers so far this year. Wenn du ein bisschen runterscrollst, da gibt es so ein paar Grafiken, die sind vielleicht visuell interessant. Ansonsten erzähle ich mal noch mal ganz kurz. Wir hatten ja vorhin schon mal das Thema, dass es halt einige Ungereimtheiten auf dem Finanzmarkt gibt. Oh, das, okay, dann ist das irgendwie nicht im Archiv gelandet. Naja, es gibt einige Ungereimtheiten auf dem Finanzmarkt, weil halt, ja, es gab im Endeffekt eine große Entscheidung, die den Finanzmarkt sehr durcheinander gebracht hat. Und zwar war das der AT&T-Merger. Der wurde im Endeffekt von einem Gericht bestätigt, obwohl das eindeutig eine Verletzung des Kartellrechts ist, sage ich jetzt einfach mal. AT&T und Time Warner. Ja. Und es ging halt im Endeffekt darum, dass die dann halt auf dem Kommunikationsmarkt eine zumindest regional dominante Situation haben, ja, einfach durch die Unternehmensbeteiligung, die diese beiden Firmen haben. Aber der Merger ist halt durch ein Gericht bestätigt worden und ist deswegen jetzt durchgekommen. Und ja, dann hatten wir ja die Bayer-Monsanto-Merger-Angelegenheit auch. Ja, und dann gab es halt auch noch ein paar andere sehr, sehr, sehr signifikante Merger, wie beispielsweise Sprint und T-Mobile werden in Amerika zusammengehen, was ja für Deutsche vielleicht interessant ist. Ja, oder gerade auf dem Markt von Gesundheitsdienstleistern und pharmazeutischen Unternehmen. Ja, also quasi die Leute, die die Medikamente herstellen und die Leute, die die Medikamente den Patienten geben, was ja an sich schon kartellrechtlich ein schwieriges Gelände ist, da gibt es halt nicht nur in Amerika, sondern wirklich weltweit eine absolute Merger-Welle. Und ja, das gibt es ja auch Vodafone, Unity Media noch. Ja, also generell muss man auch sagen, makroökonomisch betrachtet ist, wenn halt kartellrechtliche Sachen außer Kraft gesetzt werden, damit eine Unternehmenskonsolidierung stattfinden kann, ist das eigentlich ein sehr schlechtes makroökonomisches Signal. Ja, weil es im Endeffekt ein Anzeichen dafür ist, dass kleinere Unternehmen auf Investorenebene weniger Überlebenschancen zugesichert werden und dass die Investoren sich halt in die großen institutionellen Unternehmen flüchten und je mehr diese Unternehmen halt zusammengehen, desto größer und desto stabiler werden sie aus Investorensicht. Und Stabilität heißt in dem Sinne halt weniger Verluste als der Durchschnitt im Falle einer Krise. Und am Ende essen wir dann alle jeden Abend bei Pizza Hut, weil die Franchise-Kriege gewonnen haben. Aber in ein paar Jahren müssen sie wieder zerschlagen, dann, wenn sie jetzt keine Steuern zahlen oder so. Ja, früher wurden ja Konzerne zerschlagen, aber ich muss jetzt sagen, seit Enron fällt mir kein gutes Beispiel ein. Mit Google hätten sie das vielleicht gemacht, wenn die sich nicht von sich aus ein bisschen aufgeteilt hätten. Also Enron war halt ein riesiges Unternehmen, was im Endeffekt den kompletten kalifornischen Energiesektor monopolisiert und manipuliert hat und dann wurde der Konzern zerschlagen. Aber mir fällt jetzt gerade wirklich spontan kein anderes Beispiel ein. Das war 2003, glaube ich. Ja, und Time Warner, dieses Ding, und AT&T ist ja auch so eine Sache, weil da halt Netzbetreiber und Content, was man hier in Deutschland lange Jahre immer hochgehalten hat, dass das nicht die gleichen Leute sein dürfen. Ja? Dass du praktisch dein eigenes Kabelnetz hast, auf dem dein eigenes Zeug irgendwie dann nur läuft. Ne? Ja, und andere Mega-Merger wie beispielsweise Disney und 21st Century Fox Merger werden auch gerade. Das wackelt aber. 54 haben sie geboten oder was, ne? Ja, aber hier der Punkt ist der einzige Grund, warum das gewackelt hat, war wegen der Rechtsunsicherheit. Und jetzt nach diesem Gerichtsurteil ist diese Rechtsunsicherheit weg und die haben erstmal direkt wieder 10 Millionen mehr geboten. Ah, okay. Also, und ich meine, ich möchte wirklich nochmal sagen, es gibt ja Monopolschutz, heißt Kartellgesetzgebung, haben einen Sinn. Und wenn diese wirklich so offensichtlich umgangen werden, ja, ich will nicht Doom und Gloom sagen, aber es gibt ja Leute, die immer sagen, es gibt nicht viel, aber im Moment stehen die Zeichen wirklich irgendwie seltsam. Ich fände es ätzend, wenn am Ende alle Unterhaltung nur noch von Disney kommt. Das ist im Bereich des Möglichen, wenn wir die sich weiter Gewicht anfressen lassen. Aber die paar großen Firmen, die noch so viel Geld haben, die sehen wahrscheinlich auch keine bessere Investitionsmöglichkeit bei 0% Zinsen oder so. Dann kaufen sie halt irgendwas. Das ist auch wahr, auf jeden Fall. Hier noch ein kleiner Medical Imaging AI Software is vulnerable to covert attacks. Es werden immer mehr, also einerseits AI ist hier wieder ein Begriff, der sehr weit ausgelegt wird. Es geht im Endeffekt um Analyse-Software für Bilder oder also, dass nicht nur ein Arzt auf ein Bild schaut und sagt, ja, da ist die Krankheit, sondern dass es halt da unterstützende Computermaßnahmen gibt. Und diese unterstützenden Computermaßnahmen sind halt anfällig für Eingriffe, weil es, man kann, also da gibt es, es gibt ja verschiedene Gründe, warum man irgendwelche medizinischen Gutachten irgendwie verfälschen will. Sei es, um sich irgendwelche Vorteile herauszuschlagen oder was auch immer. Und das ist halt ein, es steht jetzt gerade eine Einführung eines weiterführenden Systems in Amerika bevor, was halt diese Sachen noch weiter gleichschalten soll. Und also es ist eigentlich nur ein weiteres Beispiel, weil überall, wo diese Computersysteme genutzt werden und Entscheidungen damit getroffen werden, sind die einfach anfällig für Manipulation. Ja, und die Leute vertrauen einfach blind darauf, weil es einfach billiger ist. Und ja, was soll man sagen? Ne? Technology in our time. In den Kommentaren sagt doch jemand, dass das eventuell die Methode auch die Ursache für die Symptome dann ist, die man dann aber dann wieder dem Tumor zuschiebt. Das, wie ich verstanden habe. Also auch das kann natürlich noch ein Problem sein, klar. Das ist ein Artikel, der ein sehr langer Artikel, und der Artikel, der wird gruseliger, je länger man den liest. Ja, weil der einfach wirklich nacheinander vom Intensitätsgrad halt quasi die technologischen Sachen aufzählt, die in der Schule benutzt werden, jetzt schon in Amerika. Und wirklich, der Artikel wird gruseliger und gruseliger, je länger man den liest, weil hier verschiedene Sachen beschrieben werden. Ich pick jetzt einfach mal ein, zwei raus. Unter anderem gibt es halt Lernsoftware für 200.000 Schüler, wo quasi die Software überwacht alles, was du machst. Das Einzige, was nicht gemacht wird, ist, du wirst nicht per Video aufgenommen. So, aber alles andere wird überwacht, wie du die Maus bewegst, wie lange du brauchst, welche Tasten du drückst, ob du irgendwelche Sachen korrigierst, ob du zögerst. Ja, alles wird gemessen und verarbeitet, und man wird nicht anhand dessen benotet, aber es werden halt quasi im Hintergrund werden Datenbanken angelegt und individualisierte Datenbanken angelegt über das Schülerverhalten, welcher Schüler wie, in welcher Situation wie reagiert. Kinsel lässt grüßen oder so, ne? Und das geht teilweise so weit, dass die Leute halt auch Apparaturen haben, wo gemessen wird, wie atmen die. Wie intensiv atmen die? Sind die in einer Stresssituation und sowas? Ja, also es wird die komplette Vermessung des Schülers wird gemacht. Das ist nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist was sich sehr starker Beliebtheit erfreut in Amerika, ist derzeit verschiedene Apps, die eine Infrastruktur für die Schule bieten, das Schülerverhalten besser zu überwachen, in dem Sinne, dass beispielsweise der Schulbusfahrer. Also wie es beispielsweise ein Beispiel in dem Artikel aus einem Unternehmenspitch, ein Schüler hat irgendwie schlechte Laune, hat den Kopf gesenkt und der Schulbusfahrer bemerkt das und kann das in der App eintippen, hier Schüler X ist irgendwie traurig, ja, dann kommt der Schüler rein, die Sekretärin bemerkt das und macht auch, ja, hier Schüler X ist irgendwie traurig, ja, und dann kriegt der Lehrer halt die Benachrichtigung, ja, hier der Schüler, der ist irgendwie traurig, um den muss man sich mal irgendwie kümmern. So, was auch total creepy ist, weil was halt so ein totales Überwachungssystem ist, wo die Leute halt gegenseitig, ja, wo die Schüler halt wirklich dauernd überwacht werden und alles, was die machen, halt irgendwie dokumentiert wird und Konsequenzen teilweise dann auch für die hat. Also ein sehr frustrierender Artikel, aber ich muss wirklich sagen, den sollte sich wirklich jeder mal durchlesen, der irgendwann mal Kinder haben will, weil, ja, der wird gruseliger, je mehr man den liest. Und der beschreibt nur Sachen, die jetzt schon tatsächlich stattfinden. Ja, Webcam-Sticker-Karte, stopp geheim. Ja, ich finde, das ist eine tolle Aktion. Die zeigt einfach so eine gewisse Hilflosigkeit. Ja, weil hier wird, man kann sich im Endeffekt kostenlos beim BMFSJ einen Sticker bestellen, den man auf seine Webcam geben kann, damit nicht mehr irgendwelche Malware irgendwie Fotos von einem macht oder Videos oder sonst was. Ja, was für eine tolle Aufklärungskampagne. Ja, warum wird das nochmal mit Steuergeldern bezahlt? Ich meine, es ist besser als nichts. Ja, und ich meine, Kameras zu überkleben oder abzudecken ist in der Regel auch zu empfehlen. Aber man weiß ja nicht. Warum müssen dafür Steuergelder ausgegeben werden? Aber es ist einfach nicht so, gereicht, hier einen Artikel so eine Hilflosigkeit. Man kann nichts dagegen machen, also habt ihr hier Sticker. Man könnte doch eigentlich hier auch einen Artikel posten und zeigen, wie man mit haushaltsüblichen Methoden das Ding abdecken kann. Und fertig. Man muss keine, was weiß ich, wie viel 1000 Euro für das Design, die Produktion, den Versand von diesem Mist ausgeben. Ah, das hier, ich meine, ja. 7-jähriges Transkind gewinnt LA Pride Parade mit Gang in Stöckelschuhen. Wegen dem Mut wahrscheinlich. Super. Ja. Also ich habe das ja schon mal irgendwann thematisiert, also dass dieses Kindersexualisieren, das war ein Stigma, das lange Zeit irgendwie den Homosexuellen nachgehangen hat. Warum muss man das jetzt offensiv forcieren, dass das wiederkommt? Liebe LGBTQ, obwohl das B ist umstritten, habe ich gelesen, weil B bedeutet ja Binarität, deswegen gibt es jetzt Drop the Bi. Als genau, das Ding ist halt, dass ein 7-jähriges Transkind ist halt wie eine veganische Katze. So, wir wissen, wer die Entscheidungen trifft. So. Also mit allem Respekt, aber alle Literatur für Kinder in die Richtung deuten halt darauf hin, dass sich die Genderdysphoria verwächst bei Kindern und man von einer Transidentität erst spricht, wenn man halt erwachsen ist und dann mit psychologischem Counseling in die Richtung schaut, ob man eventuell eine Hormonersatztherapie macht. Aber bei Kindern ist es halt wortwörtlich halt, naja, Experimente am Menschen. So, für dich klasse, ihr mit eurer veganischen Katze. Experimentiert mit Kindern rum. Genial. Ja, aber das da eine, Entschuldigung, mach du erstmal. Dankeschön. Ganz kurz nur, dieses Drop the Buy-Ding ist ein 4chan-Prank und das ist Fake News. Cool. Ja, bitteschön. Wurde aber gekauft, also. Ja. Habe ich schon gesehen. Ja, wird doch eigentlich immer gekauft, was 4chan macht. Also, ich erinnere nur an Free Bleeding. Oder einfach nicht nur, so. It's okay to be white, also. Ja, das war ja auch was anderes. Also, wie gesagt, ich kann diese Sexualisierung hier nicht verstehen. Warum irgendjemand das für sinnvoll hält, einen 7-Jährigen von der Parade. Und es geht bei dieser Parade nun mal um die Sexualität der Menschen, die hinter dem Plakat laufen. Und da ein Kind irgendwie vorne dran zu stellen, ich finde es komisch, weil dieses Kind mit 7 hat man in dem Sinne noch keine Sexualität und man ist auch kein Symbol für Sexualität, sonst könnten die ganzen Lolli-Freunde ja auch gleich wieder jubeln. Weil dann wäre das nämlich hoffähig, als Mann im hohen Alter irgendwie sich über solche Figuren Gedanken zu machen. Aber das ist es nicht. Hashtag Sodom und Gomorra. Es gibt genug Leute, die genau diese Beweggründe darin haben. Ja, die finden das einfach schön, irgendwelche Kinder da tanzen zu sehen und das ist absolut ekelhaft. Und ich muss jetzt auch mal wirklich ranten. Über diese perversen, degenerierten Wichser, ja, die Kinder da missbrauchen, sei es, weil sie damit Geld verdienen, das ist quasi teilweise so ein Pendant geworden wie, ich schicke hier mein kleines Kind zur Schauspielschule oder zu Beauty-Pageants oder sowas, ja, da gibt es wirklich Eltern, die damit Geld verdienen, dass sie ihre Kinder halt in diese Richtung schieben und ich zeige da mit dem Finger auf RuPaul. RuPaul ist eine Person in Amerika, die eine TV-Show hat und die sogenannte RuPaul Drag Race, ja. Okay, ich habe überhaupt nichts gegen Drag-Künstler oder gegen Trans-Leute oder sonst was, aber da werden einfach Kinder so oft in den Vordergrund gestellt und wenn die Kinder das dann sehen, dann identifizieren sie sich damit und wollen da auch mit tanzen und verstehen gar nicht, worum es geht. Und die Eltern sehen das und denken sich, korrekt, ich kann mit meinem Kind Geld verdienen. RuPaul's Drag Race Shame. Ist übrigens eine der meistdiskutierten Sendungen in deutschen Netzfeminismuskreisen. Lustiger Fakt am Rande. Finden die alle ganz toll. Und dieses Phänomen nimmt Überhand. Ihr könnt ja mal Lactatia googeln. Oder macht's nicht. Es ist einfach nur ekelhaft. Charlie, was hast du uns zu sagen? Charlie, ja, guter Mann. Das ist nicht Charlie, das ist Adolf. Ich weiß ja nicht. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ach, das ist das. Oh, sehr gut. Geil. Ja, Synchronität, sage ich dazu. Synchronicity. Hammer. Wir sehen hier ein Bild von Charlie Chaplin, der einer Dame hinterher guckt und eine andere Dame, die bei ihm steht, guckt ihn böse an. Das ist ja quasi ein Meme, was extrem durch die letzten, ich weiß nicht, seit einem Jahr oder so im Internet kursiert. Ja. Und ja, ich fand das sehr interessant, dass es das damals gab. Ich weiß es nicht, das hat ja jetzt die letzte Woche auch die Runde gemacht. Ja, aber das Motiv gab es wahrscheinlich schon in Pompeji als Wandbemalung. Also das ist ja ein uraltes Thema im Endeffekt. Und genau, deswegen ist Meme Magic real. Ja, außerdem der Charlie Chaplin, der hat sich ja sowieso immer, wenn seine Freundinnen irgendwie 30 geworden sind, wieder eine 20-Jährige geholt. Der war ja berühmt dafür. Ich weiß gar nicht, wie oft der verheiratet war. Zigmal auf jeden Fall. Wenn ihr den Glauben an die Welt verliert und alles um euch rum ist dunkel und scheiße, dann schaut euch bitte nochmal die Rede von Charlie Chaplin am Ende von The Great Dictator an und dann wird es gleich ein bisschen besser. Ich kann euch nicht versprechen, dass es hilft, aber ein bisschen besser. Ja, aber besser. Vorspulen, nur die Rede. Und nur die Rede. Ja. Alles andere. Aber ich habe von Charlie eine Biografie gelesen. Er hat auch schon als Kind arbeiten müssen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Also der hat eine ziemlich interessante Lebensgeschichte, auch schon bevor er erfolgreich geworden ist. Und er war ein Shitlord. Er hat nie irgendwie was drauf gegeben auf den Rest der Leute. Er hat gemacht, was er wollte. Das respektiere ich. Ach ja. Ja. In unserem Leben wird sich nichts ändern, Leute. Es wird alles so bleiben, wie wir es kennen, und deswegen müssen wir einfach, ja, müssen wir was auch immer, ja, Flüchtlinge aufnehmen oder sonst irgendwas, müssen wir tun, damit die Demokratie und unsere Gesellschaft so bleiben, wie wir sie kennen und nicht bedroht werden. Tja, aber was wir nicht machen dürfen, ist eine Mauer zu bauen, nicht wahr? Nee, Grenzen sind ganz schlecht. Aber Moment mal, was macht denn Paris da gerade? Die bauen im Endeffekt eine Mauer um den Eiffelturm rum. Und warum bauen die diese Mauer? Weil Merkel eben vom Eiffelturm scheiße aussehen würde. Also wenn man das kennt am Pariser Eiffelturm, das ist ja an sich vom Champ de Mars relativ frei begehbar. Man kann auch unter dem Turm durchgehen und alles. Ja, und es sieht jetzt so aus, dass halt der gesamte Gelände unter dem Turm halt auch gesperrt wird. Halt aus Antiterrorgründen und so halt. Ja, und ja. Die Franzosen spinnen ja eben ein bisschen. Da darfst du noch nicht mehr böllern zu Silvester. Terror Management Series. Le Hüftpost. Finde ich irgendwie süß. Ja, Paris, ich weiß nicht. Hast du das H gerade mitgesprochen? Le Hüftpost. Ja, also wenn ich diese schön. Ich hoffe, wir kriegen das hier auch bald. Lieber in den Wald, sage ich doch. Ich hoffe, wir kriegen das auch bald. Brandenburger Tor, Frauenkirche, Kölner Dom. Kann man aber dann bitte mit einer schönen Gravur, wo drauf steht: Diversität ist Stärke. Weißt du? Ja, könnte ich mir vorstellen. Und wir wollen nichts Schlechtes in Lüfko drüber lesen. Ja, Deutschland übrigens verloren, für diejenigen, die es nicht geguckt haben. Brasilien kämpft noch. Deutschland 1-0, ja. Das einzig Wichtige war, dass Alonso heute Le Mans gewonnen hat. Jawohl, Fernando Alonso auf Toyota. Nach 19 Jahren hat Toyota Le Mans gewonnen. Das sind die besten Ideen. Mit Hybrid, ne? Yep, mit Fempower Hybrid. Spanien. Fempower Spanien ist auf jeden Fall sehr wichtig. Das waren die Waldraumaffen. Und wenn ihr mal in Paris seid und zu viel Zeit habt, dann löst ihr keine Karte für den Aufzug, sondern lauft es mal zu Fuß hoch. Das habe ich mit 14 gemacht, sehr lustig. Kommst zwar nur bis zur ersten Plattform, aber dann hast du schon was geschafft für den Tag. Ich weiß nicht, ob das noch kostenlos ist. Ich glaube, beim letzten Mal hat das auch schon... Nee, das hat damals schon Eintritt gekostet, aber der Aufzug hat ungefähr das Achtfache gekostet. Ich war 14. Okay. Hatte nur eine Stunde Zeit. Okay, eine Stunde. Okay. Sportlich. Lasst euch nicht gendern. Geht ja, in den Wald. Schönes Restwochenende. Eine tolle Woche euch allen. Tschüss. Kultur, Max. Tschüss.